Ich gäbe ein kleines bisschen meines Lebens für dich. Jetzt die Zeit, in der wir teilen müssen. Also finde dich selbst. Wir sind auf dem Weg zurück nach Hause. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, ich bin der Abel. Hallo, der Mammon hier. Guten Abend. Ja, wieder 12 Monkeys. Richtig bemerkt, die Kirchenglocken schellen und der Stream geht los. Das ist bei mir verblüffenderweise genauso. Ich auch schon ein paar Ja, Mal. die kündigen uns an. Dafür sind sie da. Die sogenannten Affenglocken. Das ist inklusiver. Schon wieder eine Woche rum mit Krieg und Scheißdreck. Ja, der Krieg. Steuererhöhung und Klima und Krieg nervt. gut, dass feministische Pause ist. Feministische Pausenpolitik gemacht werden kann. Der vielleicht wärmste Winter seit 2000 Jahren. Also so warm ist er nicht, wenn du barfuß rausgehst. Aber der Schnee ist ja viel wärmer als Schnee früher war viel kälter. Ah, so. Als draußen. Sowieso. Drinnen ist Schnee kälter als draußen. Ist das euch noch nie aufgefallen? Der Schnee ist Das wärmer als stimmt aber. draußen. Ich habe das nur so verstanden, dass es keinen Schnee mehr geben soll. Und da ja, bin ich ja doch noch schwer überrascht worden jetzt. In Deutschland halt. Vielleicht oberhalb von 1000 Meter. Ja, positiv überrascht, ne? Wir sterben ja immer noch angeblich 12-mal oder 16-mal so viel an Kälte wie an Hitze. Wirklich? Ich dachte, Hitze wäre schlimmer. Hitze treibt die Menschen aus der Subsahelzone zu uns, weil Ja gut, das wir stimmt das auch auch wieder. nicht, obwohl das, ob Mit das die unseren Hitze ist. Autos deren Klima zerstören. Denk doch mal nach. Ja, aber ich meine, guck mal, bei Kälte, da musst du dich ja nur bewegen, dann wird ja wieder warm. Also. Schnee auf der Straße ist schlecht zum Festkleben, sagt der Fake-Account. Ja, aber du kannst ja einfach Wasser über deine Hand kippen, hat ja denselben Effekt. Ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Das geht schon. Also, Ich finde die auch, machen es wenn ja fürs Klima. genau, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ja, definitiv. Ja, sehr gut. Direkt erstmal eingestiegen mit ein bisschen Sozialdarwinismus. Ewe sagt den Leuten: Bewegt euch doch einfach, ihr Schwachen. Ja, Hört genau. Ja. auf zu frieren. Ja, geht um den Holz hacken oder so. Das macht Hört auch auf zu warm. frieren, Geringverdiener. Die Geschichte der E- Evolution ist eine wunderbare Geschichte. Man kann auch einfach mal einen Waschlappen anziehen. Ja. Bei mir steht hier auch immer AD, wenn Ebel spricht. Von daher. Außer Dienst Das oder ist so Active schön. Directory. Ja, nur dazu mal. Ja, apropos außer Dienst. Hier haben wir eine kleine Sammlung von ersten Eindrücken, nachdem Gil Ofarin damals online gegangen ist und sein Leid uns gebeichtet hat. Und hier gibt es jemanden, ich weiß gar nicht, wo der arbeitet, Herr Hallasch, der sagt: Gut, dass Hunderte in Leipzig gegen Antisemitismus demonstrieren. Besser wäre es gewesen, wenn jemand laut und deutlich in der Westin-Lobby widersprochen hätte. Gesagt hätte: Nein, Gil, lüg nicht rum. Dann hätte Gil Ofari nicht alles öffentlich gemacht. Nee, bestimmt nicht. Wir hätten davon nie erfahren. Der Herr Hallasch arbeitet fürs NDR, Norddeutscher Rundfunk. Dann haben wir einen Herrn Sundermeier, der sagt: Bisher war ich zweimal zu Gast in West in Leipzig. Ein drittes Mal wird nicht vorkommen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, damals noch ohne Ferda Ataman, sagt: Das ist ein unfassbarer Fall von Antisemitismus und in der Tat ein Verstoß gegen das AGG. Eine rasche Antwort des Hotels ist überfällig. Aus unserer Sicht kann das nicht folgenlos bleiben. Je suis Jill. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, die allseits beliebte Allwissende, sagt: Es reicht. Schluss mit Shalom Deutschland. Okay. Antisemitismus ist hier leider nach wie vor Alltag, wie der antisemitische Vorfall, der Gil Ofarim gestern beim Check-in im Westin widerfahren ist, zeigt. Es braucht endlich echte Konsequenzen statt Lippenbekenntnisse. Warum wollen die eigentlich, dass das Hotel antwortet? Ein Hotel kann doch gar nicht sprechen. Cancel Culture, Abel. Die wollen, dass der Typ geköpft wird, der Gil Ofarim so fies angegangen ist in Gil Ofarims Kopf. Hm. Das ist ja der Witz. Diese Herrschaften hier fordern Konsequenzen, bevor auch nur ein Stück von dem Fall aufgeklärt ist. Wie so ein Mob mit Fackeln und Mistgabeln drängen sie Richtung Hauptplatz, wo die Guillotine steht. Als wäre die Zivilisation nur ein kleiner Firnis. Der abreißen kann. Ja, wenn man zum Beispiel zu viele Mobs umbringt. Ich habe nur gedacht, der Gil hat ja vielleicht auch, hat ja glaube ich auch gesagt, der hätte, der Typ da an der Rezeption hätte ihm gesagt, dass er das Zimmer dann auch nicht bekommen kann, wenn er jetzt nicht gehorcht, so ungefähr. Das kann natürlich irgendwie nicht sein, aber es ist ja dann auch nur eine Spekulation gewesen, die sich dann hinterher als falsch wohl rausgestellt hat, wurde einfach nur gelogen, der Typ. Ne? Ja, das, was ihm im Endeffekt das Genick gebrochen hat, war diese Videoaufzeichnung, wo halt sein Stern nicht darauf zu sehen ist. Na, also das ist ja der... Und das umfassende Geständnis, das er abgelegt hat. Vor allem, also jetzt rein vor Gericht, jetzt... ist das umfassende Geständnis, das ihn halt... das hat den Bericht, den Prozess ja im Endeffekt beendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber nach allem, was ich gehört habe, halt eben auch, weil sie ihm wahrscheinlich klar gemacht haben, dass er das Ding nicht gewinnen wird. Ja. Weil es seine Anwälte haben ihn halt nicht mal zur Seite genommen. Das Geständnis hat ihn auch vor dem ewigen Fegefeuer gerettet, also von daher soll er mal zufrieden sein. Ja, dann haben wir hier noch einen Herrn Dulig, heißt er, glaube ich. Bisschen klein, kann ich nicht so richtig erkennen, aber der sagt, es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Ofarim in meinem Heimatland widerfahren ist. Ich spreche für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen, wenn ich mich stellvertretend für die antisemitische Demütigung entschuldige. Wir haben noch viel zu tun in Sachsen. Ja, scheinbar. Ja, schon, aber nicht mit dem Gil, ne? Viel zu tun. Ofarim. Seine Eltern denken sich wahrscheinlich, oh je, da haben wir echt ihm unseren guten Namen mitgegeben fürs Musikgeschäft und was macht der Drucke? Aber was eine billige Masche auch, ne? Ist ja auch nicht so, dass das erste Mal vorgekommen wäre. In Amerika gab es da, glaube ich, immer so einen Fall. Aber ja, ist ja eigentlich ein Broker-Modus operandi. Ja, ist naheliegend auch, ne? Verändert worden. Mhm. Und was weiß ich, dieses Geschrei, ich denke da immer hier an dieses Geschrei in dieser Uni, wo sie den armen Unipräsidenten oder was da in der Ecke gefordert hatten und ihn angeschrien haben, misgendern Sie mich nicht. Du bist mit home hier oder so, ne? You have to make home here. Und ich bin auch nicht der Einzige, der faschistoide Tendenzen sieht bei den Wokies und bei ihren politischen und medialen Mitstreitern, auch der Herr Somundschuh, der nicht immer das Gelbe vom Ei irgendwie sagt, aber oftmals halt auch genau den Finger dahin legt, wo es weh tut. Der hat ein Interview gegeben und er spricht hier in dem Ausschnitt über vor allem Jan Böhmermann und ja, seine Position. Oh ja, der Böhmermann. Das ist eine echt gute. Also ich habe mich sehr gefreut über diese Aussage. Ich bin nicht allein. Für mich ist das getarnter Faschismus. Also das, was Böhmermann, Anjoli, dieses ganze Pack macht, ist im Grunde genommen nichts anderes als hochgradig faschistoid. Es ist aggressiv, es ist, genau. Es ist hinterhältig, es ist verlogen, es ist auf einen angepassten Erfolg ausgerichtet, es ist sehr karrieristisch und es ist durch und durch arrogant. Also es ist einfach wahnsinnig arrogant und einfach eine kompletten Riege von Künstlern abzusprechen oder überhaupt nicht nur Künstler, da waren auch Anwälte dabei, also eine kompletten Riege von Menschen abzusprechen, dass sie seit mehreren Jahren darunter leiden, dass eine bestimmte Schicht der Gesellschaft versucht, ihre Arbeit zu verhindern und so zu tun, als wäre das eine Einbildung von Leuten, die unter Verfolgungswahn leiden. Das ist eine uneinholbare Hybris. Da sind die Pferde mit jemandem durchgaloppiert, der im Grunde genommen gar nicht weiß, wie schnell es ihn selbst auch treffen kann und wie vergänglich dieser Erfolg ist, den er gerade zelebriert. Und das war immer schon das Problem, und dieses Problem hat sich ausgeweitet und ist, finde ich, nimmt pathologische Ausmaße an. Und ich wünsche mir, dass irgendwann auch da mal die Fassade fällt, weil so klug, wie er tut, ist er erstens nicht. Hinter ihm steht eine große Redaktion von Leuten, die recherchiert und ihm die Worte in den Mund legt. Und man merkt ja relativ schnell in den anderen Ebenen, in denen er agiert, wie simpel er auch denkt und wie offensichtlich und durchschaubar das ist, wenn es eben nicht getränkt ist mit dieser pseudo-journalistischen, moralischen Überheblichkeit, die er da in seinem sicheren Wohnzimmer propagiert. Und das ist eben nicht nur unsolidarisch, illoyal, sondern es ist, so wie ich eben gesagt habe, auch vollkommen link. Ja, es ist absolut link. Und ich glaube, dass er damit gar keinen Gefallen tut. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem er diese Sendung nicht mehr haben wird. Und da werden viele Leute mit ihm offene Rechnung haben. Und dann wird vielleicht auch mal rauskommen, ob er dem Maßstab, den er da, die Latte, die er da sehr hoch ansetzt, selbst auch standhält. Und da wünsche ich mir mal eine Rechnung. Und ich glaube, da wird einiges passieren. Denn aus dieser Sicherheit des angeblich gebührenbezahlten öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das seine Protagonisten in Schutz nimmt, kann relativ schnell eine unsichere Sache werden. Und man kann relativ schnell auch ins Kreuzfeuer geraten, vor allen Dingen, wenn man die Extreme bedient und nicht versucht, gemäßigt zu sein. Naja, soweit zu diesem Thema. Ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten, aber ich bin eigentlich schockiert, muss ich sagen, darüber, wie hemmungslos das mittlerweile passieren kann, ohne dass jemand sich dagegen wehrt oder wehren kann. Und das ist ja im Grunde genommen ja auch nichts anderes als Rufmord, ne? Das ist im Grunde genommen öffentlich finanzierter Rufmord. Und dass da niemand kommt und sagt, ey, du missbrauchst deine Verantwortung, du missbrauchst deinen Job, deinen Ruf oder deine Reichweite, um Schlechtes zu tun. Alles Feiglinge. Das ist ein Trauerspiel. Nee, die sind ja noch so verblendet zu sagen, die Leute, die es trifft, haben es ja verdient. Also die sind wie die Mitläufer in den 30ern im Endeffekt. Noch schlimmer als jemand, der irgendwie sagt, naja, lass den mal machen. Die sagen, nee, die haben es ja verdient. Dieser Schönbohm und was weiß ich, wer es jetzt wieder abgekriegt hat. Ja, oder den Hendrik Streeck als Menschenfeind oder was bezeichnet. Zum Beispiel. Das ist natürlich total abgehoben. Ja, Menschenfeind ist halt krass, also schon ziemlich starkes Wort. Professor an der Uni, tralala, setzt sein Leben dafür ein, dass Menschen weiterleben oder länger leben können. Was ist das für ein Blödsinn, sowas überhaupt zu sagen, sowas überhaupt zu denken, überhaupt in den Denkansatz, wo kommt der überhaupt her? Ich finde das unmöglich. Ne? Aber ich finde, man kann halt zu so einem Mundschuh stehen, wie man will. Da hat ja auch jemand hier schon im Chat wieder seine Meinung ausgerückt. Aber er fasst es hier so präzise zusammen, finde ich, wie es geht. Also er bringt diese Malesse, dieses Geschwür, Jan Böhmermann auf den Punkt. Ja. Hybris. Ja. Hybris aus dem sicheren Schoß der gebührenfinanzierten irgendwie Schutz macht. In dem Moment ist mir das dann auch egal, ob der Serdar besser ist oder nicht. Hier geht es gerade nicht um besser oder schlechter. Es geht darum, die Beschreibung von Böhmermann korrekt zu machen. Das hat er ziemlich gut gemacht. Ne? Meine ich. Eben, genau. Also es geht mir jetzt überhaupt nicht, weil im Chat geht schon wieder los. Wir müssen aufhören, diesen Unterhaltungsclowns zuzuhören. Rainer, der hat hier als ganz normaler Mensch gesprochen. Und der hat halt eine höhere Plattform, weil er ein Unterhaltungsclown ist. Aber er hat ja hier null Unterhaltung gemacht. Er hat einfach die Wahrheit gesagt. Und wie gesagt, ich muss nicht alle seine Ansichten teilen, und gar nichts. Aber an diesem Punkt unterschreibe ich einfach mal voll und ganz, was er gesagt hat. Ja, dass sich niemand daran stört, ist ja auch nicht so ganz richtig. Stört sich einige Leute daran, aber es sind halt nicht die Leute, die darüber zu entscheiden haben, ob der da weiter seinen Krempel macht. Das ist ja eigentlich im Endeffekt das Problem. Ja, aber sagen wir mal so, wenn eine klare Solidarität auch von außen da wäre, gegen Böhmermann, für einen schönen Boom oder so. Aber die ist ja auch nicht mehr da. Bis er halt irgendwann mal, er wird irgendwann das falsche Opfer suchen und da wird halt eine Community da sein und die werden jeden seiner Schritte irgendwie widerlegen und dann wird er platzen. Ne? Ja. Ahmad Mansur. Ja, habe ich mal eingereicht. Ja, Ahmad Mansur wollte mal gerne, dass wir wissen, was ihm so für komische Sachen geschickt werden. Und wie judenfeindlich das teilweise ist. Ja, kann man nicht auch nur ein bisschen konsternieren, sozusagen. Ja, ist mir nicht viel zu eingefallen, wollte ich aber trotzdem mal mitgebracht haben. Dem Mansur werden ja sowieso so komische Sachen unterstellt. Oder irgendwie wird irgendwie bezeichnet als nützlicher Idiot oder irgendwie sowas. Finde ich auch unterirdisch. Ich glaube schon, dass der einen ziemlich geraden Weg hat. Und meiner Meinung nach hat er einen ziemlich geraden Weg, was ich so gesehen habe davon. Ja, Der Mansur ist ein guter. und verteidigt eben auch die jüdische Sache und teilweise, beziehungsweise nicht die jüdische Sache, aber hier den, dass es eben, also, dass sie nicht unter Gewalt leiden sollen, eben ganz normal sozusagen. Verteidigt das mit und kriegt dann dafür Ärger sozusagen. Ja, unterirdisch, ne? Echt schwach. Komische Leute. Viele Araber scheinbar bei. Weiß man natürlich nicht genau, wer Ja, dahinter und es steht. zeigt ja auch ziemlich genau, was die Zukunft der israelischen Araber sein wird. Und wer Ja. sollte sich Palästina dort durchsetzen? Ja. Die werden dann nämlich die Menschen zweiter Klasse sein, die man für ihre Kollaboration einfach über die Klinge springen lassen kann, wenn keine Juden mehr da sind, damit man irgendwie dieses Ja. Blutsaufen weitermachen kann. Das Ja. ist, weil er ist ja genau das. Er ist ein israelischer Palästinenser, soweit ich das weiß. Und er kennt es von beiden Seiten. Ja, oder ein arabischer Hat Israeli oder so, sag mal, ist es, glaube ich, dann in dem, oder der ist, glaube ich, selber von aus dem Loch da, wie auch immer. Ich meine. gibst du, du bist selbst ein Jude. Ja, und wenn? Wer hat dich denn gebumst? Nun. Ja. Ja. Ja, kommen wir Oh nun nach mein Gott. Hessen. Das ist Bei mir um die Ecke so. war das. Ja. Das ist eine Aula oder Was so. ist das für eine Partei? Das ist eine sogenannte FDP. Das ist so eine Aha. Splitterpartei, die praktisch unbedeutend ist inzwischen. Splittert rum. Ja, und die hatten jetzt also einen Parteitag nach der Landtagswahl, wo sie ja mit Ach und Krach noch gerade so eben es mit reingeschafft haben in den Landtag. Und ich habe da auch nachher noch ein paar Ausschnitte, aber jetzt kommt erstmal die Frau Staroselsky. Zur Erinnerung, das war die Dame, wo wir uns mal die Instagram-Postings angeschaut hatten von diesem Sommer, also Sommer diesen Jahres, wo sie ja irgendwie auf Einladung des amerikanischen State Departments in Amerika war und da unter anderem irgendwelche Wallfahrtsorte der Black Lives Matter-Bewegung besucht hat. Herr Und jetzt wurde sie hier eingeladen, weil sie ist ja eigentlich aus Berlin. Und aber die Frau Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin und gleichzeitig die Landeschefin von der FDP Hessen, hat sie hier eingeladen, dass sie noch mal ein paar Worte zu der aktuellen Lage verlieren kann. Und das spiele ich euch jetzt mal vor. Und queer feministische und intersektionale Antirassismusaktivisten, die Dozenten für falsches Gendern bedrohen, brachen es nicht über die Lippen, diese widerlichen und frauenverachtenden Verbrechen zu verurteilen. Sie schwiegen. Und bis heute Ja. schweigen viele zum Endlösungsantisemitismus der Hamas. Wofür steht Ihr Feminismus, wenn er diese bestialischen Vergewaltigungen von jüdischen Frauen bewusst ignoriert? Also richtige Massaker, halt. Die Leichenteile der misshandelten israelischen Frauen waren noch nicht einmal vollständig identifiziert. Und schon brachten sich die ersten Social Justice Warrior in Stellung, die Terrortaten der Hamas zu verharmlosen oder sogar zu leugnen. Und schamlos sitzen wenige Wochen, nachdem die Hamas das grausamste Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah anrichtete, Studierende auf dem Boden des Universitätsfoyers der Universität der Künste und beschuldigen Israel des Genozids. Ja, it's not complicated, hässlich, behaupten die Studenten, schaffen es aber nicht, eine islamistische, eliminatorische Ideologie als solche zu erkennen oder zu identifizieren, wer Täter und wer Opfer ist. Stattdessen stellt sich die junge akademische Elite vielerorts an die Seite der Menschen, die den Judenmord als Befreiungskampf und als Widerstand feiern. Wenn in Syrien, in Libanon oder in Jordanien Hunderttausende Palästinenser abgeschlachtet werden, demonstriert niemand für die Rechte der Palästinenser. Wenn Israel aber auf Terror reagiert und Hamas-Stellungen angreift und dabei, ja, bedauerlicherweise unschuldige palästinensische Zivilisten sterben, weil die Hamas sie als Schutzschilde benutzt, dann sind 10.000 wütende Menschen auf der Straße. Es geht diesen Leuten offensichtlich nicht um die Palästinenser, es geht ihnen um Israel. Ja. Das Forschungsinstitut Arab World for Research and Development mit Sitz in Ramallah hat zwischen dem 31. Oktober und dem 7. November erwachsene Palästinenser unterschiedlicher sozioökonomischer Gruppen im südlichen Gazastreifen und dem Westjordanland zum Hamas-Massaker vom 7. Oktober befragt. 98% der Befragten gaben an, dass das Massaker vom 7. Oktober sie stolzer gemacht hat, palästinensisch zu sein. Geschlossene Gesellschaft, wow. Die absolute Mehrheit der Befragten unterstützt damit den Mord an Juden. Und damit hat es Israel in seiner direkten Nachbarschaft zu tun. Das scheint die jungen Aktivisten der Universität der Künste jedoch nicht zu stören. Und gestern hat die Studentengruppe Studis gegen rechte Hetze an der Goethe-Universität in Frankfurt einen Infostand aufgebaut, in dem die PFLP als Widerstandsorganisation bezeichnet wurde. Und von ähnlichen Aktionen berichten jüdische Studierende dieser Tage im gesamten Bund. Es sind Aktionen im Eingang des Uni-Hauptgebäudes, Protestaktionen in Bibliotheken, in der Uni-Mensa. Die haben nur keinen Bock zu studieren. Was machen die da? Sorry, es ist hässlich. Es sind Massaker. Oder Diskurse im Uniseminar. Viele jüdische Studierende gehen nicht mehr zur Uni. Sie halten es gerade nicht aus. Peinliche Schützung. Ich möchte deshalb noch mal betonen, dass es wirklich wichtig und richtig ist, dass die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, diesen grassierenden Judenhass als gewaltiges Problem erkennt und Vorschläge und konkrete Maßnahmen zur Antisemitismusbekämpfung erarbeitet. Vielen Dank. Ja, man fragt sich, wie die Studenten auf diese Ideen kommen. Ich meine, als Fun Fact mal so aus der Woche war, gab es eine Meldung, dass die arabische Partei in Israel, dass die jetzt der Meinung ist oder dafür ist, dass man die Hamas entwaffnet, dass man da die Waffen einsammelt sozusagen. Und das machen die auch nicht irgendwie ohne Erfahrung oder so aus dem Nichts raus. Ne? Ja, schon eine ganz andere Position von den Leuten, die da in der Nähe sind. Naja, und in den umliegenden Ländern. In den umliegenden Ländern ist es nicht anders. Die Palästinenser haben, als sie im Libanon waren, in Libanon destabilisiert. Als sie in Ägypten waren, haben sie die Grenzregion in Ägypten destabilisiert. Niemand will diese Leute haben. Niemand. Kein Bock drauf. Wir kriegen die am Ende. Ja, aber Ägypten ist nur davon ausgegangen, dass die sich auch weigern. Wir wollen die auch nicht. Damit aber wir kriegen die. Gaza nicht übernehmen kann. Ne? Was die Baerbock richtet eine Luftbrücke ein, warte ab. Ja, nein, soll sie nicht. Soll sie bleiben lassen. Aber. Das ist dummes Zeug. Ja, gleichzeitig hören wir so eine Rede und gleichzeitig werden Leute hier weiter eingeflogen, die genau dieses Weltbild pflegen. Oder über Grenzen gelassen. Oder, wenn sie schon hier sind, aber hier nicht bleiben sollten, dürfen sie trotzdem hier bleiben. die muss man mal zurückdrängen, die Hamas-Flüchtlinge. Ganz einfach. Ja, nicht nur Hamas. Ja, sind die denn unterwegs hierhin? Ich meine, ich komme doch da irgendwie gar nicht raus und Flugzeuge brauchen wir doch für die eigenen Leute, dachte ich bisher. Ich weiß es nicht genau. Nee, die jetzt aktuell nicht, aber es kommen doch trotzdem jeden Tag Leute mit diesem Weltbild zu uns. Ja, okay. Also, das Allahu Akbar und sowas. Ja, klar. Ja, dann muselt es dann wieder rum und dann schreien sie wieder, Gott ist groß. Freuen sich bei einem Terroranschlag. Wow. 98%. Ich meine. Ja, geschlossene Gesellschaft. Die supporten das alle. Das ist halt ungefähr so wie Deutschland zu Kriegsbeginn. Ja, genau. Also von den Zustimmungswerten und von dem. Und was hat man mit Deutschland gemacht? Ja, genau. Überwältigt, aber die Hamas, weiß ich nicht, ob die das so gut hinbekommen wie Deutschland. Also böse zu sein. Ja, aber auch hier, ich meine, Deutschland musste auch niedergeschlagen und entwaffnet werden, bevor Ruhe war. Und zwar, Deutschland war auch genauso fanatisch, weil die auch geglaubt haben, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Das ist die gleiche Verblendung im Endeffekt. Die gleiche Verblendung wie bei den Grünen heute. Ja. Nein, habe ich nicht gesagt. Habt ihr dieses Trapattoni-Video von Snicklink gesehen? Ja, das war ganz lustig. Ja. Ich habe auch gedacht. Wären wir bei Grüne gerade. Mhm. Ja, aber um nochmal zu diesem zurückzukommen, also wie schnell das gehen kann, ne? Weil wie gesagt, hier die Black Lives Matter, das war dieses Jahr. Das war dieses Jahr, wo sie da war. Und bei der ADL war sie auch zu Gast, als sie da irgendwie in Washington war oder so. Oh, ist das hässlich. Black Lives Matter sind alles Rassisten. Und Rassenbewusstseinsmenschen. Die haben diesen ganzen intersektionalen Kram ja auch komplett gefrühstückt mit Weisheit und was der Teufel nicht was. Ja. Nein, ohne Weisheit. Die machen das einfach nur gaskrank. Also. Nee, das Wort Weisheit im Sinne von weiß sein wie die Hautfarbe. Ach so. Nicht weise sein. Verdammt. Aber so komische Definitionen halt mit irgendwas mit weiß sein. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber die sind da halt ja auch komplett drauf. Und das ist ja auch einer der Vorwürfe wegen Antisemitismus gegen Elon Musk, kommen wir ja nachher auch noch zu Elon Musk, aber ne, dass er ja sich mit der EDL da angelegt hat und das läuft ja dann einfach nur so, ja, die EDL ist ja eine Veranstaltung von irgendwelchen jüdischen Leuten gegen, eingerichtet irgendwann mal halt gegen Antisemitismus. Aber dass solche Organisationen halt reihenweise gekapert werden von irgendwelchen weinenden Leuten, ja, die daneben stehen und sagen, die Menschen leiden und ihr müsstet euch um meine Scheiße kümmern, das wird ja wieder nicht wahrgenommen. Ne? Das ist halt, und das sieht man jetzt halt wieder. Also das ist Life comes at you fast hier. Jetzt steht die gleiche Dame da und sagt hier die Intersektionalen und Social Justice Warrior. Also ich kann mich nicht erinnern, bei dem FDP-Parteitag schon mal von irgendjemand das Wort Social Justice Warrior benutzt. Nein, noch nie. Wirklich noch nie. Ja. Nein. Ich hatte krasse Gamergate-Vibes, als er das gesagt hat. Ja. Gamergate ist auf dem FDP-Parteitag der hessischen. Das war eine gute Überleitung. Da, da, da. Bin ich der König der Überleitung? Rami Ismail. Ein Teil von Flambier, einem Indie-Gaming-Studio, das mal ein paar Hits hatte vor langer Zeit, ungefähr 10 Jahren oder so. Ja, selbst die westliche Presse kann nichts dagegen tun, die Palästinenser zu dehumanisieren. Und das habe ich jetzt diese Woche auch gelernt, dehumanisieren, das wird benutzt, das Wort, weil das irgendwie so eine Checkliste gibt von irgendwelchen Genozid. Kriterien, woran man das Stattfinden eines Genozides erkennen kann, die jemand mal ausgearbeitet hat anhand von richtigen Genoziden. Ich glaube, da ging es um Ruanda oder so. Und die linken Social Justice Warriors picken sich halt die zwei Sachen raus, die so ein bisschen schwammig sind und sagen dann, oh, da wird gesagt, wir gegen die, oder da wird Menschen ihre Menschlichkeit abgesprochen, wie auch immer das funktionieren soll. Die Palästinenser werden ja humanisiert von den ganzen linken, nützlichen Idioten, also dem, was das Gehirn gewaschen hat. Und der Witz ist, wenn sie diese Kategorien haben für Völkermord und sie konstruieren sich das, ignorieren sie dabei vollkommen die Tatsache, dass alle von diesen Kategorien auf die Hamas zutreffen. Ja, alle. Alle von den Kategorien treffen auf die Ziele der Hamas zu. Ja. Und das ignorieren sie vollkommen, damit sie diese zwei Sachen, die irgendwie, wenn man richtig hinguckt und so. Ja. Ja, dann redet irgendwas von Apartheid-Gesetzen. 7000 Palästinenser werden unter Apartheid-Gesetzen gehalten. Nein, das sind keine Apartheidsgesetze. Absolut nein. Welche, das ist einfach nur dummes Geschwätz. Was sollen das denn sein? Meinen die Gefangenen oder was? Okay. Die meinen die Gefangenen, das Apartheid-Recht praktisch. Ja, genau, okay. Ja. Und dieser Mensch hat sich vor 10 Jahren hingestellt und hat gesagt, die bösen Gamer, das sind alles Faschisten und das sind alles die letzten Menschen und die müssen irgendwie weggebracht werden oder so. Da war der Rami ganz vorne dabei, immer wenn es was bei Gamergate zu kochen war, hat er mit rumgerührt. Und der Witz ist ja, jetzt sind wir hier und er sagt uns hier, bitte, diese Vergewaltiger, diese Mörder, diese Kindermörder, die da am 7. Oktober losgegangen sind, die verteidigen sich doch nur wegen der 7000 Gefangenen. Ich meine, man hat es ja gesehen. Man kann keine 3 Stockwerke tief irgendwie unter einem Krankenhaus rum oder unter einem Kindergarten oder so. Ja, und 7000 ist auch noch kein Genozid. Also ja, fängt da nicht an. Ja, ein Genozid ist sowieso schwierig, wenn sich allein in den letzten 30 Jahren die Bevölkerung verdoppelt hat. Da kann man von einem Genozid überhaupt nicht reden. Ja. Also völlig aus der Luft gegriffen. Ja, und aber das sieht man wieder, wenn man linken Menschen überhaupt zuhört, dann ist alles, was sie sagen, falsch. Sie existieren nur dazu da, um Fehler zu rationalisieren. Das ist alles, was sie machen. Es sind nur Fehler. Ja, und hier haben wir 2015 zu einem Zeitpunkt, als Gamergate noch so richtig am Kochen war. Und da war die gute Leigh Alexander, das war ja so eine der Hauptinitiatoren von der Gegenseite, die es richtig zum Kochen gebracht hat mit ihrem Auftakt, den sie da aufgelegt hat. Gamer-Identität ist vorbei. Gamers don't have to be your audience. My gang Artikel. Und genau, hat sie auch bei so einer anderen Konferenz irgendwie gemeint. Und ja, was machen wir? Wir fliegen die nach Berlin und hier führt sie ein Interview mit dem, den wir gerade gesehen haben, 2015. Und natürlich ist das auch alles mit unseren Steuergeldern hier bezahlt, weil das ist hier Medienbord Berlin-Brandenburg GmbH. Oh Gott, ist das hässlich. Hat dieses Amaze-Festival, was übrigens bis heute noch gibt, mit dem Herrn Kogel und so, die sind da ja auch immer unterwegs. Oh Gott, Herr Kogel. Genau, auf den wird ja auch direkt Bezug genommen in der Videobeschreibung vom letzten Jahr irgendwie, wo der da auch so einen tollen Vortrag wohl gehalten haben soll oder irgendwie interviewt haben soll. Ja, sowas passiert dann in Berlin, aber das schwappt das alles mal rüber, sag ich euch. Deswegen brauchen wir eine Mauer um Berlin und Mauer drumherum bauen. Einfach fertig. Die Stadt hat aus. Guckt euch die Shitshow schon wieder an. Also ernsthaft. Ist ekelhaft. Berlin zerstören. Fertig aus. Ich meine, das schwappt irgendwas aus Amerika rüber. Warum sie mich das wohl lustig machen, weil diese ganze Scheiße hier schon lange stattfindet. Aber keiner merkt es halt. Ist ja gerade der Witz. Social Justice Capital ist das hier in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ja, und auch die Frau Adler von der FDP hat diese Woche geschrieben, alle Linken oder Queeren, die sich in ihrer Sympathie für die palästinensische Hamas im gemeinsamen anti-amerikanistischen Kampf noch so stark und progressiv fühlen, sollten sich im Klaren sein, dass sie Mord, Misshandlung und Demütigung hofieren, eine Barbarei, der sie selbst ziemlich schnell zum Opfer fallen würden. Hashtag ja, Antisemitismus. Ja. Ja, die Frau Adler ist eine von den Vernünftigen auf jeden Fall. Die habe ich auch beim Parteitag mal getroffen. Ich habe mich zwar nicht mit ihr unterhalten, sondern sie hat sich mit jemandem unterhalten, der neben mir stand, aber ja, macht einen guten Eindruck auf jeden Fall, die Dame. Eine von den Coolen. Und ist im Gegensatz zu Leigh Alexander auch die meiste Zeit nüchtern. Mit Sicherheit, ja. Ja, hier bei TRT Deutsch. Und die berichten uns von einer unglaublichen Ungerechtigkeit, nämlich nach Israel-Kritik Razzia bei Überlebenden des Hanau-Attentats. Das ist das, was man über diesen Mann sagen muss, dass er ein Überlebender des Hanau-Attentats ist. Und nicht die Tatsache, dass diese Razzia natürlich stattfindet, weil wir hier in Deutschland neue Gesetze haben gegen Volksverhetzung und ja, dieser Mensch hier ordentlich was von sich gegeben hat in einem Instagram-Beitrag. Und ja, jetzt hat er eine Hausdurchsuchung bekommen. Und bei solchen Sachen ist es natürlich wieder verkehrt, ne? Bei anderen Sachen. Den darf man natürlich nicht durchsuchen. Das haram. Was ist das überhaupt für eine Brücke? Das ist doch juristisch völlig uninteressant. Ja, guten Tag, wir möchten gerne Ihr Haus, Sie stehen unter Mordverdacht. Ja, nee, das geht nicht. Ich war ja damals Betroffener bei einem Autounfall mit Fahrerflucht. Da wurde meine Stoßstange beschädigt, oder was? Ich meine, gibt es einen Freifahrtschein, wenn du mal bei irgendwas Opfer warst, oder was? Nein, gibt es ihn nicht. Fertig aus. Nein, den gibt es nicht. Kein Freifahrtschein, sorry. Ja, und hier haben wir es auch. Auf einem Foto zielt ein israelischer Soldat mit einem Gewehr auf eine Frau mit Kopftuch. Zugleich ist im Spiegel zu sehen, wie ein anderer Soldat mit einer Hakenkreuzarmbinde einen am Boden liegenden Mann bedroht, wahrscheinlich ein Jude. Der Titel des Bildes: The Irony of Becoming What You Once Hated. Ja, sehr schlau. So Ein groß ist die Jude. Ironie gar nicht. Also. Ja, so ein denkbar doofes Ding, was er da gepostet hat. Ja, die Frau Alinejad habe ich hier vor vielen, vielen Jahren schon mal vorgestellt. Der folge ich auch schon ganz lange. Ist ja in Amerika lebende Iranerin, die da seit vielen, vielen Jahren den Leuten erzählt, dass dieses ganze Ding von wegen, ja, hier, wir arrangieren uns einfach mit denen und so, Beziehung verbessern wird Das schon geht wieder. nicht. Die wollen ja eigentlich nur unser Bestes oder so, wo hier in Deutschland wir denen da Nein. noch zu gratulieren zu ihrer Machtergreifung. Wollen Und Sie, seit ja. Jahren redet die Frau Alinejad dagegen an, habe ich ja auch schon mal vorgestellt, vor ganz vielen Jahren, dass sie da, es gab einen Entführungskomplott gegen sie, also wo sie wirklich versucht haben, die wurde, glaube ich, in Washington DC, wo sie Krass. versucht haben, sie da zu entführen, aus Amerika in Iran zu verschleppen. Heftig. Und Aha. so ein Dorn im Auge ist die gute Dame, diesem Regime da wohl. Und die war jetzt in Deutschland, wohl auf Einladung von Axel Springer, die haben da irgendwie einen Preis gegeben. Und wollte sich in dem Zusammenhang, also war in dem Zusammenhang auch im Bundestag, hat sich mit diversen Politikern getroffen und wollte sich auch mit der deutschen Beauftragten für Menschenrechte treffen, die wir Okay. scheinbar haben, weil wir brauchen ja Beauftragung noch und nöcher. Damit es einen Idiotenjob gibt. Und das ist eine gewisse Frau Amtsberg von den Grünen, die ich auch schon seit einer ganzen Weile kenne. Die war eine Zeit lang mal die jüngste Abgeordnete im Bundestag, als sie angefangen hat. Und ist eine Islamwissenschaftlerin. Ja, Islamwissenschaftlerin und Beauftragte für Menschenrechte. Was kann da schon Das hört schiefgehen? mich nach Intersektionalismus an. Ja, und es ist jetzt also im Zusammenhang damit halt eben auch nochmal darauf hingewiesen worden, dass die Dame in ihrer, ich weiß nicht, ob Magisterarbeit oder irgendwie so, auf jeden Fall irgendeiner wissenschaftlichen Abhandlung, die sie da für ihre wie ihr Studium abgegeben hat. Da hat sie auch die Position vertreten, dass also das Kopftuch auch eine emanzipatorische Dimension besitzt, was die Frau Alinejad Nur bei Überläufern. mit den stets zur Schau gestellten Haaren, weil sie ja da ganz stark immer wieder darauf hinweist, dass es in Iran und zwar nicht erst jetzt, wo es halt fashionable geworden ist, dass sich die Leute darüber reden, sondern schon seit Jahren weist sie darauf hin, ne, dass über diese Praxis da mit der Moralpolizei gegen den Kopftuchzwang. Ja, und jedenfalls hat also die Bundesregierung in Persona dieser Menschenrechtsbeauftragten ihr gesagt, dass wenn sie sich mit denen treffen will, dass das dann bitte geheim gehalten wird, um nicht die Pläne, die man für den Iran hat, zu gefährden. Er muss sich anonym treffen wegen Entführungsplänen, weil sie tatsächlich was Wichtiges macht. Ja, wenn es was Wichtiges wäre, würde man es nur verstehen. Aber nee, die Bundesregierung wollte nicht, dass bekannt wird, dass man sich mit ihr trifft. Genau. Ja. Also, ja. Das also hast auch du nicht im Nachhinein. Weil es echt gefährlich ist, was nee, sie da macht. Nein, die darf auch im Nachhinein nicht über das Treffen sprechen. Weil das halt die Probleme, weil das Probleme in der Beziehung mit dem Iran, einem Drecksstaat, in dem Homosexuelle von Dächern geworfen werden. Der Iran Frauen sagt dann, die Frau ist Staatsfeindin von uns, was trefft ihr euch mit der? Und das wollten die verhindern. Und deswegen haben sie ihr gesagt, sie darf da nicht drüber reden, dass sie sich mit denen getroffen hat oder treffen wollte. Es geht nicht um ihre Sicherheit, es geht um unsere Iran-Policy. Ja, eben. Hier ne? steht. Da muss man sich dann schon entscheiden, ob man die feministisch gestaltet oder iranisch. Wenn man denen halt eben entgegenkommt. I've heard some German officials say, I'm too radical and meeting me publicly would be fatal to the Iran policy. Also grüne, super feministische Menschenrechtsbeauftragte sagen zu so jemandem wie der Frau Alinejad, wo so ein böser Antifeminist wie ich einer bin, der seit Jahren folgt, schon bevor die überhaupt so groß bekannt geworden ist, dass sie zu radikal ist und dass man sich mit ihr nicht sehen lassen kann. Ja, ja, die hatten gerade Pause, weißt du? Feministische Pausenpolitik. Mhm. Ja, deswegen, ja. Oder vielleicht bedeutet feministische Pausenpolitik, dass die so einen Knopf haben, weißt du, so, oh, jetzt wird es brenzlig, da drücke ich für die feministische Außenpolitik mal den Pausenknopf. Fliegen die dann nach Extremistan? Und dann, wenn das Treffen rum ist, kann ich den Pauseknopf ja wieder rausnehmen. Ja, es ist wahrscheinlich die I can't believe it's not real Politik, oder wie? Welcher deutsch-iranischen Policy soll das denn entgegenstehen, dass man sich mit Feministen trifft, irgendwie so ganz spontan? Ja, der den Pimmel zu lutschen, glaube ich mal. Also, ja. Weil die sonst sagen, wir möchten mit euch nicht mehr reden. Ja, genau. Ja, brauchen wir ja. Die sozusagen. Wäre ja auch echt niederschmetternd, wenn der Iran nicht mehr mit unseren Außenpolitik, wenn der nicht mehr mit uns reden würde. Da würden wir ja, also, da würden wir uns nicht von. Mit China nicht mehr auch so, muss ja eben die Verhältnisse auf Eis sozusagen. Und mit Iran ist das dann ein Problem. Wann? Ja. Naja, die Baerbock und ihr unverschämter Besuch in China waren ja, Besuch in China waren ja schon relativ Botschaft da einstellt. Ja, das hinterlässt mich etwas ratlos. Ne, warum? Es sind Feiglinge. Es sind Feiglinge, die immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Nach außen schön Virtue Signaling, immer schön sagen, hier feministische Außenpolitik, wenn es hart auf hart kommt, weich wie Wasser. Ja, genau. Ja. Ja, und dass die Dame hier nicht unsere deutschen Gepflogenheiten kennt, wird dadurch klar, dass sie ja direkt zu Twitter gegangen ist und darüber geschrieben hat, über den Maulkorb, den sie ihr verpassen wollten. Und dann nicht mitgemacht hat, das dumme Spiel. Ja. Das machen wir aber untereinander aus, ne? Da brauchst du nicht drüber reden oder so, ne? Ja, und hier haben wir noch mal einen Beitrag von dem Herrn Allen Posener. Der ist jetzt scheinbar bei der Zeit und nicht mehr bei der Welt. Wer ist das? Mal. Ja, das war jemand, der, als er noch für die Welt geschrieben hat, nicht so gute Artikel mal geschrieben hat, war meistens so ein bisschen komisch. Weil man so die Anna Schneider belehrt hat bei Twitter und so. Ha! Ja, aber hieran kann man nichts aussetzen. Ich glaube, das war auch hier, wo ich das gelesen hatte mit dem Kopftuch, dass das doch emanzipatorisch wäre und so. Ja, und der glaubt halt eben, dass die Frau Amtsberg ihre Glaubwürdigkeit bei Muslimen damit erhalten möchte. Abscheuliche Revolution. Das ist ja Menschenrechte. Ne? Menschenrechte in Deutschland bedeutet, wir finden den Islam prima. Alles andere wäre ja total islamophob und so und voll gegen die Menschenrechte. Wir reden nicht rassistisch. Aber das. Ja, eben, also für Menschenrechte zu sein, wäre halt eben den Islam klein zu halten, den Einfluss vom Islam auf jeden Fall klein zu halten. Ja. Hässlicher Widerspruch. Ich muss mir mal Gedanken machen. Ja, in diesem Zusammenhang habe ich auch noch mal die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam rausgefischt. Da haben die sich hingesetzt, die Hausaufgaben der UN kopiert und einfach noch ein bisschen Scharia drüber gemalt und Ja, gesagt, wir genau. sind die Besten. Ja, genau, ja. Ab und zu mal Ausarbeit oder Ich so glaube, das hatten wir reingeschrieben. vor ein paar Jahren schon mal Ausdrücklich gezeigt und ich habe auch, aufgepasst. also 2014 war das, glaube ich, da war ich in Hannover, gab es mal so ein Festival der Philosophie. Das war auch da, wo ich den Kulturmarxisten getroffen habe, hier den, na, wie heißt er nochmal? Der schwarze Theologe, den wir vor ein paar Wochen hier auch hatten. Oh, ich weiß es nicht mehr wieder. Aber ihr wisst, wen ich Was denn meine, du ne? meinst? Ja, das war auch in dem Zusammenhang. Und auf jeden Fall, und da haben sie es auch vorgestellt, die Kairo-Erklärung der Menschenrechte im Islam. Und das geht hier schon der Präambel halt gut los. Also steht hier, die Mitglieder der Organisation der Islamischen Konferenz betonen die kulturelle und historische Rolle der islamischen Umma. Na, das ist diese Vorstellung davon, dass die Muslime halt alle einen Kollektiv sind. Zusammenhang bilden, auch wenn es da unterschiedliche Ideen gibt. Aber es läuft halt wieder darauf hinaus, dass sie sich wieder vereinigen. Die von Gott als die beste Nation geschaffen wurde und die der Oma, Menschheit, Oma, über alles. ja, Oma, ohne Oma, Spaß. über alles. Und der Menschheit eine universale und wohl ausgewogene Zivilisation gebracht hat, in der zwischen dem Leben hier Was? auf Du bist von Erden, drei Männern vergewaltigt worden, dann komm mal mit zur Steinigung. Ja. in der zwischen dem Leben hier auf Erden und dem im Jenseits Harmonie besteht Oh, mein und Dear. in dem Wissen mit Glauben einhergeht. Unsere Aha. Sohn Aha. Tod. Wir sind verblendet und können nicht davon ablassen. Und sie betonen die Rolle, die diese Umma bei der Führung der durch Konkurrenzstreben und ideologisch verwirrten Menschheit und bei der Lösung der ständigen Probleme dieser materialistischen Zivilisation übernehmen sollte. Hashtag deswegen lieben die Linken das. Ja, weil es utopischer Uberalles, Blödsinn Oma, ist. Oma, Oma, Oma, Uberalles. Ja, man muss doch manchmal Sachen anlernen, oder wie das heißt, damit man Ja, dann. Freiheit einfach mal verlernen. Ja, Genau. warum nicht? Ja, das Bisschen ist deren glauben lernen. Definition von Menschenrechte. Du Glauben ist kannst trotzdem Islam werden und dann wird das Jenseits mit dem Diesseits verschmolzen. Liebe Menschen, das könnt ihr tun. Sie möchten ihren sogar schlagartig, Beitrag. das Jenseits mit dem Diesseits verschmolzen, wenn du nicht konvertieren willst. Sie möchten ihren Beitrag zu dem Bemühen der Menschheit leisten, die Menschenrechte zu sichern, den Menschen vor Ausbeutung und Verfolgung zu schützen und seine Freiheit und sein Recht auf ein würdiges Leben in Einklang mit der islamischen Scharia zu betätigen. Bitte nein, keine Das Scharia. hat einen komischen Turn genommen, Oh irgendwie hier gerade. mein Gott. Der French Taunter und ich sind uns einig, die einzige Uma, die irgendwas taugt, ist Uma Thurman. Stimmt, Kill Bill. Sie sind überzeugt, dass die Menschheit, die einen hohen Standard in der materialistischen Wissenschaft erreicht hat, immer noch auch in Zukunft dringend des Glaubens bedarf, um ihre Zivilisation zu stützen und dass eine Motivationskraft braucht, um ihre Rechte zu stützen. Und Hashtag, und deswegen finden die Rechten das gut. Sie glauben, dass die grundlegenden Rechte und Freiheiten im Islam ein integraler Bestandteil der islamischen Religion sind und dass grundsätzlich niemand das Recht hat, sie ganz oder teilweise aufzuheben, sie zu verletzen oder zu missachten, denn sie sind verbindende Gebote Gottes, die in Gottes offenbarter Schrift enthalten und durch seinen letzten Propheten überbracht worden sind, um die vorherigen göttlichen Botschaften zu vollenden. Alter, wenn ich Prophet wäre, würde ich auch behaupten, ich bin der Letzte. Das kommt immer irgendwie theatralisch ganz gut und so. Ja, das kommt gut Die an, Leute also tendieren definitiv. dazu, deine Bücher mehr zu lesen, wenn du sagst, du bist der Letzte. Ja. Ich frage mich gerade, was sind denn grundlegende Freiheiten im Islam? Was ist das denn überhaupt? Ja, sich dem Islam zu unterwerfen. Ach so, und seine Frau zu hauen. Ja. Naja, das Alles, ist was in ja dem Buch diese drin steht, steht ja Verschmelzung. da. Also ja, Eben. natürlich, Verschmelzung. Wie konnte ich das übersehen? Eine Harmonieverschmelzung. In Das dem blöde Moment Köder. ist dein Konto ja ausgeglichen, weil alles, was du hier ertragen musst, wird ja dir vergolten von Allah in der Yes. Gegenwelt. Jungfrauen wahrscheinlich. Ihre Ja, Eier? oder Milch und Honig. Ja, nur schmilzen. Gut Das hier. musste. Nämlich. Und das ist deine Freiheit. Halt, erdulde das, was hier passiert, weil du wirst ja belohnt. Das ist deine Freiheit im Islam. Jemanden mit dem Tod locken. Ihre Einheit. So wie es unsere Kirche auch mal gemacht hat, bis die Leute halt gesagt haben, leck mich am Arsch, ich habe Voltaire gelesen. Ja, man könnte ja jetzt meinen, dass die Menschenrechte irgendwie mehr so auf den 10 Geboten oder so basieren, aber tun sie eigentlich auch irgendwie nicht, ne? Nicht so richtig, das passt dann auch irgendwie nicht so ganz. Also. Nee, die 10 Gebote sind viel zu weitläufig. Einfach einmal drüber schreiben, das ist eh alles uns und Gott hat uns die heilige Aufgabe aufgebürstet, euch alle zu bekehren und fertig. Das reicht doch für die. Ja, warum schon. Ich seit Jahren sage, man kann diese Religion nicht mit einer abendländisch aufgeklärten Religionsfreiheit bearbeiten. Das ist also unmöglich. Das ist das falsche Menschenrechten einfach, sie müssen da ihren Sermon reinknallen und zwar irgendwie von vorne bis hinten überall. Ne? Ihre Einhaltung ist deshalb ein Akt der Verehrung Gottes. Und ihre Missachtung oder Verletzung eine schreckliche Sünde. Und deshalb ist jeder Mensch individuell dafür verantwortlich, sie einzuhalten. Das sind Leute, die hacken Hände ab. Ja, mit Scheiß, ne? Das ist ja irgendwie. Das sind Leute, die hacken Hände ab für Diebstahl. Die Oma trägt die Verantwortung. Von Menschenrechten. Ich trage die Kiste Wasser und ziehe die Verantwortung. Ja, wie gerade schon gesagt, Scharia, ne? Das ist ja die Verwirklichung der Menschenrechte. Und deswegen klappt das so mit dem Hände abhacken. Ja, ich kenne mich dann ehrlich gesagt gar nicht so gut aus. Na, die machen das ja heute nicht mehr auf dem Marktplatz. Ja, ja, stimmt ja. Die nehmen die ja in Spezialkliniken in Saudi-Arabien, gibt es Ärzte, die das vornehmen. Es gibt Ärzte, die das vornehmen. Die nehmen Menschen gesunde Gliedmaßen ab, weil diese gestohlen haben. Achso, echt? Ja, schauen wir noch mal in die ersten Artikel. Hey. Aber um hier fair zu sein, wenn du einen Arzt hast, der dir die Hand abschneidet, also als Strafe, ist es immer noch irgendwie ein bisschen besser, wie wenn es ein Amateur macht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber die Henker auf dem Marktplatz waren ja auch keine Amateure. Besser als mit einer Axt oder so. Wahrscheinlich ist das ein bisschen hygienischer, stimmt schon. Aber wahrscheinlich. Da wird das dadurch nicht. Ja, okay, Corona-Politik war doch nicht so schlimm. Ja, hier raus. Okay, Artikel 1. Alle Menschen bilden eine Familie. Ist das nicht schön? Deren Mitglieder durch die Unterwerfung unter Gott vereint sind. Unterwerfung auf Arabisch Islam. Also das heißt, es sind doch Leute, die nicht Familienmitglieder sind, ja? Und alle von Adam abstammen. Alle Menschen sind gleich an Würde, Pflichten und Verantwortung. Und das ohne Ansehen von Rasse, Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, Religion, politische Einstellung, sozialem Status oder anderen Gründen. Punkt. Der wahre Glaube ist die Garantie für das Erlangen solcher Würde auf dem Pfad zur menschlichen Vollkommenheit. Das heißt, wenn du queer bist, dann glaubst du nicht richtig. Und wir schlagen dich tot. Ja, und Würde bei Idee. Die einzig wahre Religion. Und dann gibt es davon 5000. Nee, nur alle Menschen sind Untertanen Gottes. Ist eben nur aber nur... Wie viele Hauptreligionen nochmal? 5 oder 7? Aber 5000 Gesamtreligionen. Also, nee, es gibt und nur das den, jetzt, den wahren Glauben, laut Kairoer Erklärung der Menschenrechte. Und die haben den einen wahren Glauben gefunden. Was für eine fantastische Erzählung. Wegen den letzten Propheten, ja. Der letzte Prophet, der ja, war alle klasse. Menschen sind Untertanen Gottes und er liebt die am meisten, die den übrigen Untertanen am meisten nutzen. Und niemand ist den anderen überlegen. Außer an Frömmigkeit oder guten Taten. Ja, also mit Frömmigkeit bist du den Menschen überlegen. War das am 7. Dezember in Israel Frömmigkeit oder gute Taten? Beides wahrscheinlich, oder? Denke ich auch. Opfer sammeln. Es ist verboten, Mittel einzusetzen, die zur Vernichtung der Menschheit führen. Aber nur der ganzen Menschheit natürlich. Ne? Zwinker, zwinker. Es ist nicht verboten, Mittel einzusetzen, die zur Vernichtung. Ja, das ist einfach schon im nächsten Nukleus. Im C-Absatz. Solange Gott dem Menschen das Leben gewährt, muss es nach der Scharia geschützt werden. Oh, Gott hat diesem armen Ungläubigen das Leben nicht mehr gewährt. Was ein Scheiß. Ja. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird garantiert, in Klammern außer unseren männlichen Kindern, Klammern zu. Ja, guck mal, das Leben ist ein Geschenk Gottes und das Recht auf Leben wird jedem Menschen garantiert. Es ist die Pflicht des Einzelnen, der Gesellschaft und der Staaten, dieses Recht vor Verletzung zu schützen. Und es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, Komma, außer wenn die Scharia es verlangt. Hat die Scharia Außer. verlangt, dass das am 7. Oktober passiert? Nein, ich hab die gelesen, das stand da nicht drin. Okay. Die haben das, ich, ja, das steht da nicht drin. Darf seine Frau nicht züchtigen, außer sie war ungehorsam, zum Beispiel. Ach, guck an. Bei Einsatz von Gewalt und im Fall einer bewaffneten Auseinandersetzung ist es nicht erlaubt, im Krieg Unbeteiligte wie alte Frauen und Kinder zu töten. Verwundete und Kranke haben das Recht auf medizinische Versorgung. Kriegsgefangene haben das Recht auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung. Es ist verboten, Leichen zu verstümmeln. Es besteht die Pflicht, Kriegsgefangene auszutauschen und für die Familien, die durch Kriegsumstände auseinandergerissen wurden, Besuche oder Zusammenkünfte zu ermöglichen. Und hier steht noch nicht mal aus, wenn die Scharia es verbietet. Aber Da steht was ganz Wichtiges nicht drin, außerdem, ne? Ist euch was aufgefallen, was da in einem westlichen, Vergewaltigung steht nicht drin. genau, Vergewaltigung steht nicht drin. Weil halt der Ja, das Koran war nämlich damals. sagt, dass du Ja. halt die Ungläubigen mitnehmen darfst und zu deinen Verlustierungen einsetzen, wie es der IS massenhaft getan hat. Steht da einfach nicht drin. Brauch ist doch alles, was ich über die Scheiße wissen muss, um mir den Arsch damit abzuwischen. Ja, es geht auf jeden Fall noch ein paar Seiten so weiter. Könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe durchlesen. Nur erstmal schon mal zur Erklärung, was so Islamwissenschaftler, die Menschenrechtsbeauftragte sind, mir mal bitte beantworten sollen, was es damit auf sich hat. Also für mich passt das nicht so ganz zusammen. Unwoman, oh Gott. Genau, Die UN ist gefährlich. Unwoman hat sich jetzt doch mal durchgerissen hier zu diesem Tweet am 2. Dezember. Also fast 2 Monate nach dem 7. Oktober. Manche Sachen sind noch besser, wenn man sie dann nicht mehr tut nach so einer Zeit. Ja, haben sie dann hier doch mal geschrieben, dass wir den brutalen Angriff der Hamas auf Israel ablehnen und wir sind davon alarmiert, von den vielen Berichten von, wie Derart sie sagen, spät, so Gender-Based lange brauchen. Atrocities and Sexual Violence. So lange brauchen die für ein Feed. Meine Güte. Und das ist ja noch nicht mal ein einzelner Tweet, sondern das hängt hier zusammen mit diesem Ding, wo sie dann sagen, wir sagen nochmal, dass alle Frauen, israelische Frauen, palästinensische Frauen und alle anderen, das Recht auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit und Freiheit von Gewalt haben. Lesen Sie hier unser komplettes Statement. Also das ist in diesem Zusammenhang. Haben sie das auch geschrieben. Und ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen, wie die Rabokenorganisation mit lauter Schurkenstaaten da hocken und die alle sagen, Israel böse, Israel böse. Und irgendwelche europäischen Vertreter oder amerikanischen oder so dann da sitzen und sagen, ja, aber die werden uns alle unser Funding entziehen und ich kriege jeden Tag böse Anrufe, ob wir spinnen würden oder so, ob wir eine Macke haben. Lass doch mal irgendwas schreiben dazu, komm. Wir müssen irgendwas schreiben dazu, ansonsten wird das schwierig werden in Zukunft. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, ja, pass auf, wir machen so einen Tweet, da schreiben wir rein, ja, wir sind eigentlich dafür, dass alle Frauen es denen gut geht. Und darunter kommentieren wir dann nochmal, ach ja, wir lehnen übrigens auch die Hamas-Attacke ab. Und dann könnt ihr das einfach den Leuten alle hinschicken und sagen, hier, wir haben doch was geschrieben, also was wollt ihr denn? Wir haben es ja anerkannt, so. Wir sind doch auch mit dabei, Fein also. raus. Beschwert euch mal nicht. Also ich kann es mir wirklich vorstellen. Ich war natürlich nicht mit am Tisch, aber so sieht diese Scheiße hier für mich aus. Weil das ist doch. Also. Mich erinnert das an diese Szene aus Mallrats, wo der Charakter von Shannon Doherty dann ihrem Freund sagt, that was too little, too late. Er Ja, versteht too das dann little, ganz too late. schrecklich falsch. Und das war damals, als Kevin Smith noch gute Filme gemacht hat. Ja, too little, too late. Tschüss, Unwoman. Untot. Ja, und was haben wir noch nicht genug im Land? Sagt's mir alle. Meldestellen, Meldeportale, Meldebehörden haben wir noch nicht genug von. Deswegen planen die Berliner Grünen jetzt eine neue, nämlich eine Meldestelle für digitale Gewalt. Irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo mehr als die Hälfte der Berliner Einwohner für solche Institutionen arbeiten werden, glaube ich. Also in irgendeiner Form. Ja, als Informant oder das ist wie früher dann halt. Ja. Meldestelle Vielleicht für kann man. daneben gepinkelt Ja? im hier Cottbusser Tor. Oh, verrat nicht zu viel, Chris. Verrat nicht zu viel. Wir haben nämlich Neuigkeiten von dem Bio-Queer-Klo am Cottbusser Tor später im Programm. Wenn ihr euch noch erinnert, wenn ihr schon länger dabei seid. Ja, genau, also die Meldestelle für digitale Gewalt. Wie immer mit Steuergeld gefordert. Dann kommen hier in dem Artikel erstmal, erwähnen Sie das Berliner Register, das kennen wir ja inzwischen schon. Auch wieder mit diesem Beispiel, mit dem Aufkleber, mit der Aufschrift Gender nicht mit mir, der gemeldet wurde von irgendeinem wirklich aufmerksamen Zeitgenossen, dem ich an dieser Stelle nochmal danken möchte. Ja, für sein gutes Auge und seine Pflichtbewusstsein. Ich finde, er hätte eine Plakette verdient, die Annette Kahane Gedächtnismedaille oder so. Das wäre eigentlich cool. Könnte man nicht irgendwie so einen Preis ins Leben rufen, den Annette Kahane-Preis, und den vergibst du dann immer an echt so richtig idiotische Ideen. Und sag mal, ist das grünes Wachstum? Ein Pitch nach dem anderen? Die AAS kommt natürlich auch im Text vor mit der Meldestelle Antifeminismus, gefördert von der grünen Familienministerin. Ja, und die Amadeo Antonio Stiftung ist, oh Wunder, auch bei der neuen Meldestelle gegen digitale Gewalt involviert, wofür die mehrere Meldestellen brauchen. Außer wenn man eine Datenkrake werden will, aber Krake darf man ja nicht mehr sagen, sonst kriegt man Ärger. Ja, weiß ich nicht. Außerdem mit an Bord ist HateAid. Also, ja. Das ist ein schöner Schlusssatz eigentlich. Keine der drei erwähnten Frauen, ich glaube Künast, Neubauer, Claudia Roth, genau, darf im Netz freiwillig sein. Doch warum braucht es zur Verfolgung der Hassattacken einen mit Steuergeld finanzierten Verein? Alle drei könnten sich privat eine gute Rechtsschutzversicherung leisten. Ups. Problem gelöst. 50 Woker arbeitslos. Ja, das wäre schön. Wäre so einfach, wenn man nur will. Müssen Sie erstmal die Gesetze wieder zurückschrauben oder so. Aber so ist das. Die können nichts anderes. Also noch eine Meldestelle und noch eine. Das Kahane-Kreuz in Bronze, Silber und Gold. Das ist schön. Ja, die Welt berichtet hier aus dem Niger über einen Scherbenhaufen für die EU. Und zwar ist es wohl so gewesen 2016, dass sie mit dem Niger so einen ähnlichen Pakt hatten wie mit der Türkei. Nämlich, dass die ja von sich aus die Leute da im Land halten, beziehungsweise eben groß angelegte Migration verhindern, indem sie das Schleusertum für illegal erklärt haben im Land. Jetzt hat im Niger aber die Regierung ja gewechselt, da ist die Militärjunta dran mittlerweile. Und denen ist das eher egal oder wohl sogar gesagt, dass das eher schädlich wäre für das Land und bitte Migration wieder einsetzen. Und da sind gekommen, glaube ich, 150.000 und das haben sie dann gedrückt auf 50.000 oder so. Ja, und dann wird aber jetzt erwartet, dass demnächst möglicherweise wieder ein größerer Flüchtlingsstrom von da aus einsetzt. Richtung Europa natürlich. Momentan ist das noch nicht der Fall wohl, weil das Land, also weil viele Länder drumherum die Außengrenzen eben zuhalten für den Niger und die noch nicht so raus können. Aber ja, da ist ein großes Päckchen noch, was da auf uns zukommen könnte demnächst. Und ich weiß nicht genau, wann und wo die dann irgendwie aufgehalten werden. Soweit ich weiß, schickt der Niger die nach Libyen und von da aus können die dann aufs Meer und dann sich von der Rakete abholen lassen. Ne? Ja. Beatrix von Storch hat ja schon gedroht, dass, falls die AfD an die Macht kommt, dass dann der Staat einen Buchstaben mehr im Namen hat. Aber das habe ich nur gelesen. Okay, ich dachte, wir sagen Niger bitte dann zu denen, oder? Niger. Na, für mich ist das ein Niger. Also, ich habe so eine Schule gelernt. Aber es ist ja kein Niger, es ist was anderes. Rückführungsverbesserungsgesetz. Na, 500 oder 1000 Leute? Wie viel werden es mehr? 600. 600, ja. Fett. Mit PHA-Doppel-T. Ob die mich alle mal gewaltig auch anschlecken können. Genau. Also, sie reden mit 600 Leuten drüber, nur eine Stunde oder so. Ja. Wir machen ein Rückführungsverbesserungsgesetz. So heißt es nämlich. Noch besser wäre natürlich ein gutes Rückführungsverbesserungsgesetz, aber ein schnelles, ja, oder ein optimiertes Rückführungsverbesserungsgesetz oder so. Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall, weil sie selber schreiben in ihrer Begründung, dass sie sich davon versprechen, dass das dann in Zukunft, also jetzt so in, also man hat halt natürlich geguckt, was es so für Fälle gegeben hat, weil man sich da ja auch ausrichtet an Dingen, an Problemen, die man schon hatte. Und da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Das sind dann so Sachen wie, bisher durftest du als Polizist, wenn jetzt du jetzt jemanden abholen wolltest zu einer Abschiebung und diejenige Person ist dann geflüchtet quasi ins Nebenzimmer von einem anderen Flüchtling, dann durftest du das nicht betreten, um den dann da rauszuholen und den dann abzuschieben. Und das ist so eine von den Sachen, die sie jetzt geändert haben, dass das dann auch möglich ist. Und das hätte dann jetzt also so um die 600 Abschiebungen entsprochen, die sie jetzt in der Vergangenheit hätten machen können, die jetzt also quasi mehr dazukommen würden, wenn dadurch, dass sich diese Regeln jetzt geändert haben, und das ist natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, ja. Aber die Nancy hat in ihrer Rede so viele Stichworte genannt von Clan-Kriminalität, die man damit ja viel besser jetzt bekämpfen könnte und so. Und lauter so Dinge. Aber ja, es klingt alles ganz toll. Und die anderen Fraktionen haben eigentlich im Endeffekt dann auch gesagt, dass das ja auch alles Sachen sind, die CDU und so früher auch schon mal probiert haben, aber halt auch nicht die große Wende gebracht haben. Und das wird jetzt in diesem Fall sicherlich auch wieder nicht funktionieren. Was aber wohl gut funktioniert, sind unsere Grenzkontrollen, wie ich in dem Zusammenhang hier auch erfahren habe. Da hat zumindest ein Abgeordneter mal so ein paar Zahlen genannt. Ob die stimmen oder nicht, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht prüfen. Aber in der Zeit, wo wir jetzt wieder richtig Grenzkontrollen machen, haben wir also schon viele, viele viele illegale Einreisen verhindert und auch diverse. Verhindert wirklich auch? Oder ja, aus verhindert. Den illegalen Einreisen dann im Nachhinein legale gemacht? Nee, verhindert. Okay. Und auch viele Leute, die per Haftbefehl gesucht wurden, gefunden. Was eigentlich auch alle vorher schon gesagt haben, dass das mit Sicherheit so sein wird, wenn man jetzt mal wieder hinguckt einfach, weil es eigentlich immer so ist. Also wenn irgendwelche, ja, wenn so Kontrollen gemacht werden, dann findet man halt immer auch Leute. Und das ist in diesem Fall jetzt wohl auch schon so passiert. Und diese Zahlen sind auf jeden Fall einiges größer als 600. Ja, und das zweite Ding, wenige Stunden später, an der gleichen Sitzung, gab es hier den Tagesordnungspunkt 9, Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Weil das wollen wir auch tun, modernisieren, ne? Das wisst ihr natürlich alle genau, was damit gemeint ist. Ich glaube, das ist in den letzten 30 Jahren 5-mal modernisiert worden. Ja, und jedes Mal ist es einfacher geworden. Jedes Mal hat man die Hürden abgebaut und jedes Mal hat man die Kontrollen abgebaut. Und wer das jetzt immer noch tut, der SPD, der will, dass wir in ein Messer laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also das, was sie hier sagen, ist, wir müssen noch anerkennen, die Leistung von den Leuten, die hier schon so lange wohnen und so. Die eine hat da auch von ihrer eigenen Biografie erzählt und sowas. Und ich denke mir dann bei solchen Sachen aber auch immer, also alle Leute, die ich kenne, die da Probleme hatten, die das quasi selber verschoben haben und nicht dem nachgegangen sind, das sind alles so Ali-Utlus dieser Welt. Also Leute, die Probleme damit haben, im Endeffekt ihren anderen Pass loszuwerden. Weil du musst ja im Regelfall, damit du eine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen kannst, musst du die andere, die du vorher hattest, ablegen. Und da gibt es halt diverse Länder, Türkei zum Beispiel oder hier ehemaliges Jugoslawien, ganz viele von diesen Ländern, die da richtig Steine in den Weg legen und dann halt so Sachen sagen wie, ja, da musst du jetzt hier erstmal hier persönlich erscheinen hier bei uns und hier das Formular ausfüllen. Oder so Dinge. Und so ein Ali Utlu, der kann halt nicht mal eben in die Türkei zurück. Die würden den da festnehmen, mit ziemlicher Sicherheit. Na? Und das ist eigentlich das größte Hindernis bei den Leuten, die hier etliche Jahre schon sind und eigentlich das Recht dazu hätten, auch nach dem aktuellen und auch hier komplett zu Hause sind und bei denen das wirklich halt keinen Sinn macht, eigentlich diesen anderen Pass noch, diese andere Staatsangehörigkeit halt weiter zu behalten. Aber das ist nicht Deutschland das Problem an der Stelle, sondern das sind diese anderen Länder, die dann da den Leuten sagen, so nach dem Motto, ja, hier, dann spring hier nochmal durch unsere Reifen, wenn du uns hier nicht mehr magst. Also, aber da wurde, war ja von dieser Rede, dieser ganzen Sache natürlich überhaupt keine Rede davon. Also, das sind alles nur meine Erfahrungswerte, die ich da halt sage. Und hier wurde es halt natürlich alles wieder so dargestellt, als ob wir natürlich nur das Problem sind, weil wir das ja nicht einsehen wollen und, oh, Lebenslüge, Gastarbeiter und tralalala, das übliche Ich weiß nicht, auf Theater welcher halt. Ebene, aber irgendwie habe ich mal mitgekriegt, dass sie sich dazu verpflichtet hätten, dass niemand ohne Staatsangehörigkeit bleibt oder Ja, so. das steht in unserem Grundgesetz und das ist Okay. natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir ja Leute hier ausgebürgert haben im Nationalsozialismus. Na, Ja, deswegen hat auch man das nur, da wenn die dann auch eine reingeschrieben. Staatsbürgerschaft, wenn sie keine haben oder keine, vermeintlich keine haben. Deswegen hat man das da Aber haben reingeschrieben, wir dass du die nicht, ne? deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren kannst, wenn du danach staatenlos wärst. Ach so. Na, so steht das da drin halt. Aber das haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben, nicht weil die Leute, die damals ausgebürgert worden sind, haben ja nicht versucht, irgendwie den Staat von innen zu zersetzen und ihn durch eine eigene Diktatur zu ersetzen. Ja. Also eine Tendenz, die ich beim Islam durchaus sehe. Ja. Gerade auch jetzt Ja, mit das waren dieser ja nicht nur Islampartei, die Zuwanderer. jetzt wieder durch den Blätterwald gegeistert ist. Ja. Es kann, also nach dem, was wir eben über zum Beispiel über die islamischen Menschenrechte gelernt haben, darf es ja eigentlich gar keine Islampartei in Deutschland geben, weil die verfassungswidrig ist. Und da sehe ich halt den großen Konflikt. Warum soll man das erleichtern, den Zugang? Warum? Ohne Not. In einer Situation, wo wir gerade jetzt gestern das Attentat gesehen haben in Paris, wo jemand niedergestochen worden ist, ein Deutscher unter Allahu Akbar rufen, nach dem, was die Zeugen sagen. Wir haben die Festnahmen die Woche gehabt von Leuten. Wir haben in Frankreich, habe ich gelesen, eine Zelle von Leuten in Nordfrankreich, in der Bretagne, die irgendwo in der Metzgerei geplant haben, nach den Abhöraktionen schon so Sachen wie, ja, wenn wir alle uns bewaffnen und gehen in ein kleines Dorf, wir können das ganze Dorf ausrotten, bevor irgendjemand was merkt. Und so. Okay. Und dann möchte Frau Faeser hingehen und möchte das erleichtern, dass irgendwer einen Pass bekommt hier und dann im Zweifelsfall halt nicht mehr los. Nicht mehr. Ich würde das überhaupt, ich würde einfach ein Moratorium. Solange diese Lage so beschissen ist, würde ich ein Moratorium einrichten und sagen, nee, da können wir gerade nicht, außer für qualifizierte Arbeitskräfte mit einem Führungszeugnis, können wir gerade niemanden einbürgern, weil es viel zu volatil alles gerade. Ja, Krise Punkt. und so, ne? Ja, Krisen, hier Notlage, reine Notlage, ist eine Ja. reine Notlage, liebes Ja, nun. Parlament. Da müsst ihr uns jetzt die Vollmachten geben. Das ist Okay, Ditsche Multiple-Notlage, würde ich eher sagen. MdB. Ja, hier müsste eigentlich gehandelt werden in der Form, weil es ist eine Ja, Notlage. sie haben sich auch auf jeden Fall Sachen da reingeschrieben, so Lippenbekenntnisse zum Ja, aber Thema. Lippenbekenntnisse, das geht Ja. nicht, das reicht nicht. Wir Und ich muss auch bräuchten ganz eigentlich ehrlich ein. sagen, Ja. so ein Riesenunterschied ist zwischen 8 und 5 Jahren jetzt auch nicht, ne? Also, weil das ist jetzt das, was sie herabsetzen wollen. Und diese Rhetorik dann von wegen, der Pass würde jetzt verramscht werden, weil man von 8 auf 5 Jahre gegangen ist, finde ich auch ein bisschen überzogen. Aber das generelle Problem, wie du ja gerade schon gesagt hast, normalerweise müssten sie jetzt sagen, das ist alles auf Halde und wir müssen jetzt erstmal gucken, was hier überhaupt abläuft in unseren Ländern, weil da ist ja so einiges jetzt im Gange. Ne? Und da dann einfach mal zu sagen, okay, wir schauen jetzt erstmal und behalten hier mal einen ruhigen Kopf, weil. Das ist denn das Ziel, aber die wollen doch wahrscheinlich einfach nur die Leute, die hier sind und Schwierigkeiten haben, die legalisieren oder was Ja, so. Perspektiven und so, ja. Also es ist natürlich Ja, alles wieder so ein okay. bisschen von dem. Ja, man tut halt im Endeffekt wieder so, als wäre das, was die Leute von der Integration abhält, die Tatsache, dass auf ihrem Pass halt nicht dieser Adler da drauf ist. Und dann denken sie sich halt, oh, ich werde hier gar nicht gewollt. Und deswegen benehmen sie sich dann wie Scheiße. Ja, aber im Endeffekt möchten sie doch Strafverfolgung einstellen oder zurückfahren oder so in der Beziehung, glaube ich. Ja, ist Nee, so das ist schon wirklich so das Ding. Und das andere ist ja nochmal ein anderes Thema dann. Also du bist ja jetzt nicht vom Gesetz ge losgebunden, dadurch, dass du deutscher Staatsbürger bist. Aber das Problem ist ja dann der Einfluss, den die Leute dadurch haben, weil da kannst du dann auf jeden Fall ihre Versammlung nicht mehr so ohne weiteres beschränken, wie das halt nach diesem, ne, das hatten wir ja hier schon gezeigt, Oh, das richtig, ja. Versammlungsrecht ist ein deutsches Recht. Ich Und meinte jetzt auch wegen Einwanderungskriminalität an, ne? da kannst du dann auch die Partei von denen nicht so einfach verbieten. Na, es geht halt schon, aber da gibt es halt gewisse Hürden dann natürlich, die auch nicht gerade klein sind. Und ja, und für irgendwelche Sachen zu kandidieren, anderen Parteien, kannst du den Leuten erst recht nicht verbieten. Und dann entsprechend dann so abzustimmen, wie es in deren Interesse ist. Und solche Dinge kann man ja auch ändern. Also ganz viele von den Gesetzen, die wir haben, zwar nicht alle, die im Grundgesetz drinstehen, ein paar von denen haben ja auch diese gewisse Ewigkeits Klausel, aber ganz viele von den Sachen kann man ja auch dann abändern. Ne? Und wie wir ja gerade gesehen haben, haben die ja auch ihre eigene Definition von diesem Würdebegriff. Und dadurch, dass unser super toller Würdebegriff mit Ewigkeitsklausel ja auch nicht so richtig klar ist, was damit gemeint ist, ja, warum soll damit nicht gemeint sein? Würde ist halt abhängig von Unterwerfung unter den Islam, weil Wenn ihr das so möchtet, ne? würde dann halt, ja. Ja, aber das richtige Signal wäre jetzt ein Ewigkeitsparagraf, der zum Beispiel, der einfach komplett einen religiös motivierten Staat ausschließt. Ja, Der das wäre gut, ja. sagt, Deutschland kann niemals irgendwie eine religiöse Rechtsordnung übernehmen. Ja, und Deutschland kann niemals irgendwie, das wirst du ja. nicht bekommen, weil so eine CDU sowas nicht verabschieden wird. Ja, aber die wollen das doch auch nicht. Das sind doch auch, also die heißen doch Christlich-Demokratische Union. Und deswegen. Ja, aber du kannst das nicht machen, wenn du so eine Partei hast. Also in Amerika könntest du das zum Beispiel nicht machen. Da könntest du keine Partei gründen, die Christlich-Demokratische Union heißt. Würde nicht gehen. Hier in Frankreich genauso. Ja, Das ist ja gerade das aber Ding in im Frankreich Moment. gibt es doch Plattform, ne? Christdemokraten, oder? Die heißen dann aber nicht so. Also die Okay. heißen dann nicht Christlich-Demokratische Union. Also. Ja, aber ja, ich bin gespannt, weil ich meine, im Endeffekt kann auch jetzt schon meiner laienhaften Meinung nach eine Partei, die halt da drin stehen hat, wir wollen, dass Europa halt oder Deutschland halt irgendwie islamisch wird und die Scharia herrscht, ist meiner Meinung nach verbotswürdig. Punkt. Und was anderes kann ja eine Islampartei eigentlich nicht sein. Außer das wird halt wieder Ja. so eine Lippenbekenntnisshow wie der Zentralrat. Mit so einem Masjek, der halt sein Gesicht auch Ja, deutlich das ist genug halt das gezeigt übliche hat. Ding. Ich meine, wir erleben es ja jetzt auch. Es wird halt mit den Achseln gezuckt und es wird gesagt, Religionsfreiheit. Ja, und deswegen müssen wir die DITIB dulden, die im Endeffekt der verlängerte Arm von einem feindlichen Regime ist. Wie Genau. kann, also wie, wie kriegt, wie, wie, wie, jetzt, mein Kopf möchte explodieren, wenn ich darüber nachdenke. Ja, und da meint man ja, der Witz ist ja gerade, dass sie in Deutschland ja sich noch was drauf einbilden und meinen dann quasi, dass hier in Deutschland der Staat dann halt irgendwie die Religion auch irgendwie dadurch, dass sie ja so nah am Staat dran kleben, dass sie dadurch dann irgendwie angepasst werden oder irgendwie besänftigt werden oder irgendwie kontrolliert werden oder irgendwie so. Da bilden die sich echt was drauf ein. Ja, wie die Deutsche in Deutschland ausgebildeten Imam und der Genau, ganze Mist. genau. Das kommt alles halt daher, dass die Leute halt auch meinen, dass unser Verhältnis zum Christentum irgendwie so auf Gleichwertigkeit In irgendwie Deutschland beruht oder so, ange. dass da alle irgendwie was von haben oder so. Aber im Endeffekt geht das halt auch nur in eine Richtung. Und das erleben wir auch jedes Mal wieder. Ich meine, ich beschäftige mich ja schon ein paar Jahre länger damit. Aber ich hatte ja auch schon mal vorgestellt, zum Beispiel diesen Sub-Beitrag, wo sie da gesagt haben, so ja, hier der und der Priester hier irgendwie hat irgendwelche Scheiße gepredigt. Aber der durfte ja trotzdem beim NDR irgendwelche Sachen habt ihr ausgestrahlt von dem. Und erst hat derselbe Typ, der erst gesagt hat, ja, wir bezahlen das hier aus unserem allgemeinen Topf, damit wir darauf Einfluss haben. Dann haben sie ihn dreimal nachgefragt, welchen Einfluss haben wir denn jetzt konkret? Und die Antwort war, ja, wir haben keinen. Weil den haben wir auch nicht. Wir haben den Einfluss, da Geld hinzugeben, nach irgendwelchen Verträgen, die wir da abgeschlossen haben, und unsere Fresse zu halten. Das ist alles, was wir da haben. Und weiter haben wir da nichts. Aber die Leute bilden sich unglaublich was drauf ein. Und auch zu diesen ganzen Beispielen, die du gerade aus Paris aus Frankreich genannt hast, da bin ich auch der absoluten Überzeugung, dass der Hauptgrund, warum wir in Deutschland hier so schlimme Beispiele noch nicht haben, ist nicht der, dass wir das hier alles so super machen und dass bei uns hier alles so toll läuft und die Leute hier bei uns alle so gesänftigt und vernünftig sind, weil wir ja hier so ein tolles Staat-Kirchen-Verhältnis haben, sondern der wahre Grund ist, weil wir in Deutschland nichts gegen den Leuten nichts in die Speichen werfen, weil wir die hier kaum behindern. Und was sollen sie denn Ja. da auch hier einen Krieg gegen uns führen, wenn wir den ja sowieso nur zutragen hier? Also, machen sie sich ja nur das gute Klima kaputt. Eben. Ja. Ja, also hier habe ich mir auch ein paar Reden von angeguckt. Ich habe aber erst zu spät gesehen, dass Rocador ja auch was zu sagen hat. Wollen wir uns vielleicht die mal anhören auf dem lauen Dunst? Die ist doch bestimmt gut, oder? Soll ich noch? Das wird hart. Sonst hätte ich für ein Amtor gestimmt. Lamia Kador. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch auf den Tribünen. Ich möchte mit einem kurzen Ratespiel anfangen. Die Quizfrage lautet: Wer hat's gesagt? Zitat: Wir brauchen eine Willkommenskultur wie in anderen großen Einwanderungsländern. Nein. Kleiner Tipp: Es war niemand von uns Grünen, niemand von der SPD, niemand von Pro Asyl oder den anderen NGOs, auch wenn Sie diesen Satz, hören Sie doch einfach zu, auch wenn Sie diesen Satz vermutlich alle unterschreiben würden. Es war niemand Geringeres als der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, also jemand, der nicht im Verdacht steht, ein linksgrüner Multikulti-Romantiker zu sein. Um diese Willkommenskultur aber zu leben, müssen wir endlich die Ärmel hochkrempeln und auch die Arme ausbreiten. Ohne genügend Arbeitskräfte kann unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft auf Dauer nicht überleben. Und ich möchte noch weitergehen. Ohne eine echte Chance, Teil dieser Gesellschaft zu werden und den Zugang zu ihr zu ermöglichen, auch mit einer Staatsangehörigkeit, werden diese Arbeitskräfte schnell wieder gehen. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass Menschen hier heimisch werden können. Warum tut man sich eigentlich so schwer mit einer zügigen Einbürgerung oder einer Mehrstaatlichkeit? Wieso erwecken viele den Anschein, auch hier, als sei es anrüchig, schnell Deutsch oder Deutscher werden zu können und rücken diesen Willen vieler Menschen in die Nähe von Kriminalisierung, weil die Ampel zum einen angeblich den Pass verramschen oder, wie wir gerade hören, entwerten würde oder sich Ausländer diesen erschleichen würden. Ja, Die vielleicht gehen ja mit Realität ist doch aber Sozialleistungen Mehrstaat. einher unter Umständen oder sowas, ey. Also ich meine, da kann man auch drauf kommen, wa? Selbst wenn man von den Linken ist oder Grünen. Ja, das hängt ja doch nicht mal zusammen, das ist ja gerade der Witz. Ja, wenn die Deutschen Pass haben, haben die nicht Anrecht auf Sozialleistungen? Ja, haben sie auch schon vorher. Das hat ja Haben sie auch schon unser vor. Ach so, okay. Verfassungsgericht so entschieden. Ja. Ist das Ja, auch aber dann auch kein. sonstige Rechte, wie zum Beispiel eben zur Versammlung oder so. Genau, ja. Das sind ja gerade die politischen Dinge. Das ist eigentlich viel heikler an der Stelle. Und was hier auch, wo auch keiner drauf eingeht, ist halt diese Sache mit. Es wird dann immer von Amerika geredet und von Kanada und Australien und so. Ja, in diesen ganzen Ländern gibt es richtig, richtig hohe Hürden. Wenn in Amerika irgendwas von diesen Dingen, die sie dir da, also wenn du, ne, das ist ein Visum an deinen Arbeitgeber zum Beispiel gebunden, wenn du den verlierst, hast du einen Monat Zeit, um dir einen neuen zu suchen. Und wenn du dann keinen kriegst, der das übernimmt, dein Arbeitsvisum, dann musst du wieder komplett nach Hause. In Kanada musst du 200.000 kanadischen Dollar auf dem Konto haben. Das läuft dann zwar teilweise so, dass sie sich die kurzfristig leihen und zurückgeben. Aber Okay. ja, das ist ja auch schon eine Aufgabe, ne? Ja, aber die haben ja halt dieses Punktesystem und da musst du ja auch erstmal irgendwelche Sachen da erfüllen. Na, also dieses Ja. ganze Ding, wir behaupten ja immer, ja, das scheitert daran, dass unsere Arme nicht weit genug sind und wir quasi nicht oft genug sagen, ach komm, wenn wir mal 5 gerade sein lassen hier oder so. Und dann fangen sie von Machen wir ein bisschen Amerika und Kreditgeld. Kanada an, wo die Leute halt überhaupt nicht 5 gerade sein lassen. Na, also. Und in Amerika ist, glaube ich, erst ab 10 Jahren kannst du da einen Antrag stellen auf Einbürgerung. Ja, andere Länder machen es jedenfalls auch nicht gerade leichter. Das ist mir also so weit bekannt. Also auch nach Afrika auswandern oder so kannst Und du nicht mal dann eben, weil ist es du in ein toller Bundesstaaten Europäer bist oder unterschiedlich, aber so. in manchen amerikanischen Bundesstaaten gibt es auch immer noch diese Frage, waren Sie jemals Mitglied in der kommunistischen Partei, die du da beantworten Das ist Ganz aber eine gute heikel. und wichtige Frage. Ganz Ja. heikel. Also, Oh, ich will sowas wissen. Ja. SPD, Ja, kann ja wohl keiner von den Grünen da sich einbürgern lassen, oder? sind oder haben Sie jemals marxistische Dianetik angewendet? Dialektik, Ja. ja. Nee, Dianetik. Ja, Marxistische okay, ja. Dianetik von L. Ron Howard. Karl Marx Howard. Rechtsstaatlichkeit in Europa ist normal. Mehrere Heimaten zu haben, ist normal in dieser Welt. Wir sind auf Migration aus dem Ausland und die Integration... Mehrere Heimaten zu haben. Wenn jemand in Berlin, in Neukölln, auf der Sonnenstraße rumbrüllt und Hassparolen brüllt, dann hat er keine zwei Heimaten. Dann hat er eine Heimat. Punkt. Und ich sehe ja jede... Wir haben dieses... Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe nur die Artikel gelesen, aber das Fußballspiel Deutschland-Türkei hat ja wohl auch alles gesagt. Also Respekt oder Anstand ist halt bei vielen schwierig und die haben nur eine Heimat in dem Fall. Und wer das nicht sehen will, der ist ein Traumtänzer, der alle anderen mitten in den Abgrund sieht. Kommt, folgt mir, juhu! Ja. Angewiesen. Und der Anstand gebietet uns doch Menschen, die jahrzehntelang maßgeblich an diesem Wohlstand mitgearbeitet haben, diese Lebensleistung auch mit einem deutschen Pass anzuerkennen, meine Damen und Herren. Jahrzehnte mitgearbeitet? Ja, das ist das Problem, ne? Wenn du doch Jahrzehnte mitgearbeitet hast, schenken wir dir den Pass doch mit Kusshand. Wir sind doch um jeden froh. Ja, das ist ja genau das, was ich vorhin schon meinte. Also... Die verkennen einfach komplett, dass wir da gar nicht das Problem sind. Das Problem ist der eigene Antrieb dieser Leute. Dass die halt keinen, dass die sich halt eh sagen, ist mir doch egal. Oder sie haben halt eben das Problem, dass sie halt, wer turnt da eigentlich gerade da im Hintergrund auf dem Schreibtisch rum? Das sehe ich jetzt erst. Seht ihr das auch? Da steht einer auf dem Schreibtisch. Nee, das sieht nur so aus. Sieht nur so aus, okay. Das ist ein großer Mann. Okay. Das sieht echt so aus, als würde er bei der Frau auf dem Schreibtisch stehen, gut. Das ist gar kein Bundestagsvideo, das ist von der KI. Ja, ja, nein, oh mein Gott. Und Lami hat 6 Finger. Die Weltraumaffen enttarnen den Bundestag als... Der Bundestag ist nur ein Kunstobjekt von Snicklink, ja. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für politische Blödheit. Ja, die haben die Experten geliefert. Ja, also wie gesagt, ne, also das wird überhaupt nicht angesprochen, aber andere Länder sind da richtig eklig, was diesen Kram angeht. Japan, benimm dich daneben, du bist raus. Punkt, Ende. Ich möchte eine gängige Erzählung, wir haben sie gerade von Experten Amthor gehört, denn die richtigen Experten dürfen bei Ihnen ja nicht sprechen, gerne entlarven. Einbürgerung ist nicht die Belohnung für eine erfolgreiche Integration. Einbürgerung und ein damit einhergehendes Zugehörigkeitsgefühl sind im Gegenteil ein Katalysator für gelungene Integration. Nö. Da habt ihr es. Nö. Das ist das grüne Denken. Ne? Die Leute bringen sich nur nicht richtig ein, weil auf ihrem Pass kein Adler drauf ist. Mehrstaatlichkeit ist ein Antrieb, ein Motor für Integration. Und wir brauchen genau dieses Selbstbewusstsein eines Einbürgerungslandes, meine Damen und Herren. Ey, weißt du, wie willkommen die Leute sind, ja? Das hat auch damit zu tun, wie viele es sind. Ich finde es gar nicht so verkehrt zu sagen, wenn wir wollen, dass sie hier ankommen, dann muss man ihnen auch das Gefühl geben, dass sie hier eine Heimat finden können, ja? Aber nicht in der Menge. So geht das nicht, ne? Ja, und ich meine, das sagt ja der Mansur auch andauernd. Die Leute wollen hier ja auch nicht ankommen, teilweise. Ne? Und, ja, das ist ja richtig. Nur um solche aber Leute geht es ja. Weil die anderen, die haben ja auch alle Möglichkeiten. Nachbarin an oder so eine Scheiße. Weißt du, wie ich meine? Es ist irgendwie, die Leute sollen auch die hier bleiben, die dann da sind und so weiter. Also die eben auch seit Jahrzehnten dann da sind, meine Güte. Ne? Aber dieser Zustrom ist doch das Problem, nicht die Staatsbürgerschaft. Ja, eben. Und ich habe halt noch nie von irgendjemandem gehört, ich bin seit etlichen Jahren hier, aber ich kann nicht Deutscher werden. Ich habe immer nur von den Leuten gehört, ich kann nicht Deutscher werden, weil ich dafür erstmal in mein Land zurück muss, irgendwelche Scheiße unterschreiben, 30 Hürden irgendwie durchlaufen, weil die da irgendwie so eklig sind und die Leute nicht gehen lassen wollen. Das höre ich andauernd. Und das wird überhaupt nicht adressiert. Nein, nein, nein, weil wir sind immer nur die Bösen, die Leute hier nicht herhaben wollen. Und daran scheitert es dann wieder so, ja. Wir wissen, Migration und gesellschaftlicher Wandel sind historische Konstanten, eben Normalität. Ja? Gesellschaftliche Vielfalt spielt keine Bedrohung für eine von der Globalisierung und der sozialen Marktwirtschaft geprägte Gesellschaft dar. Ganz im Gegenteil, diese Ja, lauter Leute, die das hier nur ausnutzen wollen, stellen eine große Bedrohung dar für die soziale Marktwirtschaft, liebe Frau Kador. Vielfalt macht uns stark. Sie birgt Potenzial und stellt den Auftrag an uns Demokratinnen und Demokraten, diese zu stärken und damit den Erhalt unseres Wohlstandes sicherzustellen. Genau das, ich komme zum Schluss, haben alle modernen Einwanderungsländer verstanden. Jetzt sind wir mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts dran. Ich freue mich sehr auf die Beratung. Ja, die halten sich die Ausländer aber ganz bewusst aus dem Sozialsystem auch raus, ne? Alle anderen Länder eben. So. Ja, wir wählen uns ein neues Volk, das habe ich hier gerade gehört. Das ist die Aufgabe von uns Demokratinnen und Demokraten, unser neues Volk zu wählen. Sind sie jetzt zu wenig für schon? Sind nicht überschritten. Ja, dieses Video, das habe ich letzte Woche vergessen. Der zauberhafte Bürgermeister von Hannover, Belit Onay, kennen wir ja schon von Markus Lanz. Und aus Filmen wie... Letzte Woche war für ihn nicht so schön, weil da ist ihm nämlich seine Stadtratsfraktion zerbrochen, weil die SPD gesagt hat, diese ganzen Alleingänge hier von den Grünen, die gefallen uns nicht mehr. Das machen wir, spielen wir nicht mehr mit, das Spielchen. Und da ging es dann um so Sachen wie zum Beispiel das Verkehrskonzept in der Innenstadt. Das irgendwie machen die Grünen ja in jeder Stadt, wo sie irgendwas jetzt zu sagen haben, erstmal ein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt, was dazu führt, dass die ganzen Geschäfte alle sterben. In Hannover gibt es zum Beispiel das Klavierhaus Döll, ganz alteingesessenes Geschäft. Ich glaube in der dritten Generation oder so, immer an der gleichen Adresse. Die ziehen jetzt um, weil sie keinen Bock mehr haben. Diese Straße davor, die Schmiedestraße, haben sie jetzt umgebaut. Das hatte ich euch auch irgendwann mal vorgestellt. Das war dieses Ding, wo sich einer von die Partei darüber beschwert hat, dass auf der Visualisierung für diesen Umbau keine People of Color drauf zu sehen waren. Das sind hier so die wichtigen Dinge in der Stadt Hannover. Und, ja, in der deutschesten aller deutschen Städte in Hannover. Das war ja also auf dem Parteitag von den Grünen von letzter Woche. Und da hören wir mal, was der Herr Onay da so zu sagen hatte. Um kurz nach 11 war ja der Parteitag für gestern zu Ende. Und danach haben sich die Grünen wirklich auch nochmal hingesetzt und haben sich zusammen an einen Tisch gesetzt und ein Bierchen zusammen getrunken. Denn das war quasi ein gemütlicher Ausgang nach dieser hitzigen Debatte. Aber das Thema kocht natürlich und darüber muss gesprochen werden. Und das möchte ich mit jemandem machen, der sich wirklich auskennt, der in erster Reihe mit dabei steht, mit Belit Onay, dem Oberbürgermeister von Hannover. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Phoenix. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schwierig ist es denn, die Bund-Länder-Beschlüsse umzusetzen als Oberbürgermeister und gleichzeitig die grüne Linie nicht zu verlieren? Also wir haben ja vor allem Druck vor Ort, das merken wir. Wir sind in vielen Bereichen gefordert durch viele Geflüchtete in den Ausländerbehörden, in der Unterbringung, in Schulen, in Kitas. Und das heißt für uns, wir brauchen auch realitätstaugliche Lösungen. Insofern habe ich so meine Zweifel, ob die Ansätze zu mehr Abschreckung, zu mehr Abschiebung wirklich zu den gewünschten Effekten, weniger Geflüchtete vor Ort zu haben, beitragen werden. Das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite ist es aber gut, dass wir da finanzielle Lösungen und Zusagen haben. Also der Bund erkennt jetzt an, dass die Kommunen gefordert sind, erkennt an, dass er mit einsteigen muss, Verantwortung übernehmen muss und das strukturell und nicht nur in einem Einmaleffekt. Also insofern gibt es bei den Beschlüssen Licht und Schatten und es wird sich vor Ort eben zeigen müssen, ob das wirklich den gewünschten Effekt zu einem gewünschten Effekt führt. Aber letztendlich geht es bei den kommunalen Lösungen vor allem darum, das vor Ort zu organisieren, also das Zusammenleben und da wird es dann doch sehr real. Stichwort Schatten, wo sagen Sie, da müssen sich Bund und Länder nochmal für die Kommunen hinsetzen? Also ich glaube, dass wir einmal schauen müssen, wie schaffen wir Bürokratie ab. Also es ist ein Monstrum an Bürokratie, das da läuft, um Geflüchtete aufzunehmen, Anerkennung zu organisieren, die Aufenthaltstitel zu organisieren. Und ich glaube, da kann es durch Digitalisierung beispielsweise zu Lösungen kommen. Das ist ja auch schon vereinbart gewesen, im Frühjahr insbesondere. Bisher ist aber noch nicht viel passiert. Und ich glaube, da ist wirklich ein Flaschenhals, den man lösen kann. Und auf der anderen Seite halte ich es persönlich für falsch. Das zeigen auch die Situationen vor Ort, mit Abschreckungen zu operieren. Zum Beispiel eben mit Sachleistungen. Das ist ein bürokratischer Aufwand. Das führt zu Diskriminierung eben der Betroffenen vor Ort. Das hindert sie am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und wir wollen ja genau das Gegenteil. Sie sollen an der Stadtgesellschaft teilhaben können, sich selbst organisieren können und eben dann auch zur Stadtgesellschaft, zum Arbeitsmarkt und zur Bildung bekommen. Und ich glaube, da muss der Ansatz eher drauf gelegt werden. Zurzeit ist mir die Diskussion da noch zu etwas verschoben. Sie hatten den Bund kürzlich auch erst kritisiert, ja, das ist dass so zu ziemlich wenig typisch Geld grün, oder? Bezahlt wird. Ich finde es ziemlich typisch grün, was er so erzählt und irgendwie auch keinen Millimeter von der ursprünglichen Position abweichend, wie das den ganzen Parteitag da gelaufen ist, was ich gesehen habe. Ja genau, aber er ist ja eigentlich nicht nur ein Grünpolitiker, er ist ja eigentlich ein Bürgermeister von der Stadt. Aber scheinbar ja, möchte sich da auch ein neues Stadtvolk jetzt wählen. Ja, scheinbar. Bitte ja. Nicht abschrecken. Bitte keine Sachleistungen. Bitte alle teilhaben. Wo sagen Sie, muss mehr fließen? Also man kann das am Beispiel Hannover erstmal deutlich machen. Wir haben einen Pro-Kopf-Kosten pro Geflüchteten von knapp 20 oder 22.000 Euro. Das variiert nach individueller Kostenlage. Und die Kostenübernahme ist gerade bei 50%, also bei 10.000, 11.000 Euro durch das Land. Wenn jetzt 7.500 on top kommen, ist das wichtig und richtig. Das heißt aber auch, dass das Land oder die Länder diese Kosten oder diese Gelder durchleiten müssen, ohne selber sich da etwas von abzuzwacken und gleichzeitig selber auch noch eben den Rest aufsetzen müssen. Das kostet. Integration, Teilhabe vor Ort muss eben organisiert werden. Das braucht Qualität, das braucht Sprachkurse, das braucht Kita, das braucht Schule, Arbeitsmarktzugang. Und das kostet eben auch Geld und Ressourcen. Kann das sein, dass Sie sich auch ein bisschen die Arbeitslosenquote damit schön machen oder so, indem Sie Leute beschäftigen, die sich mit Leuten beschäftigen, die nur da sind oder so? Ich weiß nicht genau. Also wie viel Sozialarbeiter braucht man dafür, um 20.000 Euro rauszuhauen im Jahr? Ne? Gut, klar, die Leute kosten natürlich selber auch Unterkunft und so weiter, ist schon klar. Aber das ist ja schon ein bisschen mehr, was da bezahlt wird. Also pro Person ist das doch schon ganz schön viel. 22 im Jahr, finde ich. Kommen sicher so Sachen drauf, wie eben sozialarbeiterische Betreuung und so weiter. Ja. Ja, Zugang zu allem. Warum? Ja, Hilfen hier, Hilfen da. Und das kostet halt ein bisschen Geld. Aber bitte gib mir das Geld. Ja, wie gesagt, dann halten sie Leute aus der Arbeitslosigkeit raus auf die Art. Und der Rubel dreht sich einmal mehr. Es verdient zwar keiner was dran, aber sind sie wenigstens alle ruhig oder so, um das zu tun. Stichwort Arbeitsmarktzugang, Stichwort Chancenbleiberecht. Da fordern Sie ganz klar, das muss ausgeweitet werden. Wo sollte man da ansetzen? Also die Realität in den Kommunen ist ja, dass wir sehr viele Geflüchtete haben, die keinen Aufenthaltstitel bekommen, also keinen regulären, sondern in einer Duldung sind, weil sie nicht abgeschoben werden können beispielsweise. Und das sind Hunderte, Tausende Menschen in den Städten, in den Kommunen. Und das über Jahre hinweg. Und das holt diese Menschen raus aus der Stadtgesellschaft oder drückt sie raus aus dem Arbeitsmarkt, aus dem Schulbereich. Und das ist ein Problem auf Dauer. Und deshalb muss man, glaube ich, da auch Realitäten anerkennen und da mal selber... Ja, ist das nicht eine geile Aussage? Ja, ich meine... Ein bisschen hat er ja recht, wenn man die Leute nicht wegschicken kann, weil sie keinen Pass haben, wenn man nicht weiß, wo sie her sind oder so, dann wird es eben schwierig, weil drumherum die Länder auch nicht wollen. Ne? Ja, also, aber das Problem an der Stelle ist ja nicht, die Leute sind rausgedrückt aus der Stadtgesellschaft. Nee, das ist Quatsch natürlich. Ja. Aber gleichzeitig können diese Leute komischerweise Geld nach Hause überweisen. Wäre doch ganz das einfach geht. Herauszufinden, wo die herkommen. Ja, aber wir wissen ja selber, wo sie herkommen. Sollen sie doch wieder hin zurückgehen? Ja. Wie wäre das denn? Duldung nicht geben, Zugang zum Arbeitsmarkt nicht geben, Geld ja, einstellen. Wenn man weiß, wo sie herkommen, okay, ne? Wenn nicht, dann ist schwierig. Nein, tut mir leid, Leute, hat nicht funktioniert. Viel Spaß auf der Heimreise. Also wirklich. Ich weiß ja nicht, was die deutschen Gerichte auch noch so blockieren. Also, die finden ja auch immer wieder schöne lustige Gründe. Ja, das wollen sie jetzt ja eigentlich auch verbessern mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz. Aber wie gesagt, scheinbar versprechen sie sich davon nur 600. Ja, jetzt kommt ganz viel AfD-Politik, ohne dass AfD dran ist. Ne? Selber sich die Frage stellen, wie schaffen wir eigentlich diesen Personenkreis, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, in ein normales Leben zu bekommen. Und das Chancenbleiberecht gibt dafür die Chance, sie rauszubekommen aus dem Teufelskreis, diese endlosen Duldungen, die als Kettenduldung immer wieder verlängert werden, hin in ein reguläres Bleiberecht und damit auch in ein normales Leben mit Arbeitsmarkt und Schulzugang. Und vor allem dafür, dass sie es nach Deutschland geschafft haben. Und hier gesagt kriegen, ihr könnt hier nicht bleiben. Dafür will Billet Onay, dass sie bitte dann doch bleiben können und Zugang zu allem bekommen. Und gibt uns mal ein bisschen Geld dafür. Ja, allerdings. Und es funktioniert ja auch nicht. Ich habe die Woche die Zahlen gesehen für den Anteil der Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund. Im Bürgergeld und Hessen hat 76%. Das kann ja nicht gut gehen, das wissen wir alle. Weil die Teilhabe wäre ja möglich. Wir haben offene Stellen, auch in Bereichen, in die man sich einarbeiten kann, ohne vorher je was gemacht zu haben, wenn man lesen und schreiben kann. Aber es tun die Leute nicht. Und es werden noch weniger tun, wenn das Bürgergeld steigt. Ja, viele wollen nicht. Also man kann sich aufs Arbeitsamt nicht verlassen, dass die einem überhaupt genügend Arbeitskräfte schicken. Was irgendwie ein bisschen traurig ist, wenn von dort nichts kommt. Also für die Leute, die dort angemeldet sind. Wenn die Energiekosten so erhöhen, dann treiben sie natürlich auch die Löhne und die Sozialkosten entgegen, sozusagen, dass dann eben der Abstand auch kleiner wird. Dadurch, dass eben die Kosten für die Unterkünfte immer übernommen werden. So. Kommt dann natürlich viel, schnell mehr Geld zusammen, wenn da eine Inflation sehr stark ist, beziehungsweise Energiekosten so stark steigen. Es ist auch nicht schlau geregelt, wie sie es gemacht haben. Das ist Perspektive und Sicherheit in diesem Land. Und das nützt uns, aber das nützt eben auch in diesem Fall den Menschen. Letzte Frage in Bezug auf... Warum nützt uns das? Den Menschen. Nützt uns so Scheiß. Manchen vielleicht schon, ne? Auf die Bevölkerung. Sachsens Innenminister von der CDU, Armin Schuster, hat gesagt, so langsam sieht er, dass das Verständnis der Bevölkerung, der Zusammenhalt der Bevölkerung in diesem Punkt schwindet. Merken Sie das in Hannover auch? Übrigens, Mr. Arbeitsmarktzugang Belit Ona ist jemand, der studiert hat, dann für einen Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag gearbeitet hat, dann selber Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag war und jetzt Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover ist. Das ist Mr. Arbeitsmarktzugang. Wo war jetzt der Witz? Also wir merken, dass wir unter Druck kommen, dass die Diskussionen rauer werden, dass die Erwartungshaltung größer wird. Aber ich glaube, vieles von dem wird eben auch durch die politische Debatte herbeigeredet. Die Stimmung wird auch dadurch gedrückt, dass man immer wieder so tut, als seien die Probleme... Alter, die politische Debatte redet die 76% Bürgergeldempfänger mit Migrationshintergrund in Hessen nicht herbei. Sie redet sie nicht herbei, Billet. Aber er redet sie weg, ne? Das wirtschaftlich haben, durch die Flüchtlinge verursacht sein. Das ist nicht der Fall, das muss man einfach klar machen. Sie werden vielleicht dadurch noch zum Teil sichtbarer oder verstärkt, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen es schaffen vor Ort und gerade in der kommunalen Ebene ist das entscheidende, ist die entscheidende Ebene, dort die Probleme zu lösen, wie Wohnraum, Wohnungsbau, wie Kitas, wie Schulen, Qualität dort durch Investitionen, nicht durch Sparprogramme, sondern Ressourcen vor Ort. Und ich glaube, dann ja, weniger Leute weg, weniger Leute haben, die da konkurrieren und schon sind deine Probleme gelöst, Herr Ohnei. Also Hannover hat über Jahre hinweg einen Leerstand gehabt an Wohnungen. Einen richtig heftigen Leerstand, einen der größten in ganz Deutschland. Geringe Mietkosten und so, während sie überall anders in Großstädten immer weiter gestiegen sind, hat Hannover einen großen Leerstand gehabt. Ui. Also Wohnungsproblem, das kannte Hannover bis vor ein paar Jahren nicht. Ha! Dann ist auch die Bevölkerung wieder dabei, Solidarität deutlich stärker zu leben. Sagt der Oberbürgermeister Belit Onay von Hannover. Ja, träumt der Oberbürgermeister. Kredit kann auch einfach verspielt sein. Oder ein Ramschkredit. Aber Leute, macht euch nicht lustig über die Stadt Hannover. Weil nachdem da die Koalition geplatzt ist, die Rot-Grüne, gab es hier die nächste Ratssitzung, die sich beschäftigt hat mit zwei wichtigen Dingen, nämlich zum einen die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und dann die Teilnahme an möglichen Olympischen und Paralympischen Spielen. Ja, Hannover will sich bewerben für die Ausrichtung der Olympischen Spiele. Ja, beide natürlich. Das ist immer in Kombination. Die wollen doppelt. Du kriegst immer beides. Immer in Kombination. Weil du baust ja dann einmal die Sportstätten und dann werden die halt für beides genutzt. Ich weiß schon, okay. Wisst ihr noch damals, was das mit der Expo richtig viel Geld gekostet hat? Lass uns das doch nochmal machen. Oh, gute Idee. Wir haben ja noch das Gelände. Oh ja, viel Spaß. Tja. Aber ich freue mich schon, wenn die Scorpions auf der Eröffnungsveranstaltung spielen. Also, das ist ja gesetzt, hoffe ich. Ja, eventuell, ja. Und wir brauchen auch den Prügelprinzen. War der Prügelprinz der gleiche wie der Pinkelprinz? Ich glaube schon, ja. Mehr haben wir ja eigentlich nicht. Aber der ist ja jetzt von Monaco. Ich bin dafür, dass die Monakesen oder wie auch immer man die nennt. Monaken. Monaken? Monegasten. Ja, ich glaube auch, ja. Das ist eine Steueroase. Die uns aufnehmen hier. Entweder die oder die Engländer. Bitte befreit uns von diesem Wahnsinn. Bodo von U2, ich weiß nicht, ob der kommt. Bodo. Der Linke, der ab und zu mal findet. Hier gibt es hier einen ganz interessanten Bericht über diesen Demasi von den Linken, der unter anderem beobachtet hat über seine Zeit, berichtet da so ein bisschen drüber im Bundestag, ja, dass viele Bundestagsabgeordnete Informationen darüber hätten, aber auch teilweise ja selbst festlegen könnten, wie demnächst börsenrelevante Dinge geregelt sind und dementsprechend börsenrelevante Informationen sich zusammensetzen oder wo man die so kriegen kann und so. Und da wird dann relativ offen über irgendwelche Portfolios gespekuliert und so weiter, gescherzt und so weiter, hat er erzählt. Finde ich doch ganz schön krass. Und, die Linken Regeln sind lascher als irgendwie an anderen Stellen wohl, hat er auch gesagt. Die kennen doch eigentlich nur das Wort Casino-Kapitalismus. Das ist alles, was die können. Aha. Ja, hat er jetzt aber so nicht beschrieben. Im Prinzip, ich meine, wenn man die Regeln des Casinos neu bestimmen kann und vorher setzen darf, dann ist das vielleicht die Situation, die er beschreibt. Da würde ich nicht unbedingt sagen, dass er das Casino mit kritisiert, sondern schon die Leute, die da agiert haben, die Abgeordneten, Kollegen und so. Ich glaube, er hat auch ein paar Namen genannt, aber noch nicht so konkret. Vielleicht auch was, worauf man mal drängen sollte, dass sie sich mal selber etwas strengere Regeln geben in der Beziehung. Da gab es ja auch noch dieses Transparency-Watch, glaube ich, die auf sonstige Einkünfte geguckt haben von den Abgeordneten. Transparency. Oder Transparency.org einfach, ne? Ja. Ja, fand ich ganz interessant, die Meldung auf jeden Fall. Ja, ein weiteres Schlupfloch, um an der Karriere als Politiker noch ein paar Mark extra zu verdienen. Ja, wie kommt das, dass die Esken 50.000 Euro im Monat verdienen fast? Hatte die vorher so einen tollen Job oder was? Ja, es liegt doch sicherlich an ihrem SPD-Parteiamt, oder? Die SPD ist eklig. So viel Geld verdient, ja, bei der SPD ja, halt. Aber gut, das kommt ja dann auch über Umständen, über Umwegen aus der Parteienfinanzierung. Ja, ich dachte, die kriegen dann ihr Abgeordnetengehalt und dann ist gut, ne? Die suboptimale Partei. Nicht, wenn du von der SPD irgendwie Vorsitzende bist, ist sie doch halt. Daher kriegt sie wahrscheinlich noch das Geld. Ist ja beim Werbegelder sind es nicht. Kriegt er auch viel Geld von seiner Generalsekretärsgeschichte da bei der SPD. Der Horus Lupercal merkt im Chat dann, dass der Masi halt im Wirecard-Ausschuss durchaus gute Arbeit geleistet hat. Da erinnere ich mich auch noch dran. Okay. Ja. Ja, mich erinnert diese Geschichte hier an eine Story aus diesem wunderbaren Buch von der nordkoreanischen, die da geflohen ist, die Yumi Park. Die beschreibt dann nämlich so eine Szene, wie sie da bei den guten Menschen, bei der Demokratischen Partei irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung war und dann alle möglichen hohen Leute da, die Pelosi und so, irgendwie ihre Gäste darauf hingewiesen haben, dass man jetzt in der nächsten Woche irgendwie einen Prozess gegen den Trump erheben werden wird. Mit dem Hinweis darauf, dass ja dann auch die Märkte einbrechen werden. So nach dem Motto, verkauft dann nochmal schnell eure Assets. Wir warten hier nochmal ein paar Tage, aber weisen euch schon mal darauf hin. Und das würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn solche Sachen hier in Deutschland auch ablaufen würden. Aber das sind die Guten auf jeden Fall, ne? Ja, gut, die setzen das Geld fürs Gute ein. Die kaufen mal den guten Händlern oder so, keine Ahnung. Ja, oh, noch mehr Gute. Ja, hier twitterte Ursula von der Leyen. In Climate Finance, we have to move from billions to trillions. Wir müssen von Milliarden zu Billionen gehen. To get there, we need new sources of revenues. Also irgendwie Steuereinnahmen oder so. New levies? Green Bonds, ja. And of course, Carbon Pricing. Green Bonds erinnern mich daran. Of course. Green Bonds sind Bonds, von denen die Gewinne in grüne Anlagen fließen. Das sind nicht Anlagen, die komplett grün sind. Nur so zur Info. And we need more than ever strong partnerships like with Global Gateway. Keine Ahnung, wer Global Gateway ist. Aber bestimmt eine ganz vertrauenswürdige Organisation. You don't have to look into the background of Global Gateway. It's all okay. Also from billions to trillions, von Milliarden zu Billionen, das fand ich ja doch schon ein bisschen erschreckend, weil irgendwie, nee, bitte nicht. Ne? So. Wie wär's, wenn wir gleich... Das ist das Helikoptergeld von Keynes oder was, ne? Lass uns gleich Fantastilliarden machen, wie damals im lustigen Taschenbuch. Ja. Einfach Fantastilliarden, damit können wir alles bezahlen. $6 Millionen. Ja, die dreht durch. Keine Ahnung. Da muss man jemanden wegholen da oder so. Die benehmen sich wirklich wie Fürsten. Mhm. Und so ist ihre Gnaden, Herrin von der Leyen, aufgefallen, dass Itzo Billionen nötig sei, um das Klima zu erhalten. Wir brauchen einen neuen Revenue-Stream. Lass mal den Tee besteuern, den wir an die amerikanischen Kolonien verkaufen. Die Ostindien-Company wird uns unsere Probleme lösen. Ja, ein kleiner Spaß wird zu schön. Lasst den Pöbel doch einfach 2 Stunden mehr arbeiten am Tag. Ja, genau. Ja, oder wieso 2 Jahre nur 2? Länger, ne? Ja, eben. Wieso nur 2? Ja. Ja. Weil das wird es doch sein. Wenn dieses ganze Pyramidenspiel irgendwann demnächst anfängt zusammenzuklappen, wird es heißen, ja dann. Ne, arbeitet ihr halt mal mehr oder weniger umsonst, ne? Ja. Auf dem gleichen Niveau wie jemand. Aber ihr müsst es bitte machen, weil sonst geht ja die Gesellschaft kaputt. Das nennt sich der soziale Ausgleich. Also. Dekolonisierung des Arbeitsmarkts. Ihr habt so lange auf diesen Arbeitsplätzen gesessen, jetzt müsst ihr die zum Wohle der Gemeinschaft bis an euer Lebensende weitermachen, ohne dass ihr was dafür kriegt. Dehumanisierung, würde ich eher sagen. Wir müssen nämlich Imame ausbilden von dem Geld und Fahrradwege anlegen und was weiß ich. Ja, Windräder kaufen. Einen neuen Safe Space bauen. Eine gute Idee. Eine Meldestelle einrichten. Ja, ich habe hier auf jeden Fall diesen Klimatest mal gefunden und dachte mir, vielleicht gehen wir das mal durch. Vielleicht habt ihr Lust, mal was zu testen. Also so ein Pauseneffekt, ein kleiner Test. Ich habe es mir selbst noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht genau, was jetzt auf uns zukommt. Aber ein Test ist immer schön. Was ist die COP? Das ist eine UN-Initiative. Eine umgangssprachliche Bezeichnung für Polizist im Englischen. Vor allem in Amerika. Klimakonferenz. Ja, das würden wir wissen, oder? Heute COPs are bastards, dachte ich. Machen wir mit geballtem Wissen hier. Construction of Process. Kannst du das anklicken, oder wie ist das? Das ist ja im Archive. Ist auch egal, was die richtige Antwort ist. Oder? Okay, ich weiß es nicht. Was ist Netto Null? Eine Finanzstrategie, um die Kredite zu reduzieren. Ja, keine Treibhausgasemissionen in einem bestimmten Datum, typischerweise 2050. Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre bleibt aber am bestimmten Datum stabil. Ja, 2 oder 3, was sagt er? Ja, keine Emissionen natürlich. Keine Treibhausgasemissionen. Das IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change, spielt eine wichtige Rolle in der Klimatenpolitik. Welche? Stellt objektive wissenschaftliche Informationen zusammen. Die wichtig sind. Stimmt den globalen CO2-Preis. Vermittelt zwischen den Staaten. Ja, nur objektive. Das ist aber mal einfach alles, ne? Ist das auch ein Klimaquiz, wenn es um den IPCC geht? Das hat was mit Klima zu tun. Kohlenstoffmarkt hat auch nichts mit Klima zu tun. Gehen wir weiter. Ich will mal wissen, ob die Klimafragen haben überhaupt. Steigende Temperaturen sind keine existenzielle Bedrohung, selbst bei 3 Grad Celsius. Können Menschen und Natur sich anpassen? Stimmen Sie diesem Satz zu? Ich habe dazu keine Meinung. Welcher Satz? Steigende Temperaturen sind keine existenzielle Bedrohung. Das war 3 Grad, also können Menschen. Nur wenn es der Scharia entspricht, ist meine Antwort. Also wir haben sogar weniger als 3 Grad Celsius momentan. Ja, und das nehmen wir alle noch. Minus 3 Grad. Also, selbst bei 3 Grad Celsius ist aber eine existenzielle Bedrohung. Wo steht der bei minus 3 Grad für auf jeden Fall. Dazu keine Meinung, finde ich auch gut. Ja. Ist wahrscheinlich auch, das löscht dann, scheint dann direkt rot und den sagt, ja, aber das Klima hat dazu dir eine Meinung. Den Klimawandel kann man nicht rückgängig machen. Unser Weltklima sagt was ganz anderes. Nämlich ein Wechsel von Kalt- und Warmzeiten. In der Spitze Eiszeiten sogar. Das Einzige, was wir tun können, ist, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das stimmt. Frühere Emissionen bleiben in der Atmosphäre und erhitzen das Klima. Das stimmt nicht. Wenn wir CO2-Emissionen jetzt reduzieren, werden die Temperaturen sich wieder auf dem Level vor dem Klimawandel einpendeln. Kalima, Schatine. Nein, das ist Punkt 1 war richtig. Ne? Wenn die Welt es schafft, die Menge an Treibhausgas jedes Jahr nicht weiter steigen zu lassen, werden die schlimmsten Schäden verhindert. Ja, ja. Nein, nein. Also, glaubst du auch, dass das Richtige ist? Mehr so die Frage, oder? Wenn wir so weitermachen wie heute, wie lange könnten wir noch CO2 ausstoßen, bis damit die 1,5 Grad Grenze überschritten wird? Tja, ich weiß es nicht. Ah, guck mal, China, Treibhausgas-Emittent. Ich meine, das ist aber auch so ein, ist auch nur so ein Rechendings da mit den Mengen in erlaubten Emissionen und so. Und guck mal, da ist die EU. Ein bisschen die über Klima hat das auch nichts zu tun oder Wetter, wie unmöglich. Ja, die EU hat Frage viel 10, bessere Luxusprodukte. Ja, in Frage 10 wollen sie uns dann jetzt suggerieren, dass obwohl China der größte Ausstößer ist, wir natürlich in Wahrheit die Schuldigen sind, weil unser Pro-Kopf-Ausstoß natürlich viel größer ist, ne, denke ich. Oder mal. Die Inder. Die Chinesen holen aber massiv auf, also ich das gekriegt habe, sind die jetzt mittlerweile fast gleich auf schon mit pro Kopf. Und das, obwohl sie so viel mehr sind. Scholz und viele andere Staatsbeamte und Politiker sind offensichtlich nach Dubai geflogen, um da eine Klimakonferenz teilzunehmen. Und der Scholz hat dabei seinen, vielleicht schon mal von gehört, seinen Klimaclub jetzt vorangeschoben. Er wollte, glaube ich, mit mehreren großen Ländern entsprechend auch eine Wirtschafts- und CO2-Macht sozusagen darstellen, um entsprechend auch was bewirken zu können. Und mit denen zusammen, ja, haben sie jetzt wieder irgendwelche Absichtserklärungen unterzeichnet. Was hier mit großer Auftritt und so weiter von dem Scholz, das interessierte mich nicht so besonders. Da habe ich das ein bisschen überflogen. Er hat einen großen Auftritt geplant und nicht so richtig gekriegt, ja, what the fuck, ist mir egal, ne? Weiß nicht. Also sein Klimaclub wird aber alles ganz sinnvoll angesehen, immerhin. Ist ja auch richtig so. Stimmt ja. Ein Keller-Klimaclub? Okay. Ja, hier steht auch drin, dass er dann den CO2-Preis heben will in seinem Klimaclub. Und je mehr Leute im Klimaclub mit ihm CO2-Preis heben, desto besser ist es natürlich für alle. Aber ja, es ist halt auch noch eine Diskussion. Komischerweise werden. Wollen die Leute wahrscheinlich schön, nicht in den Ländern, in denen sie so. Da regieren, ihren Leuten so viel zu muten, was Lebenshaltungskosten angeht. Aber in Deutschland sind wir ja schlauer, wir haben ja Fratschas und so und wir wissen ja. Ja, sie wollen auch Zölle verabreden und so weiter, das stimmt schon, aber es hat natürlich trotzdem nur so eine Außen-Innen-Wirkung, die nicht unbedingt gut ist, beziehungsweise die Dinge verteuert. Ja, und dementsprechend, oder weil ja dafür so viel Geld rausgehauen wird und für sonst nichts mehr Geld da ist sozusagen, meckert auch das ZDF endlich mal ein bisschen rum, dass es irgendwie Klimaschutz nicht über alles gehen würde sozusagen. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Das ist zwar ein bisschen ausgetreten hier, also die machen uns im Prinzip nochmal bekannt mit den Umständen, warum nirgendwo Geld ankommt, weil nämlich überall anders irgendwelche Teuerungen passiert sind, Inflation und auch zusätzliche Kosten auf die Leute zugekommen sind halt. Und eben, dass die Wirtschaft auch dadurch nicht angekurbelt werden kann, dass eben nichts bei den Menschen zurückkommt, ne? Sie gehen auch davon aus, dass man irgendwie, so wie die Ampel das ja wohl auch vorhatte, einfach pauschal an alle Leute irgendwie was zurück ausschüttet. Das finde ich aber auch irgendwie Banane. So wird es aber hier beschrieben und gleichzeitig aber auch in Frage gestellt, weil jetzt die Gelder in Frage stehen auch, ne? Ich könnte mir halt also eine sozialere Lösung vorstellen. Halt. Es wird halt alles teurer, aber wir können auch Umverteilung und Sozialismus einführen, was ja eine Idee ist, die wir noch nie hatten. Aber jetzt macht die ja Sinn. Es ist ja nicht so, dass wir das sowieso schon die ganze Zeit fordern und jetzt einfach nur diese Sache dafür benutzen, um das durchzukriegen, was wir eh immer fordern. Aber ja. Also ich habe es auch bei Phoenix gesehen in dieser Runde, unter den Linken, wie es hieß, der CDU-Mann sagt, ja, wie wäre es denn jetzt, wenn wir uns mal eine Pendlerpauschale anheben oder so, dass wir den Leuten, die dann eben auch richtig geblutet haben, dann noch was zurückgeben können. Nee, kommt nicht in Frage. Sie wollen ja bloß Subventionen irgendwie schützen. Meine Güte, nee. Ne. Subventionen sind haram. Und wenn die Leute nicht mehr Geld in der Tasche haben, nicht mehr ausgeben, ne? Und auch kein positives Zukunftsgefühl diesbezüglich entwickeln, würde ich mal sagen. Ja, Duisburger Dichtkunst. Mhm. Ja, aber das ist auch alles halb so wild mit dem CO2-Preis und so, dass. Da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Lass doch mal drüber reden, dass da auf einen Antrag von der AfD hier so ein Grüner aus Duisburg ein Gedicht gehalten hat und dann wieder weggegangen ist. Und das Gedicht lautet wie folgt: Wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, den du nicht entkommst. Wir lehnen ihn ab. Ja, was denn sonst? Und da wird darüber geredet, was irgendwelche Victor Hugos und Ludwig Uhlands und irgendwelche anderen Politiker für Gedichte irgendwie geschrieben Ja, auch haben völlig überflüssig, ja. und dass das irgendwie die Demokratie stärkt, an so einer Debatte nicht teilzunehmen, sondern nur so ein Bullshit zu reden, weil das auch überhaupt alles gar keine Auswirkung hat, wenn irgendwelche CO2-Preise da sind, weil das ja alles auch niemand bezahlt, ne? Also schon gar nicht die Leute, die das Geld nicht haben. Ja, die haben ja wohl beantragt, das auszusetzen oder abzuschaffen. Klar, das ist irgendwie nicht durch. Schon klar, es ist natürlich nur nervig für so jemanden, verstehe ich, ne? Aber es ist natürlich keine Politik zur Sache. Ja, hier haben wir mal einen Artikel von der Deutschen Welle, die sich darüber beklagen, dass die kolumbianische Kohle, mit der wir hier so unser Heizgeschäft betreiben, dass sie auch nicht ganz von Problemen frei ist, zumindest was ihre Lieferkette und so weiter angeht. Da sind wohl ja, Menschenrechtsverstöße passiert, Umweltschäden entsprechend entstanden, auch also irgendwelche Leute zu Schaden gekommen, richtig. Auch irgendwie gestorben oder so, meine ich, mein Text. Ja, und die Frage, wie passt das zum Lieferkettengesetz und Deutschlands Werten, lässt sich nicht so positiv beantworten. Mit dem Lieferkettengesetz haben sie sich da richtig schön irgendwie Steine in den Weg gelegt selber, offensichtlich. Die Schweizer Firma, die da den Tagebau betreibt, die hat sich das angeguckt und ja, meint irgendwie, das wäre alles mit den Regeln kompatibel und und Unfälle passieren halt so ungefähr. Umweltschäden, bin ich nicht ganz sicher, wie stark nachgewiesen das jetzt ist. Aber ja, Steinkohleabbau, Tagebau für Steinkohle. Das ist natürlich nicht sauber. Die Leute haben dann, die da arbeiten, kriegen Staublungen und so was. Ja, klar, sind da auch persönliche Opfer oder sowas dann hinterher zu befolgen, ist aber auch nicht der einzige Job, ne, bei dem das so ist. Ne? Ja, und natürlich, um aus diesem bösen Kohlekreislauf rauszukommen, brauchen wir natürlich Gaskraftwerke. Am besten welche, die dann eben auch, sobald man welchen auftreibt, mit Wasserstoff betrieben werden können. Und die RWE sagt, sie könnte das zwar bauen, in Angriff nehmen und ja, planen und so weiter. Dann müsste dann aber jetzt demnächst dann doch mal irgendwann auch so Bescheid bekommen, wie es denn aussieht mit dem Bedarf und der Finanzierung. Der Staat schreibt die wohl aus. Und das hat er eben bisher noch nicht gemacht. Der Staat schreibt wohl Kraftwerke aus, muss ich auch noch nicht immer. Wir arbeiten da eben ziemlich eng zusammen. Ja, und brauchen da eine Ausschreibung. Und der Staat weiß nicht so richtig, wo er es hernehmen soll, sozusagen momentan. Alles ist schön, ne? So eine Hängepartie, so ein bisschen. Ich frage mich schon persönlich, wie es denn so aussieht mit unserem Gasvorrat, aber es ist irgendwas anderes. Ja, Atomkraft nun kann enden, ne? Einige führende Köpfe aus Union und FDP heißt es, wollen einen Wiedereinstieg in die Atomkraft. Ja, habe ich auch schon vor einer Weile schon gesagt, dass das vielleicht irgendwie doch noch nicht so ganz das letzte Wort war, diese Abschaltung. Sie sehen darin auch eine Antwort auf die Haushaltskrise. Darin wird ihnen widersprochen, unter anderem darin. Aber es sind ein paar namhafte Leute dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Michael Kretschmer, Markus Söder, okay. Carsten Lindemann, CDU, Spahn, Deutschlandsunion, Gita Kondemann und so Leute. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut und für mich ist das einfach nur ein Zeichen, es ist noch nicht vorbei. Sie haben gedacht, das hätten sie jetzt hinter sich, die Atomhasser, aber sie haben es noch nicht hinter sich, es geht noch weiter. Ja, es hat sich bewahrheitet, was man vermutet hat, nämlich unsere super tollen Bürgerräte. Da hatten wir ja auch schon darüber gemutmaßt, dass das wahrscheinlich so ein Vehikel ist, irgendwelche eigentlich unpopulären Dinge, wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, mit so einem demokratischen, ja, das haben die Leute doch so entschieden und wir führen das ja nur so durch, wie die Leute das hier uns gesagt haben. Seid ihr etwa gegen die Demokratie, dass ihr unseren Bürgerrat hier jetzt ignoriert? Wir haben die ja gefragt, so, ja, sollte das Essen jetzt gut sein oder lieber schlecht? Mit ganz viel Leiden und Klima oder lieber ohne? Und die haben alle gesagt, ja, bitte Sozialismus einführen und hier Nein, Bandana kein Shiva, Sozialismus. eine Pflanze streicheln, die ganz, ganz friedlich die Käfer von der Pflanze runtertupfen mit. Pflanze kann man ohne Kommunismus streicheln. Und ist doch egal, ob wir dann alle weniger zu essen haben, weil das wird schon. Ja, also hier wurde jemand in diesen Bürgerrat reingelost und hat halt im Endeffekt gesagt, dass obwohl die Parteien da ausgegeben haben, dass sie sich da nicht involvieren, sind sie da alle heftig involviert, inklusive man will irgendwie die letzte Generation damit an den Tisch holen oder so, um die da irgendwie zu informieren darüber, über die Problematik oder so. Aber die sind los. Ja, sind die ja auch. Also, es ist eine kriminelle Organisation, ist das. Die sich natürlich aufs Grundgesetz beruft, aber ja, geil. Können andere Leute halt auch machen. Ja, und von Linken und so sind halt auch Leute dabei, die irgendwie ja, denen eigentlich nur so zuarbeiten sollten oder so, die sich da aber trotzdem eine Nase lang einmischen. Also er hat hier irgendwie gesagt, die würden ihre Neutralitätspflichte regelmäßig missachten. Zwar seien sie dazu angehalten, einige Meinungen zurückzustecken, aber sie kommen immer wieder durch. Er wirft ihnen eine gezielte Lenkung in die politisch gewünschte Richtung vor. Beim Bürgerrat hat er immer wieder das Gefühl gehabt, wir geben euch vom Bundestag vor, was rauskommen soll. Ja, Überraschung, Überraschung. Aber wirklich. Das ist mein Shocked Face, was ihr gerade euch vorstellen könnt. Ja. Die Hauptmoderation des Bürgerrats hat Jana Peters übernommen. Peters ist Mitglied der Grünen und kandidierte für die Partei 2021 sogar im Bundestag im Wahlkreis Wettenau 1. Darüber hinaus ist Peters beim Beratungsunternehmen IFOC beschäftigt, welche an der Durchführung der Bürgerräte beteiligt sind. Oh geil. Zudem werde bei den Bürgerräten immer wieder in kleinen Gruppen diskutiert. Unterstützt wird der Austausch dabei von Tischassistenten, sogenannten. Mehrere dieser Betreuer seien laut Staudecker mit der letzten Generation in Verbindung zu bringen. Genau, das war diese Geschichte. Sobald es in den Strafrechtsbereich geht, bin ich da raus, erklärt das ehemalige Bürgerratsmitglied. Das ist keine Form des Dialogs, die ich mit meinen Werten teilen kann. Daher möchte ich mit solchen Betreuern nicht an einem Tisch sitzen. So der Baden-Württemberger weiter. Kritik äußerte auch am Verein Mehr Demokratie e.V. Ja, die sind auch irgendwie gekapert worden. Da sind ja mal so ein paar AfD-Leute irgendwie eingetreten, danach haben sie sich tierisch aufgeregt und seitdem ist es irgendwie nur ein linker Verein. Ja. Ja, die sind auch irgendwie mit involviert bei den Bürgerräten. Okay, haben die schon was von sich gegeben, diese komischen Bürgerräte? Nee, die tagen jetzt halt noch. Das Ergebnis, was auch niemanden überraschen wird ja dann irgendwann kommen. Mhm. Da geht es jetzt um Essen und das Thema wurde ja auch vorgegeben. Ja, ganz dringendes Thema auch. Und deswegen das, ja auch meine Beispiele. Das abregelt, ne? Und es wird halt sein, dass es heißt, ja, die Leute wollen alle weniger essen, dass wir nicht mehr so viel wegschmeißen und dass wir nicht mehr so viel produzieren. Weil ist ja egal, da kann das Essen ruhig knapp sein. Wo ist das Problem? Was kann da schon schief gehen? Ja, und hier gibt es einen Spendenaufruf, ein neues Fahrrad für Katja. Und Katja ist hier die Katja Deal, She Drives Mobility, die alle möglichen Leute geblockt hat. War die nicht über VW oder so kurz? Nee, es kann nur sein, dass sie irgendwie eingeladen wurde von irgendwem oder so. Ja, okay. Aber halt eine, die meint, dass wir alle kein Auto und kein Eigenheim brauchen. Mhm. Und sie schreibt hier, liebe alle, mir wurde mein Alltagsrad geklaut. Ich fühle mich gerade durch Online-Anzeige bei der Polizei, Kommunikation mit dem Vermieter, Doppelpunkt in das Rathäuschen, in denen die schwarze Mamba stand, das war ihr Fahrrad wohl, und bin zugleich einfach nur noch genervt, dass in 2023 im Current Year auch dieses Detail mir nicht erspart blieb. Ja, was ist da los? Warum ist die Gesellschaft noch nicht perfekt? Warum werden Fahrräder geklaut? Kann doch nicht sein. Also eine super Schlaue, die den Leuten das alles erzählt. Ja, und mich hat diese Sache hier direkt erinnert an diesen Comic hier. Kennt ihr den noch? Hier von den Schengen. Nee. Shen-Comic, der sagte, my bike got stolen recently, also mein Fahrrad wurde letztens gestohlen und ich war total down davon, das hat mich richtig geärgert. Da sieht man den Smiley mit der kleinen Anzeige und dann, aber ich glaube, dass wer auch immer es gestohlen hat, war bestimmt noch glücklicher damit, dass er jetzt ein Fahrrad hat, als ich unglücklich darüber bin, dass ich es jetzt verloren habe. Und dann sieht man hier die überein Gegenüberstellung von seiner Unglücklichkeit und der anderen Glücklichkeit. Und das bedeutet, dass die generelle Nettoglücklichkeit der Welt hat sich gesteigert dadurch. Okay. Also was auch immer. Also das kann ich mir auch zufrieden machen, dann ist das natürlich nochmal eine Steigerung. Das ist klar, ne? So, whatever. Ist ein schlimmer Kombi. Aber es ist doch die sozialistische Welt, oder nicht? Das ist doch das Bruttosozialglück. Ja, Ja, genau. das müsste ich von anderen erwarten, oder? Ob sie das Das irgendwie ist so einhalten. Sozialismus. Ja, fand ich ganz interessant, ist mir auch nur begegnet. Ich glaube, der folge ich auch dieser Velasquez. Die schreibt hier vom Planetary Health Forum vom zweiten Tag. Ja, kann ich mal lesen. Der heutige zweite Tag des Planetary Health Forums begann mit einem Impulsvortrag der Transformationsforscherin Maya Göpel, von der wir sicher alle schon mal gehört haben. Ja, genau. Ich wollte gerade Mit sagen, dem weiter habe ich das Titel auch gar nicht gelesen, ehrlich gesagt, weil das hat mir schon gereicht. Who do we want to be? Humanity at Crossroads per Videoschalte. Genau, bei Maya Göpel zur Göpel war die Erinnerung, Gramsci-Tante. das ist der Ja. Gramsci-Fan, ja, die in ihrem. Neue Realität angekommen. In dieser ging es nicht Ja, darum, die Nachhaltigkeitsziele zu ändern, Gramscis sondern die Realität. Strukturen, wie man da hinkomme. Ja, genau. Genau, wie Ja. wir zu Gramsci hinkommen. Turn around the world. Und auf die beruft sich ja übrigens die letzte Generation auch, auf Maya Göpel. Weil die ja so unglaubliche Wissenschaftsverfechter sind, berufen sie sich auf eine Labertante, die sich auf Gramsci bezieht. Wahnsinn. Also auf den Ja, sie plaudert hier dann noch von Kommunismus. anderen Leuten ein bisschen aus, fand ich auch alles gar nicht so schlecht. Ich meine, habe ich noch nicht alles gemerkt, aber das ist ein ganz schön langer Text so, dafür, dass sie da berichtet, hat sie ganz schön ausgiebig gemacht. Kann man sich da auch mal tatsächlich irgendwie anhaken, ihr zu folgen. Ja, auf jeden Fall ein Ding, ne, mit der Gruppe hier so, dass sie auch noch einen Impulsvortrag so, ich muss mal was sagen. Ja, die wird eine Nase lang eingeladen von aller Welt, weil sie auch so unglaublich wichtigen Input Ja, ist leistet. auch Und klar. das ist ja lustig, ist ja auch so, das ist so ein blondes Mädchen und die hat aber ihr Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit einem männlichen Ghostwriter. Und alle Nase lang wird uns ja erzählt, dass die Leute wie Dino gehasst werden, weil sie Frauen mit Meinung sind und dass Männern ja alles geglaubt wird und die ja die ganze, ne, also dass ja alles irgendwie dadurch immer durchkommt, wenn Männer das vorstellen. Und dann hast du hier so eine, die die Beteiligung eines Mannes explizit verschweigt. Und das macht die ja nicht ohne Grund, weil die wissen nämlich genau, dass es in Wahrheit genau andersherum ist. Der einzige Grund, warum überhaupt irgendjemand dieser Transformationsforscherin mit Gramsci-Gedöns dazu hört, ist, weil sie halt das Current-Year-Zeug von sich gibt, was sie halt hören wollen. Und weil sie über jeden Zweifel erhabene junge Frau ist. Also wirklich. 56.000 Euro. Ja, ihr erinnert euch sicher noch damals, als die Stadtregierung über 50.000 Euro ausgegeben hat für Pissoir, Hissoir, Aber dieses ein wunderschöne Regenbogen ist an der Missoir ist es, ne? Seite. Das ist fortschrittlich. Guck mal da, ein Regenbogen. Toilette, Missoir und Wir haben Pissoir. so Farbe in dem Viertel. Und Und das Tolle war Eco. ja, dass Ökologisch. Das Ding hat ja ohne Kanalanschluss funktioniert. Da haben die Leute irgendwie in so einen großen Beutel geschissen und den hat man dann irgendwie Man sieht schon, ist mit ein bisschen ausgehoben Katzenstreu unten. und so. Gibt es da eine zweite Ebene Katzenstreu. unten? Genau. Ich kann leider den Artikel nicht lesen, ist ein Pay-Artikel, aber allein die Überschrift halt widerlich, ekelhaft, verkommen. Das Klo ist auch ein P Klo, also von daher. Ich Was kann soll dieses Bild riechen, sage ich jetzt mal. Und man? so schnell sind halt 50.000 Ich war auch noch stolz, dass Euro du das vorgestellt und hast, dass sie jetzt völlig ein Missoir verwahrlos. haben, ne? Haben Wo Sie denn Frauen dann wenigstens ja auch noch stehen mal darauf klettern hingewiesen, würden. dass es mehrere Jahre, ich glaube 5 Jahre oder so, gedauert hat vom ersten Antrag, Nee, bis das nee, dann gebaut nee. wurde, das Ding? Und das ist Fünf jetzt ein Jahre. Jahr her, Ja. oder? Das waren ganz Ungefähr viele ein ja. Jahr, Ja. maximal zwei, dass sie das dahingestellt Stadtpolitiker, die haben. sich den Kopf heiß geredet haben, stundenlang das Und ich herausgeben. glaube, schon damals haben wir gesagt, es wird in einem Jahr aussehen. Ja. Ja, Ja. grau und bepisst, ne? Aber Weltraumaffen sind die Kassandrin der deutschen Politik. Dafür muss man Ne? kein Kassandra sein. Uns glaubt man kein Also. Wort. Aber sei doch froh, dass da nicht ein Fixer vorliegt oder so. Ja, also irgendwas, was in Berlin steht, in der Öffentlichkeit, wird verwahrlost und wird zu teuer, ist halt auch natürlich. Irgendwie so wie die universale Konstante der Gravitation. Berliner Klo, Berliner Klo, das macht die Berliner froh. Das sind die anderen ja schon im Eimer, können sie nur noch das linke benutzen. Und Toilette der Berliner will immer nur Geld von mir. Ich gebe Geld. Hier gibt es einen Artikel über Identitätspolitik im Medizinrecht und da geht es dabei darum, wie das ist mit den Trans-OPs, die natürlich bezahlt haben wollen, obwohl sie ja eigentlich nicht krank sind oder nichts haben. Ja, genau. Oder so. Ja. Und da heißt es hier, wie begründet die Regierung ihr neues Krankenkassengesetz? Also, dass sie das eben dann doch machen, obwohl sie die nicht für krank halten. Nee. Okay, aber warte, wenn die psychisch krank sind, warum muss man sich dann operieren? Also, es macht keinen Sinn. Ja, wir brauchen sie erstmal einen Krankheitsnachweis, um überhaupt eine Leistung von der Krankenkasse zu kriegen. Das ist normalerweise der Punkt, ne? Es soll die Kostenübernahme von Pubertätsblockern, Hormonen und Amputations-OPs durch die gesetzliche Krankenversicherung regeln. Das Gesetz, das neue. Seine Begründung könnte bereits vorliegen. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen werden, also gesetzliche Krankenkasse, heißt es im Koalitionsvertrag der Regierung. Also die haben das schon beschlossen vor 2 Jahren. Das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz aber schließt eine Regelung dafür explizit aus. Daher soll der Gesundheitsminister dies in einem neuen Krankenkassengesetz regeln. Der identitätspolitisch geprägte Aufsatz eines hochrangigen Medizinrechtlers und Parteigenossen könnte ihm dabei helfen. Der Inhalt dürfte in einem Fachgespräch der Grünen am 1. Dezember 2023 im Bundestag eine wichtige Rolle spielen. Ja, davon weiß ich jetzt nichts, aber auch wenn es schon in der Vergangenheit liegt, kann man vielleicht auch nochmal recherchieren. Ja, und da braucht man eben eine neue Rechtfertigung. Heißt es hier, Regierung braucht neue Rechtfertigung für Kostenübernahme. Die Regierung hat eine juristische Zwickmühle zu bewältigen. Seit 2022 gelten Transsexualität, Transidentität oder Transgeschlechtlichkeit, neuerdings Geschlechtsinkongruenz genannt, nicht mehr als Krankheit oder Störung. Daher kann es dafür nach herkömmlichen Maßstaben auch keine Heilbehandlung geben, für die die Kasse zahlen müsste. Als juristische Begründung könnte dem Gesundheitsminister dabei der Inhalt dieses Aufsatzes mit Gutachtencharakter dienen. Der ist dann hier verlinkt, Hormonbehandlung bei geschlechtsinkongruenten oder geschlechtsdysphorischen Jugendlichen zulasten der GKV. Verfasst haben ihn die Rechtswissenschaftler Huster, Hanay und Kohlenbach in der Zeitschrift Medizinrecht. Hanay vertritt bei dem Fachgespräch Gesundheitsversorgung von Transmenschen der Grünen am 1. Dezember 2023 im Bereich Recht. Entschuldigung, das ist ein bisschen lange, hat mich der Artikel. Huster und Mitautorinnen analysieren und argumentieren, mit welcher Begründung Kinder, Jugendlichen und letztlich auch Erwachsenen, die sich transident, transgender oder nonbinär nennen, durch die gesetzliche Krankenversicherung die Behandlungskosten gezahlt werden sollte. Dabei wird versucht, medizinrechtliche Begriffe so auszulegen, dass ein Anspruch auf Kassenleistung gesetzlich installiert werden könnte. Dazu wird ein Teil des gesetzlichen Krankenversicherungsrechtsvokabulars zerlegt, um es in neuer Interpretation wieder zusammenzusetzen. So heißt es, nicht allein der Prüfungsschritt der Krankheit, sondern vor allem der medizinischen Indikation liegt offen, worin das auslösende und nicht rechtfertigende Moment für die Behandlung gesehen wird. Das Gutachten bohrt sich dann geradezu in die Definition des Begriffs der medizinischen Indikation und dabei in die diagnostischen Entitäten. Letztlich wird dafür argumentiert, den Leidensdruck von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie und sogar schon das Risiko eines solchen Leidensdrucks als Kriterium für den Leistungsanspruch bei der Verordnung von pubertätshemmenden Arzneimitteln und geschlechtsangleichenden Hormonbehandlungen anzuerkennen. Für den Anspruch auf Krankenbehandlung wird geschlossen. Es liegen daher gute Gründe für eine Einordnung des Erkrankungsrisikos Geschlechtsdysphorie als Krankheit im Rechtssinne vor. Peng. Der Aufsatz ist damit eine Begründungsvorlage, um im Sozialgesetzbuch 5 eine Regelung zu schaffen, auf deren Grundlage der gemeinsame Bundesausschuss dann eine Empfehlung an die Krankenkassen aussprechen kann. Der Bundesausschuss ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Ja. Das sind die Leute, die die Begründungen schreiben. Das sind diese, wie macht man es mit dem Recht? So ein bisschen, muss man es eben so auseinandernehmen und neu zusammensetzen. So ist es ja richtig, die Beschreibung. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Ich sag mal, so die Ehe für alle war ja auch sowas, wo man dann plötzlich gesagt hat, dass da ja nicht drinsteht, dass es nur Männer und Frauen geht oder so, obwohl das wahrscheinlich vom Gesetzgeber ursprünglich schon so intendiert war. Ne? Und so weiter, so macht man es eben. Und so versuchen sie es jetzt auch bei der Kostenübernahme für die Transgeschichten, ja. Lass die Leute machen, was sie wollen, aber dann, dass die Gemeinheit dafür bezahlen muss, die Allgemeinheit, dafür bräuchte man dann schon ein bisschen stärkere Nachweise, finde ich jedenfalls. Mal wieder so ein Ding, was wir uns hinten drum reinjubeln wollen. Ne? Fertig. Kommentare? Der Ewe wollte, glaube ich, was sagen, deswegen halte ich jetzt noch inne. Ja, ich keine Ahnung. Die ganzen Grünen, die wollen da Kinder verstümmeln. Ich keine Ahnung. Ja, total. Ich, ne? ich weiß nicht. Also es tut mir einfach leid. Es ist Kinder verstümmeln. Sorry. Ja gut, es geht in dem Fall gar nicht nur um Kinder, aber eigentlich geht es schon auch um Kinder. Ja, natürlich, genau. Pubertätsblocker geht es nur um Kinder, ja. Ja, Pubertätsblocker einsetzen, Kinder verstümmeln. Ja, super. Also ich bin getriggert, dass diese Seite Geschlecht zählt heißt und dass sie dann da 5 anstatt nur 2 Striche haben. Das triggert mich schon mal. Und ansonsten ist das halt so dieses übliche, es hat auch der Shortfat Otaku hat diese Woche auch so ein Video gemacht, wo es um dieses Transgender-Doppelspielchen geht, also dieses Mod and Bailey, wie er das da auch nennt. Also diese zwei Taktiken, dass man halt den einen Leuten immer quasi die gemäßigte Variante auftischt und den anderen Leuten dann aber eigentlich die Maximalvariante dann trotzdem fordert. Ja, genau. Und das ist eine Verwirrungstaktik, eine Beeinflussungstaktik. Genau. Also. Und er sagt es halt in dem Zusammenhang, dass sie halt zum einen sagen, ja, wir sind ja eigentlich so wie Homosexualität, wir sind ja keine Krankheit, sondern wir sind ein Naturzustand quasi von unserem Lebensstil her. Sicher. Und der Sechsfingerige auch oder aber so. Aber auf der anderen Seite dann halt sagen, ja, aber wir brauchen irgendwelche OPs und solche Geschichten. Vom Einsatz noch die massive Kritik von Experten und Expertinnen. Weil ansonsten bringen wir uns auch alle um. Ne? Das ist ja auch immer diese Geschichte damit, dass ja der Harm, der da auf die Transmenschen geht, ja davon ausgeht, dass die Gesellschaft so gemein zu denen ist und die sich dann schlecht fühlen und sich dann umbringen. Und deswegen müssen sie halt diese ganzen Gender-Affirming-Care dann bekommen, damit sie sich nicht umbringen. Ne? Und das ist ja dann wieder so. Haram. Umbringen, das Kinder- und Jugendsicherheit, das Dr. Alexander Korte gegen den Einsatz von Pubertätsblockern werden vom Tisch gewischt. Doppelpunkt. Das Risikoprofil der Pubertätsunterdrückung ist insofern günstig, heißt es im Huster-Ansatz. Huster ist einer von diesen Typen, die das geschrieben haben, Husteraufsatz, als dass sie im Hinblick auf die körperliche Reifung vollständig reversibel ist. Das heißt, nach einem eventuell Absetzen der Behandlung würde eine vollständige pubertäre Entwicklung im Geburtsgeschlecht ermöglicht. Lecko funny, wer es glaubt, wird selig, wa? Also, Erkenntnis aus anderen Ländern dazu, ignoriert der Beitrag. Bam. Also, einfach so, nö, das stimmt doch gar nicht. Nö, pö. Ne? Unmöglich, ey. Naja. Ja, und das hier ist was richtig abgefeiert wird, was aber eigentlich eine ziemlich ätzenden ja. Unterton hat, wie wir auch gleich merken werden. Also, es ist die Ausstellung Gefährdet Leben queere Menschen 1933 bis 1945. Dreimal das verraten, was der Tenor ist. Und ob wir irgendwann mal in diesem Ding von Männern und Frauen, Schwulen und so gesprochen wird. Oder ob es dann nur um Queere geht, die man dann definieren kann, wie man gerade will. Ja. Ich spiel's mal vor, es sind nur 4 Minuten. Beginnt wie ein Tag. Die gemeinsame Nutzung einer Wohnung durch zwei Frauen gibt zum Ärgernis Anlass, weil sie wie Mann und Frau zusammenleben. Das Verhalten der beiden Frauen entspricht auf keinen Fall dem gesunden Volksempfinden. So. Wolltest du das denn her? Das ist schon mal schön. Ja, das liest du da gerade vor und das ist ja wahrscheinlich auch authentisch, aber hier steht, das Gedenken an die Verfolgung queerer Menschen war überfällig, sagt Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin. Das, was wir da gerade gehört haben, hat mit Verfolgung halt nichts zu tun. Das ist völliger Unsinn, dass Menschen mit dem rosa Winkel in den Lagern waren und denen wird auch gedacht und das weiß jeder eigentlich, der sich damit beschäftigt hat. Ja. Aber die waren halt nicht queer. Deswegen, wie du schon gesagt hast, die waren lesbisch, wie in dem Beispiel, oder schwul. Nee, die waren ja nicht lesbisch. Weil die sind ja nicht deswegen verfolgt worden. Das ist ja gerade das Ding. Dieses Beispiel ist auch schon falsch. Also das ist ein Beispiel für irgendeine Notiz, die da irgendwer gemacht hat. Und das sind vielleicht auch Leute, die dann Probleme bekommen haben. Aber die wurden nicht verfolgt, weil sie lesbisch sind. Das ist falsch. Ja, genau. Und da hatten wir ja auch diesen langen Cicero-Artikel, der das genau auseinandergenommen hat. Alles schon zweimal hatte ich den hier eingereicht. Wo das ja genau drin stand, dass die da Partys gefeiert haben, als die Bomben gefallen sind und in Ruhe gelassen wurden, obwohl die Leute wussten, dass es irgendwelche Lesbenlokale sind und so. Die einzigen, die da verfolgt worden sind, weil sie schwul sind, sind schwule Männer gewesen. Ja. Und sonst niemand. Die einzigen. Und andere haben vielleicht Probleme bekommen, so wie du ja auch Probleme bekommen hast, wenn du ja irgendwelche Flyer verteilt hast oder irgendwas, halt von dem Regime. Aber du wurdest da nicht verfolgt wegen deiner Sexualität. Das ist einfach nicht wahr. So trug ich Schuld und hab doch keine. Nicht ich bin schuld, dass ich so bin. Die Welt schuf mich so ganz alleine. Mit Leib und Seele, Herz und Sinn. Es sind erschütternde und bewegende Zitate, die verständlich machen, wie es Menschen ergangen sein muss, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Seit dem Beginn der Erinnerungskultur in Deutschland stehen nun erstmals diese Menschen im Fokus. Durch die Ausstellung Gefährdet Leben. Ja, alles schön ohne. Na, was sind die bevorzugten Pronomen dieser Menschen? Möchte man da fragen. Aber es sind einfach nur Menschen, ne? Alle möglichen, die da verfolgt worden sind. Es sind nicht nur schwule Männer gewesen, so wie es in Wahrheit war. Nee, das können wir schön ausblenden. Queere Menschen. Und queere Menschen draufschreiben. Damit wir unsere jetzige Jahre Politik damit irgendwie verbinden können. Widerwärtig. 1933 ja. Bis 1945 soll dieses wichtige erinnerungspolitische Thema nun auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Das Gedenken an die verfolgten queeren Menschen war überfällig. Das ihnen angetane Unrecht wurde lange nicht anerkannt. Es wurde sogar bewusst verschwiegen und verleugnet. Ja, Hashtag Marie-Louise Vollbrecht, oder was? Wollte mir jetzt damit sagen. Oder hier, guck mal, Frau Attermann, sie lebt noch. Sie hat zwar nichts zu sagen zu Israel oder so, aber sie ist noch da. Wir verdienen aber trotzdem alle gerade Geld. Bedrückt, sie guckt. Das ist ein wichtiges Warum Thema. Warum erfinden die eigentlich was dazu in die Vergangenheit? Die queere Menschen. Also, ja, damit sie so ein Jammern haben heute. Machen können, ja. Ja. Und sie sagen können, Marie leugnet US-Verbrechen. Ja, Entschädigung oder so. Klar. Marie leugnet NS-Verbrechen, können sie dann sagen. Aus Scham und Angst haben queere Menschen über ihre Erfahrungen im Nationalsozialismus nicht gesprochen. Viele Verfolgte starben allein mit ihren Erinnerungen. Umso wichtiger ist es, sich jetzt mit ihren Schicksalen zu beschäftigen, ihre Lebensgeschichten zu rekonstruieren. Zu Beginn macht die Ausstellung deutlich, wie lebendig die Szene noch vor der Machtergreifung Hitlers war. Es gab 15 unterschiedliche Zeitschriften für jegliche sexuelle Orientierung, Cafés, Bars, in denen Homosexualität ausgelebt wurde und sogar ein Institut für Sexualwissenschaften mit internationaler Forschung. Ab 1933 wurde innerhalb eines halben Jahres diese Infrastruktur zerschlagen. Es folgten Ausgrenzung und Verfolgung. Aus Angst vor Denunziation wurde viel Material vernichtet. Die Quellenlage ist daher schwierig, sagen die Kuratoren der Ausstellung. Grundsätzlich sind die Geschichten queerer Menschen im Nationalsozialismus nur zum Teil erforscht. Und insofern verstehen wir die Ausstellung auch als Aufforderung, weiter zu forschen. Auf den verschiedenen Themenwänden, den Themeninseln, finden Sie viele Fragezeichen bei den Lebensdaten. Und jedes Fragezeichen ist eine Aufforderung, liebe Besucherinnen, da gäbe es noch was rauszubekommen. Bekannt also, aber ist das skrupellose Vorgehen. Damit ihr etwas rausfindet, was Sie gerne rausgefunden hätten, ja. Nicht, weil ihr irgendwelche sinnvollen Dinge da erforschen müsst oder so, sondern weil ihr dafür Geld kriegt und ja. Das dann rausfindet, was sie möchten. Super. Alles Ideologen, Arschkriecher. Ach, guck mal, wenigstens weisen sie darauf hin, dass der 175a nur bis 1969 galt. So in der Form. Ja. Mit dem Homosexualität unter Strafe setzen. Und nicht bis in die 90er Jahre hinein, wie immer gerne behauptet wird. Der Nationalsozialisten gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, die durch das Klima der Angst... Das Wort, nach dem ihr sucht, ist schwul. Schwule Männer. ...ausgelösten Überlebensstrategien reichten von Schutzehen bis hin zur Emigration. Ja, schwule Männer, ne? Man sieht sie überall, irgendwie auch auf den Bildern hier. Einige trieb die Verfolgung sogar in den Selbstmord. Wir möchten die Menschen anhand dieser Ausstellung darüber zum Nachdenken bringen, was es für unsere Gegenwart bedeutet, auch wie fragil Freiheit ist. Die Ausstellung beginnt ja mit der zerstörten Infrastruktur 1933 und das zeigt, wie schmal der Grat zwischen Freiheit und Verfolgung für die Menschen ist. Und deswegen muss man auch heute davon ausgehen, dass Grundrechte zu keiner Zeit gesichert sind, sondern es am täglichen Engagement des Einzelnen liegt, sich dafür einzusetzen. Ja, darüber kann damit man nachdenken. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man falsche Opfergruppen benennt. Ja, was ist das denn auch so ein Ding? Und dann in der heutigen Zeit, wo ihr die ganze Zeit eure Feinde überall seht. Ja. Da soll ich dann darüber nachdenken, die Grundrechte der Leute zu ändern. Aufrechtzuerhalten, während ihr mir hier irgendwie in der Corona-Zeit alles Mögliche erzählt habt. Und jedes Mal findet ihr irgendwelche vulnerablen Gruppen, für die man gefälligst die Fresse zu halten hat oder nur so zu reden hat, dass die nicht drunter leiden. Oder den Geld zu geben oder was weiß ich nicht was. Ja. Und ja, Zensur ist nur, wenn es der Staat macht und tralala. Also, queere Menschen. Viele Menschen wie möglich über das gefährdete Leben queerer Menschen während der NS-Zeit erfahren, geht die Ausstellung ab Januar auf Wanderschaft durch Deutschland. Bis dahin ist sie noch bis zum 15. Dezember 2023 in der Halle des Paul-Löbe-Hauses im Deutschen Bundestag zu sehen. Ja, ist irgendwie auch eine Sauerei, ne? Kapern sie so den Schwulen ihren Homosexualitätsbegriff weg mit ihrem Queerscheiß, ne? Ja. Und sammeln dann dafür Geld ein und für Homosexualität ist manchmal nichts mehr über oder so. Sie sagen mir einfach so pauschal, ne? Wenn ich zwischen AIDS. Naja, die Position von den Queeren zum Thema Homosexualität ist ja, dass es das nicht gibt. Wir hatten ja mal diesen komischen Pfarrer da aus England oder so, der das ja auch meinte. Es gibt, Homosexualität gibt es nur in einem binären Geschlechtermodell. Das gibt es nur, wenn es Männer und Frauen gibt. Sonst gibt es das nicht. Und das lehnen die ab. Von daher. Ja. Ja. Ja. Ich finde, das sind ja auch die Homosexuellen unsichtbar machen mit, denen die Existenz absprechen. So. Ja, instrumentalisieren, das ist ja immer wieder so ein Shift. Mhm. Mal sind die gut, mal sind sie schlecht, je nachdem, ob man sie gerade benutzen kann für irgendwas. Ja, das passt ja dazu. Ja, und hier ist nochmal Frau Adler zum Selbstbestimmungsgesetz. Einem Selbstbestimmungsgesetz, das Eltern ermöglicht, das Geschlecht ihrer Kinder durch schlichten Eintrag beim Standesamt zu ändern oder das Jugendlichen, pubertierenden Heranwachsenden die Wahl eröffnet, auch gegen den Willen ihrer Eltern mittels Familiengericht ihr Geschlecht per Eintrag zu ändern oder das Schutzräume für Frauen dem privaten Hausrecht überlässt, kann und werde ich nicht zustimmen. Hier braucht es daher noch wesentliche Änderungen am ersten nun eingebrachten Gesetzentwurf. Unbestritten ist dabei, dass das Transsexuellengesetz angepasst werden muss. Eine solche Erweiterung werde ich aber nicht mittragen. Allen nun ein schönes Wochenende und bis in 2 Wochen. Einem Selbstbestimmung. Ja, von der FDP wohlgemerkt. Ja, aber sie hat ja schon ihre... Sie hat die Mord ja schon aufgenommen und sich in Bailey zurückgezogen, indem sie sagt, das muss dringend geändert werden, das Transsexuellengesetz. Ja, jetzt haben wir die Einsprüche gegen die Ordnungsmaßnahme gegen Frau von Storch, weil sie Herr Ganserer gesagt hat. Der 18 und 19, ich bitte Sie zuzuhören. Einsprüche gemäß § 39 der Geschäftsordnung der Abgeordneten Beatrice von Storch gegen die beiden ihr in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsrufe. Beide Einsprüche wurden als Unterrichtung verteilt. Der Bundestag hat über die Einsprüche ohne Aussprache zu entscheiden. Wir kommen daher gleich zur Abstimmung. Wer stimmt für den ersten Einspruch? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen im Hause. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist der Einspruch zurückgewiesen. Zusatzpunkt 19. Wer stimmt für den zweiten Einspruch? Das ist sind ein paar von der AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Da sind alle so abgelenkt da. Ne? Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Wer enthält sich? Wer enthält sich? Das ist Niemand. Damit ist auch dieser Einspruch zurückgewiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14. So einfach geht's. Gute Formalien, Demokratie. Ja, es ist Formalien, ne? Klar. Arschlochmäßig auch, aber Formalien. Man könnte nicht mal darüber beraten, ob das angemessen war oder wie denn überhaupt der rechtliche Status von Enns Abgeordneten Skanserer ist oder so. Aber muss man nicht besprechen, muss man mit Respekt muss man das machen. Wenn der politische Gegner dann auch noch mit Argumenten kommt, da hilft ja nur die Keule. Ne? Muss man ja mit Respekt drohen. Und Disrespekt. Ja. Zustimmung und Skepsis. Mhm. Genau, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass es da jetzt in der vergangenen Woche diese Sachverständigenanhörung geben wird und der Till Randolph-Amelung war auch dabei, hat auch gute Beiträge gemacht, war auch nicht der Einzige, waren ein paar Leute, die viele Sachen, auch kritische Sachen anzumerken hatte, aber auch alles so Dinge, die jetzt auch nicht neu sind, ne? Also was da alles so dran zu kritisieren gibt. Ganz bemerkenswert fand ich aber die beiden, einmal die das, was wir jetzt gleich hören werden, das Statement von der Vertreterin des Deutschen Frauenrats. Und danach habe ich für euch auch noch eine Frage dann, die an die Vertreterin des Deutschen Frauenrats gerichtet ist. Und das sollte wirklich weiter bekannt gemacht werden, was da, ne, weil das sind die politischen Vertreter von den Frauen, ne, von Big Vagina halt, die ganzen super tollen, über jeden Zweifel erhabenen Frauenorganisationen, die sich für die Frauen einsetzen. Feminismus, Feminismus, Feminismus. Und die haben ja bestimmt zu so einem Gesetz, was sich da ja eventuell auswirkt, auch was zu sagen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Henrike Ostwald, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Der Deutsche Frauenrat unterstützt die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und die Einführung eines diskriminierungsfreien Selbstbestimmungsgesetzes. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass erstmals eine Bundesregierung einen Gesetzentwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt hat. In der Bewertung des Entwurfs teilen wir grundsätzlich die Einschätzung der Selbstvertretungsorganisation von Trans-, Inter- und nichtbinären Personen, wie die des BV Trans, von Transgender Europe, der DGTI, dem Bundesverband intergeschlechtlicher Menschen oder LSVD. Wir haben uns mal wieder die Gesetze von der Pharmaindustrie schreiben lassen. Und Pharmaindustrie bedeutet halt in diesem Fall Translobby. Naja, ja, genau. Eigentlich ist es ja so, dass dieser Deutsche Frauenrat finanziell vom Frauenministerium abhängt. Also das ist ja das, wo die enorme Förderung kriegen, dieser ganze Zusammenschluss. Und deswegen sagen sie natürlich auch das, was das Frauenministerium im Endeffekt will. Ja, also im Endeffekt sitzt da das Frauenministerium. Aber da sind ja so viele Verbände da drin und politische Parteien und alles Mögliche, die sich dann da plötzlich alle einig sind, obwohl sie sich ja sonst eigentlich entgegenlaufende ja schon Grundsätze eigentlich haben, aber bei diesen Frauenorganisationen, da geht das irgendwie. Da ist man halt nicht so, da einigt man sich dann auf so Dinge. Und jetzt in diesem Fall einigt man sich halt darauf, dass Männer doch eigentlich auch Frauen sein können. Und Nicht-Binäre gibt es natürlich auch noch, ne? Was auch immer das dann sein soll. Ja, mir ist doch noch diese doppelte Keule aufgefallen. Also erstmal, dass wir eben von Selbstbestimmung reden, wo ja alle anderen Leute fremdbestimmt werden. Das ist schon mal aufgefallen, da müssen wir mal einen draufsetzen. Ja, doch, diskriminierungsfrei nennen. Genau, und das bedeutet Also wenn er verdoppelt wäre mit einer, so einer Verschönerung, also wenn ich das dann glauben würde. Diskriminierungsfrei bedeutet ja im Klartext ohne Einschränkung für die. Ach, das bedeutet also einfach nur, das ist was Gutes und das andere ist auch was Gutes? Nein, und das bedeutet, sie sind Frauen ohne Einschränkung, weil wenn die in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt werden in ihrem Frausein, Selbstbestimmung, dann werden sie ja diskriminiert. Und deswegen ohne Einschränkung, Ihr Deutscher Frauenrat. Der Deutsche Frauenrat mit unseren rund 60 Mitgliedsorganisationen sind gemeinsam der Überzeugung, dass ein Selbstbestimmungsgesetz menschenrechtlich geboten und ein Gewinn für die ganze Gesellschaft ist. Können es die ist Frauen ein wichtiger mit dem Blödsinn Schritt hin mal zu aufhören? Ernsthaft. Das ist einfach nur 60 dumm. Organisationen musst du erstmal unter einen Hut kriegen, da muss man ja schon ziemlich viel Willen. Ja, aber sie sind alle miteinander dumm. Das sind Kirchen, sind da drin. Und wie gesagt, die Parteien. Frauen, juristische Frauen oder so. Ja, genau, der Juristinnenbund. Ja, die werden ja auch gleich irgendwie genannt. Ja. Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt und ein Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, wofür wir uns im Deutschen Frauenrat seit nunmehr über 70 Jahren einsetzen. Geschlechtergerecht ist, wenn Männer Frauen sein können. Extrem gerecht. Ja, wir sind schon geschlechtergerecht, wir machen nur nicht so viel Aufhebens drum. Als größte Interessenvertretung von Frauen in Deutschland verwehren wir uns ausdrücklich dagegen, dass immer wieder vermeintliche Fraueninteressen gegen ein Selbstbestimmungsgesetz ins Feld geführt werden. Ja, bei dir steht überhaupt gar nicht im Widerspruch. In keinster Weise. Na, das sind die Leute hier mit den Fraueninteressen. Die sagen, ja, Fraueninteressen sind hier nicht berührt. Bitte gibt uns weiter Geld, lieber das Familienministerium. Frauen sind Frauen. Dies geschieht ausdrücklich nicht im Namen des Deutschen Frauenrats. Dies geschieht ausdrücklich nicht im Namen der übergroßen Mehrzahl unserer Mitgliedsorganisationen. Da dies in der öffentlichen Debatte oft falsch oder zumindest verzerrt dargestellt wird, möchte ich zudem noch einmal deutlich klarstellen. Durch ein Selbstbestimmungsgesetz sind Frauenschutzräume nicht in Gefahr. Der Frauenrat schließt sich damit der Einschätzung der großen Gewaltschutzverbände, der Frauenhauskoordinierung, der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser und die der des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe an. Diese drei Verbände haben jeweils eigene Stellungnahmen zum Gesetz bzw. Referentenentwurf eingereicht, die dies auch noch mal ausführlich darlegen. Ja, wenn niemand nicht gewisse Überschneidungen mit dem Verweis auf das Haus- und Vertragsrecht in § 6 Absatz 2 hat nun jedoch ein Passus Eingang in den Gesetzentwurf gefunden, der augenscheinlich mit dem Argument hineinverhandelt wurde, dass damit Fraueninteressen nachgekommen wird bzw. Frauen vor Gewalt geschützt werden sollen. Aus unserer Sicht und aus Sicht eines Großteils der weiblichen und feministischen Zivilgesellschaft ist diese Formulierung jedoch völlig unnötig und nicht in unserem Sinne. Feministische Zivilgesellschaft. Vor allem hätte ich dafür gerne bitte die Quellen und die genauen Zahlen. Weil da müsste man ja alle Frauen gefragt haben, ne? Nee, also wenn sie das so mit dem Bruder so der Überzeugung haben. Das ist die feministische Zivilgesellschaft, die da spricht. Das ist nämlich das Ding. Und da steht Frauenrat drauf und sind bei jeden Zwerfer erhaben, weil die ja die Interessen von Frauen vertreten. Mhm. Und jetzt kommt die da an. Wir machen und was sie da jetzt gerade gesagt hat, ist ja, dass dieses Ding, was der Buschmann extra reingeschrieben hat, damit die Leute die Fresse halten, mit, ja, das Hausrecht gilt und macht euch keine Sorge, ihr könnt die Leute schon abweisen. Hier und extra nochmal reingeschrieben, ja, hier unter das Antidiskriminierung, die greift nicht, wenn da berechtigte Interessen von Scham und so erfüllt sind, dann kann man nicht einfach sagen, das ist aber diskriminierend oder so. Und das ist ja aktuell auch schon so ausgeführt in dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das haben sie ja explizit da nochmal reingeschrieben, um alle Leute glücklich zu machen. Und jetzt ist die Vertreterin des Deutschen Frauenrats und sagt, aber die feministische Zivilgesellschaft ist traurig, dass ihr gesagt habt, die Frauen, die Männer dürfen nicht in die Sauna. Das dürft ihr doch nicht sagen. Da sind wir aber ganz, ganz traurig von der feministischen Zivilgesellschaft. Das ist ja total haram. Meine Fresse, ey. Ich weise eindringlich darauf hin, dass ein Selbstbestimmungsgesetz nicht zu mehr Unsicherheit und mehr Diskriminierung führen darf. Die aktuellen Formulierungen im von mir eben angesprochenen sogenannten Hausrechtsparagraphen lassen aber genau dies befürchten. Da sie suggerieren, dass Personen aufgrund ihrer Trans- oder Intergeschlechtlichkeit aus Räumen pauschal ausgeschlossen werden können. Genau dies verbietet jedoch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das wiederum in § 6 Absatz 2 keine Erwähnung findet. Auf diesen Missstand weisen auch die Stellungnahmen der unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung und die des Bundesrates hin. Die Regelung zum Hausrecht und auch die ausführliche Begründung des Gesetzes reproduzieren zudem transfeindliche Narrative, die insbesondere... Sagt der Deutsche Frauenrat. Sei doch nicht so gemein. Sind die verwirrt, ey. Und insbesondere... Transfrauen unter den Generalverdacht stellen, sich gewaltvoll zu verhalten. Ja, euer Deutscher Frauenrat. Die Leute, tun Frauen Gewalt ausüben. Das sind die Leute, die in der Gesellschaft überall Frauenfeindlichkeit sehen. So. Und die meinen, dass es eine politische Vertretung exklusiv von Frauen geben muss, wofür die zuständig sind, wofür die Geld vom Frauenministerium bekommen. Und die stellen sich hin und sagen, ja, aber diese Männer, die sagen, sie wären Frauen. Die werden anders behandelt als Frauen und das finden wir falsch. Sie verklären gerade ihre Existenzgrundlagen oder so. Geil. Super geil. Ja, aber das ist genau das, was James Lindsay meint, wenn er sagt, dass diese Feministen diesen Kram gebracht haben, diese Scheiße verursacht haben. Diese sind nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Da Transpersonen selber einem besonders hohen Risiko unterliegen, Gewalt zu erfahren. Statt sie also als Gefahr für die Sicherheit von Frauenräumen zu markieren, sollten Transpersonen als besonders vulnerable Gruppe und als Betroffene von sexualisierter Gewalt wahrgenommen und anerkannt werden. Der Deutsche Frauenrat fordert daher, dass § 6 Absatz 2 ersatzlos aus dem Gesetz gestrichen wird und dass bei den weiteren Beratungen... Ja, also nochmal zur Erinnerung, das bedeutet, der Deutsche Frauenrat fordert Männer rein in die Sauna. Ohne Wenn und Aber. Und wenn einer sagt Nein, ist es diskriminierend. Das hat sie gerade gesagt. Zum Gesetz, insbesondere die Perspektive von Verbänden, die trans-, nicht-binäre und intergeschlechtliche Personen repräsentieren, einbezogen werden. Vielen Dank. Ja, wir wollen Dankeschreiben, hast du schon gekriegt dafür von irgendwelchen Exhibitionisten oder sowas? Tja, weiß ich nicht. Zahle. Außerdem war ja übrigens auch dabei die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sind ja auch sicher mal dabei bei solchen Sachen. Schöne progressive Kacke. Da kann man sich dafür einsetzen. Immer schön auf Parteilinie. Progressive. Ist schon geil. Ja, jetzt haben wir nochmal die Fragen an die Dame. Die aus welcher Fraktion meint ihr, stellt die Fragen an die Dame? Uff, SPD. Nee. Die Grünen. Ach so. Slavi von Tessa Ganzerer. Wer beginnt? Ja, bitte sehr. Guten Morgen. Ich habe mehrere Fragen an Frau Ostwald vom Deutschen Frauenrat. Es wird ja immer wieder in der öffentlichen Debatte suggeriert, dass Selbstbestimmungsrecht von Transpersonen würde Frauenrechte bedrohen. Jetzt gibt es aber sehr, sehr viele Länder, in denen es ja schon Selbstbestimmungsrechte gibt. Das ist ja auch schon deutlich geworden, unter anderem Chile, Malta, Dänemark, Luxemburg und viele weitere Länder. Und der Deutsche Frauenrat, Sie hatten ja auch ausgeführt, dass Sie keine Bedrohung von Frauenrechten sehen. Vielleicht könnten Sie das noch mal weiter ausführen und auch den Punkt Gewaltschutzverbände. Also wie würden Sie eigentlich Gewaltschutz verbessern wollen und warum sehen Sie eben im Selbstbestimmungsgesetz keine Bedrohung? Ja, wie praktisch, ne? Ja, Deutscher Frauenrat, wasche uns rein von all unseren Sünden. Jo. Und salbe unser Gesetz, dass es doch überhaupt gar nicht frauenfeindlich ist. Sondern dass es doch einfach nur ihr so transfeindlich seid, wenn ihr das falsch findet. Ich glaube mal, wie wir das verbessern werden. Zunächst bis hierher, ja? Okay, Frau Ostwald. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte noch mal einmal kurz darauf eingehen, dass es aus unserer Sicht tatsächlich bedauerlich ist, dass diese Debatte rund um Fraueninteressen in Teilen so verzerrt dargestellt wird und immer wieder suggeriert wird, als seien FeministInnen gegen dieses Gesetz. Ich möchte noch mal einmal betonen, dass das Gendert Gegenteil der Fall ist. Die Unterstützung für... Ja, natürlich gendern sie. Meine Fresse! Dass es aus unserer Sicht tatsächlich bedauerlich ist, dass diese Debatte rund um Fraueninteressen in Teilen so verzerrt dargestellt wird und immer wieder suggeriert wird, als seien FeministInnen gegen dieses Gesetz. Ich möchte noch mal einmal betonen, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Unterstützung. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Wir Frauenorganisationen sind der Meinung, dass Männer scheiße sind, es sei denn, sie halten sich für Frauen. Dann darf man sie auf gar keinen Fall diskriminieren, irgendwie anders behandeln. Das geht doch nicht. Für ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz aus der feministischen Zivilgesellschaft und auch aus dem feministischen Aktivismus ist tatsächlich überwältigend. Ja, der überwältigende feministische Aktivismus, der ja auch in unserer Demokratie alles entscheidet, der ist doch so überwältigend. Das ist so, hallo. Warum das ist so ambivalent. Reden wir überhaupt? Gesetz zu abschieden morgen. Feministischer Aktivismus sagt ja. Alleine wenn Sie sich ansehen, wie viele Mitgliedsorganisationen der Deutsche Frauenrat hat, das sind rund 60, die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und decken wirklich eine sehr große gesellschaftliche Breite ab. Ja, unser Kunstrasen ist so grün, der ist unglaublich grün. Und guck mal, wie grün unser Kunstrasen ist. Hinzu kommen die von mir eben schon genannten großen Gewaltschutzverbände, der Deutsche Juristinnenbund, der Bundesverband der Migrantinnen, die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen und zahlreiche feministische AktivistInnen. Alle in der Wolle Gefährten sind der Meinung, es solle geschehen. Der ganze Stamm Nimm war sich einig. Natürlich gibt es auch in der feministischen Zivilgesellschaft kritische Stimmen. Das ist ja auch in einer Demokratie ganz normal. Wir befinden uns da auch in Aushandlungsprozessen. Aber wenn man das nebeneinander legt, ist definitiv die übergroße Mehrzahl der AkteurInnen da für ein Selbstbestimmungsgesetz und eben für ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz. Das ist mir an der Stelle auch noch mal wichtig zu betonen. Sie haben den Gewaltschutz angesprochen. Alle anderen haben ja meine woken Freunde auch in den letzten Jahren erfolgreich da weggebissen oder gecancelt. Kein Wunder, dass die komplett unterwanderten Vereine und Organisationen halt da nichts gegen haben. Ja, jetzt kam mein persönlicher Favorit auch von dem Ganzen. Sie haben ja den Gewaltschutz angesprochen. Was meint ihr, kommt jetzt, was sagt ihr jetzt, Gewaltschutz, was zum Thema Gewaltschutz? Ja, die Transmänner haben es noch. Jede dritte Frau wird in Deutschland von einem Mann alle 2 Minuten umgebracht. Auch, ja. Und junge Männer unter 25, jeder dritte oder so, befürwortet Gewalt gegen Frauen. Ich habe es ja vorhin in meiner Stellungnahme auch schon gesagt, die Gewaltschutzverbände, also die Fachverbände aus dem Gewaltbereich widersprechen eben dieser Darstellung, die immer wieder kommt, dass Cis-Männer jetzt sich Zugang verschaffen zu Frauenräumen, missbräuchlich Zugang verschaffen. Wir haben hier alles auch gerade gelogen, wieder die Worte nur in Amerika. Genau wie den Kulturkampf, alles amerikanisch. Nicht drauf hören, gar nicht hinschauen. Männer eben, Cis-Männer. Das sind Ketzer. Glauben Sie denen kein Wort. Die immer wieder kommt, dass Cis-Männer jetzt sich Zugang verschaffen zu Frauenräumen, missbräuchlich Zugang verschaffen. Wir haben hier auch gerade wieder die Worte Frauensauna und Toiletten sind, glaube ich, auch gefallen, dass Männer, also Cis-Männer, ihren Geschlechtseintrag ändern, um sich Zugang zu diesen Räumen zu verschaffen. Denen widersprechen die Gewaltschutzverbände ganz entschieden. Es ist jetzt schon so, dass es gerade in diesen Räumen sehr häufig Gewalt gibt von Cis-Männern. Das ist ein Problem, aber Cis-Männer mussten auch bisher ihren Geschlechtseintrag dafür nicht ändern, sondern haben sich bis jetzt auch schon immer wieder Zutritt verschaffen können und dort Gewalt ausüben können. Und das ist ein Problem. Und Gewalt müssen wir gesellschaftlich ja, bekämpfen. Wer kennt Gewalt das muss es das, sein, aber der das steht Massaker in der Frauensauna. Als, da wollten ja, die Kegelbrüder nach dem Bier noch was erleben, dann sind die da rein, haben die Weiber aufgemischt. Alter, da war was los. Erinnere ich mich noch dran, als wäre es gestern gewesen. Bringt da alle auf den Rücken mit heute Abend, ne? So auf die Art. Ja, ihr meint, die Männer sind ja eh gewalttätig, aber wenn die dann Frauen werden, dann sind sie ja Frauen und dann sind sie auch nicht mehr gewalttätig. Das war alles klar. Gegen alle Menschen, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen trans, inter, nicht-binäre Menschen, das gehört für uns ganz eindeutig zusammen. Ich möchte auch nochmal. Ja, Gewalt gegen Männer gehört bei uns natürlich nicht zusammen, weil das ist ja eh egal. Ein kurzes Wort sagen zum Thema Frauenhäuser, weil auch das immer wieder gesagt wird. Es ist so, dass schon seit vielen Jahren Transfrauen und auch nicht-binäre Personen in Deutschland regelmäßig Schutz in Frauenhäusern finden. Ob ein bestimmtes Frauenhaus für eine gewaltbetroffene Frau und ihr Kind oder ihre Kinder in der jeweiligen Situation die richtige Anlaufstelle ist, wird immer von den Fachkräften vor Ort im Einzelfall entschieden. Das gilt sowohl für die Aufnahme von Cis-Frauen als auch für die von Transfrauen oder nicht-binären Menschen. Ja, und deswegen kann sich nämlich auch unsere Familienministerin ihr Grundrecht auf Gewaltschutz an, ja, kann sie vergessen, weil die Leute ja eh nicht dazu verpflichten kann, die aufzunehmen. Und das ist ja auch jetzt schon so, dass alle möglichen Leute abgewiesen werden. Und die werden auch nicht nur abgewiesen, weil da voll ist, sondern die werden auch abgewiesen, weil sie ein Alkoholproblem haben oder ein Drogenproblem oder so. Und da wird sich auch in Zukunft nichts dran ändern. Genau diesen Problemen, die es da drumherum gibt, die aber natürlich in solchen Debatten nie gebracht werden, nie drüber gesprochen wird, weil das sind ja die heiligen Frauen, die die Opfer sind von allem und die haben ja selber keine Probleme, nur dass die Gewalt ihnen erfährt von außen. Das ist ja das Einzige, worüber man reden kann. Nicht binär. Umgekehrt erhält niemand alleine aufgrund des Frauseins automatisch Zugang zu einem Frauenhaus. Es wird immer fachlich qualifiziert geprüft, insbesondere die Gewaltbetroffenheit wird hier geprüft. Ich möchte noch mal sagen, wenn es uns ein Anliegen ist, wir prüfen hier Ihre Geschlechtszugehörigkeit, das ist kein Unsinn hier. Waldschutz in Deutschland für alle Betroffenen zu stärken, ist es nicht sinnvoll, dieses ausgerechnet an diesem Selbstbestimmungsgesetz festzumachen. Vielmehr lohnt es sich, sich für einen Ausbau des Hilfesystems einzusetzen und dafür, dass der Bund Frauenhäuser und Beratungsstellen mitfinanziert. Ein solches Gesetz ist ja gerade in Planung und das unterstützt. Ja, nee, wir können nicht vernünftige Regeln schaffen. Die ja auch teilweise, die sind ja auch in ihrem Bund damit drin. Und sie kriegt ja auch schon Geld vom Staat. Und ja, ihre Forderung ist jetzt, wir können noch ein bisschen mehr Geld vom Staat vertragen. Ja, genau. Nee, bitte weniger Geld vom Staat wegnehmen. Also bitte eigenständig selber arbeiten. Gesehr und es folgt Tessa Ganserer. Bitte sehr. Ich habe zwei Fragen an Richard Köhler beim gesellschaftlichen Diskurs um das Selbstbestimmungsgesetz. Könnte man ja den Eindruck. Nein, Tessa hat sie gesagt. Okay. Ja, aber das brauchen wir auch nicht mehr gucken. Es reicht eigentlich schon zu sehen, ja, Alter, worüber viel geredet wurde, diese komische Aufmachung von ihm. So geht keine Frau in den Bundestag. Keine. Ja, was sie von Frauen hat gesagt, das ist doch irgendwie ambivalent, oder nicht? Und ja, so weiblich ambivalent, sag ich mal. Stunning and brave. Ja, und so weiblich ambivalent, sie hat ja auch so ein bisschen die Funktion, dass sie eben die Männer zu irgendwas veranlassen soll oder so. Möglicherweise darum, sich mehr zu kümmern. Es gibt eklig, ja diesen Fetisch. Ja, genau, es sieht aus wie ein Fetisch. Autogynephilie. Bei ihm ja, genau. Nein, das weiß ich nicht, ob er das hat. Es gibt das allgemein, wo man es geil findet, in Frauenkleidern rumzulaufen und den eigenen Körper in Frauenkleidern zu sehen. Und wenn ich jetzt so ein Perverser wäre, fände ich es wahrscheinlich noch cooler, wenn ich das an Orten machen würde, wo ich das normalerweise nicht kann. Ich sage das ganz ohne Wertung, ja. Und ohne Namen. Aber wie die Bitch Ray gesagt hat, wenn ich an der Uni bin und sozusagen meine Bühnenklamotten anhab, dann werde ich immer voll doof angeguckt. Ja, wie erstaunlich, ne? Ziehst du dich einfach mal angemessen an oder so, je nachdem, wo du so hingehst. Ja, die ist ja auch im Bundestag rumgerannt. Ne? Mit irgend so einem ist aber eben auch eine Form von Ambivalenz. So. Mit so einem komischen das eine erzählen, das andere machen. Und, bei der Wahl des Bundespräsidenten, könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Genau, und die Madeleine oder der Account namens Madeleine erzählt hier mal, dass man überhaupt gar kein Selbstbestimmungsrecht braucht, um tatsächlich Pädokriminelle oder sexuelle Sexualstraftäter in Frauen oder so wie Umkleidekabinen und so weiter zu finden oder solche Vorfälle zu finden. Ach, sie ist auch vom Frauenrat, hier. Ja. Ist sie vom Frauenrat? Nee, aber das hat doch gerade die Dame auch gemeint. Das soll also, ja, genau, das stimmt im Prinzip auch jedenfalls. Aber erstaunlich an diesen Fällen, die sie eben auflistet, ist ja vor allen Dingen, dass die Gerichte es irgendwie fertig bringen und die Journalisten auch, die sich selbst zu Frauen erklärten Männer, hier Sexualstraftäter, durch die Bank dann auch als Sexualstraftäterinnen zu bezeichnen. Ne? Das finden die Frauen natürlich ein bisschen doof. Ich meine, dass mal sichtbar wird, dass Frauen das auch mal tun, ist vielleicht nicht schlecht, aber es ist ja eigentlich in der Form hier gar nicht sichtbar, so gesehen. Auch im Bärendienst, so für diese, aus dieser Sichtweise. Ja, aber hier ist zum Beispiel einer aus Dortmund, der ist dann im Frauenhaus nicht untergekommen. Ich habe gesagt, nee, wir glauben jetzt nicht so ganz oder so, ich weiß nicht genau. Klagt er jetzt, glaube ich, gegen. Ja, aber es gab aber eben auch eine ganze Menge, vor allen Dingen eben weiter oben, wenn man am Anfang nochmal guckt, gab es doch einiges an Ausfällen der Leute. Also hast du da immer eine. Also Kommunikation oder was gab, die ihr gut fandet. Ja. Naja, kann man sich ja nochmal in Ruhe durchlesen. Es sind halt viele Quellen drin. Kann man jetzt auch so nicht viel zu sagen. Wie gesagt, sagen. Das halt meiste war eben, dass die Männer da sich zu Frauen erklärt haben und dann von den Gerichten, von den Institutionen, von der Presse eben auch genauso behandelt wurden, so benannt wurden, dass sie alle eben wie einen Bückling gemacht haben. Ja, wir sprechen dich korrekt an und dann hieß es auch schon so nach dem Motto, ja, jetzt wo ja eine Frau ist, ist ja nicht mehr so gewaltaffin oder so, können wir eigentlich bald wieder freilassen. Also Dinge, wo man sich nur die Hände beim Kopf zusammenschlägt, genau, lest euch das mal in Ruhe durch in den Quellen, sobald sie da sind. Oh mein Gott, Boah, hier wird mal wieder pro Gender-Sprech argumentiert in der Taz und das sind wir nicht so besonders, meine ich. Taz ist ein Müllblatt. Ja. Also. Wird überschrieben mit Gender-Gaga-Gigi-Gugu-Kampf, genau. Und so kam mir der Text dann auch im Prinzip vor. So, Taz. Nach Deutschland brachten das autografische Streitobjekt übrigens Taz-RedakteurInnen, die sich in den 80ern von der Schweizer Zeitung WOTZ inspirieren ließen. In den letzten 40 Jahren puppte sie sich als wandlungsfähig, das Binnen-I wurde zum Doppelpunkt unterstrich Sternchen. In den öffentlichen Debatten werden diese Formen meist unter Letzterem subsumiert. Und so weiter wird hier analysiert. Die Ressentiments, die in der Debatte rund ums Gendern oft mitschwingen, lassen sich gut ins Kulturkampfgetöse und das gern bediente Bild einer abgehobenen urbanen Linken einspeisen. Ja, AfD-Politiker sind die Bösen, etc. Genau. Ja. Seit die Philosophie im letzten Jahrhundert bla solche Kurven holen die da eben. Ne? Machtinstrument versus Alltagswerkzeug. Auf der Kontraseite purzelten die Gegenargumente nur so aus dem Ping-Pong-Automaten. Gendern hemme den Lesefluss, sei umständlich nach den Regeln der Grammatik. Streng genommen nicht durchführbar und unnötig. Da das generische Maskulin alle mitmeine. Das ist bei diesem Hin und Her lag daran, dass beide Seiten zwar von derselben Sprache sprachen, ein Machtinstrument, die andere Seite ein nützliches Alltagswerkzeug darin sieht. So und so weiter und so fort. Auch bei Bedarf lesen. Landesparteitag. Ja, genau, wir sind nochmal wieder zurück in Hessen bei der FDP. Da ging es nämlich auch noch so ein bisschen um Frauen. Und beim Genderstern ist mir übrigens eingefallen, die Stark Watzinger hat auch sowas gemeint, dass sie sich darum kümmern wollte, dass an Universitäten die Regeln des deutschen Rechtschreibrates gelten. Aber das habe ich auf die Schnelle nicht mehr wiederfinden können, wo sie das gesagt hat, weil die hat natürlich eine ganze Weile geredet da auf dem Parteitag. Aber ich bin mal gespannt, ob da irgendwas draus wird. Das wäre ja gar nicht mal so verkehrt, sich die FDP mal ein bisschen mit dem Gendern anlegt. Ja, das wäre gut. Und hier hören wir jetzt die ehemalige Vorsitzende der liberalen Frauen von Hessen. Ach, liebe Angelika, du hast das Wort. Liebe Damen und Herren, liebe Parteifreunde und Parteifreundinnen, ich möchte vorab doch kurz was zur Koalition in Berlin sagen, die auch von uns teilweise sehr gescholten wird. Ich halte das für falsch. Es gibt online eine sehr schöne Aufstellung dazu, was wir in Berlin geschafft haben. Ich bin sehr dafür, die Wirtschaft zu fördern und zu stützen, wie das andere europäische Länder tun. Wenn wir die Milliarden an Maskengeld noch hätten, die Herr Spahn vertändelt hat, oder die Millionen, die Herr Dobrindt vertändelt hat, dann bräuchten wir jetzt kein Geld aufzunehmen, liebe CDU. Ja, ja. Oh. Impfdosen weggeworfen. Was der Lauterbach da gemacht hat, das kommt, glaube ich, noch ein bisschen mehr zusammen. Aber ja, klar. Ich stehe hier aber eigentlich als Vorsitzende der liberalen Frauen und nicht für meinen Kreisverband Darmstadt-Dieburg, für den ich natürlich auch stehe. Ich stehe heute das letzte Mal hier. Ich bin demnächst 6 Jahre Vorsitzende der liberalen Frauen und möchte das Heft aus der Hand geben. Sie können sich gerne an mich wenden. Ich möchte was zur Wahl sagen. Wir haben es in den Landtag mit Hängen und Würgen, und zwar mit 1000 Stimmen, gerade noch geschafft. Die liberalen Frauen haben 500 Frauenflyer drucken lassen, in der alle Frauen der Parteien, nicht nur unsere Mitglieder, sondern alle Frauen der hessischen Partei sich vorstellen konnten. Ich mache seit vielen Jahren liberale Politik und bin der Ansicht, dass liberal ein Frauenthema ist. In einer Umfrage, die noch unsere wunderbare Nicola Bär initiiert hat, war dies auch ein sehr deutliches Ergebnis. Frauen wählen liberal und denken liberal. Die Flyer sind an unseren Ständen sehr gut angekommen und sehr gerne angenommen worden. Ich habe das auch schon anders erlebt mit unseren Flyern. Wenn von diesen 5.000 Flyern, die in Hessen in Umlauf gekommen sind, mit hessischen FDP-Frauen, nur 1.000 Frauen uns gewählt haben, dann, möchte ich mal so ein bisschen despektierlich sagen, haben die Frauen uns vielleicht den Hintern gerettet in Wiesbaden. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei diesen Frauen bedanken. Oh ja. Ja, wohlgemerkt, sie hat keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Sie nimmt das einfach nur an, weil aber der Flyer ja so toll angekommen ist. Super. Ja, wir haben einen männerfreien Flyer gebaut. Gib mir Applaus. Der Erfolg kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir bei den Frauen 3% verloren haben und bei den Männern 2% verloren haben. Tja, geil, so ist es nun mal. Ja, und lag das jetzt daran, dass ihr keinen Flyer hattet, wo alle Frauen drin sind? Ups, den hattet ihr ja. Also woran lag denn das dann? Vielleicht lag das an irgendwelchen Selbstbestimmungsgesetzen auf Bundesebene oder solche Geschichten vielleicht eventuell? Oder? Das ist nicht abwegig, oder? Oder irgendwelchen Atomkraftwerkabschaltungen oder so, alles wird teurer, was man einkauft oder so, kriegen die Frauen einiges von mit, ne? Interessiert die nicht, oder wie? Ja, weil sie die Rechnung nicht bezahlen. Aber der Flyer. Sich zu Tode arbeiten. Ja, wieso, die einkaufen gehen, merken das doch. Nur in der Regel die Frauen. 4% Frauen haben uns gewählt. Mit 5% wären wir deutlich entspannter gewesen. Wir sind in einer Partei, in der nur noch jedes fünfte Parteimitglied eine Frau ist. Sämtliche Studien zu Gender-Themen sagen, dass eine Anzahl von weniger als 30% keine Wirkung mehr hat. Es heißt, jeder Satz, der mit Studien aus der Genderwissenschaft sagen beginnt, hat keine Wirkung. Hat keine Wirkung, ja. Ja. Wirkung inwiefern überhaupt? Wirkung, dass der Feminismus nicht mehr obsiegt, oder wie? Voraussetzung für einen messbaren und nachhaltigen Effekt auf den Unternehmenserfolg sind natürlich wirtschaftliche Studien, ist eine kritische Masse von 30%. Diese kritische Masse haben wir in der FDP Hessen unterschritten. Wenn die Partei jetzt nicht wach wird, werden wir in Zukunft Politik ohne messbaren Frauenanteil machen, ohne messbare Frauenthemen. Wir werden aus den Augen von Männern auf die Welt schauen. Ich bin davon überzeugt, das reicht nicht. Nee, wir müssen stattdessen durch die Augen der Frauen auf die Welt schauen, und zwar bitte ausschließlich, weil dann wird alles gut. Das sind die besseren Menschen, und wenn die uns wählen, dann hätten wir auch 5% und dann müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Und deswegen drucke ich auch Flyer, wo nur die Augen von Frauen drauf abgebildet sind, und gehe damit los. Ich halte es für politisch falsch, eine Mehrheit von Menschen als Minderheit zu behandeln und in eine Vorfeldorganisation auszulagern. Ich fordere die Partei hiermit auf, ihre Frauenpolitik zu überdenken und endlich zur Chefsache zu machen. Das ist das Allergeilste. Das ist das Allergeilste. Du hast eine eigene Vorfeldorganisation, wo du unter dich, unter deinesgleichen da bist und ohne irgendwelche Widersprüche deine Maximalforderungen dann durchpeitschen kannst. Du hast irgendwelche garantierten Redeslots und Antragslots, wo du deine Macht ausüben kannst, ohne Widerspruch, nur innerhalb von deiner Clique. Und jetzt stellst du dich hin und beschwerst dich auch noch darüber und behauptest, das wäre in Wahrheit irgendwie ein Mittel, um euch klein zu halten. Ey, wie verwirrt kann man eigentlich sein? Das ist so echt nicht wahr. Das gehört aber, habe ich mir echt gedacht, meine Güte. Und das sind jetzt die Augen der Frauen, durch die man auf die Welt blickt und die alles besser machen würden, wenn man nur mehr durch die blickt. Ich frage mich, wie das gemischte Teams machen, wie bei den Grünen. Oh ja, okay, da geht es natürlich auch gerne schief, aber es soll ja auch gemischte Teams geben, die mal zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Ja, bei denen, die haben doch auch ihre Clique selber, wo sie unter sich sind. Und ja, ich meine auch nur, dass man eben auch ins Team von Mann und Frau zu einem guten Ergebnis kommen kann. Bei denen ist es ja sogar noch schlimmer, weil du brauchst ja bei den Grünen ja noch nicht mal... Das ist ja noch nicht mal beschränkt bei denen auf diese Personenwahlen, sondern bei den Grünen brauchst du ja wörtlich auch in Debatten einen Frauen, Frauenanteil, also sonst wird die Debatte beendet. Oder du brauchst einen Frauenanteil, um einen Antrag überhaupt einreichen zu dürfen. Du brauchst einen Anteil von Frauenunterstützern, ansonsten wird der ganze Antrag überhaupt nicht eingereicht. Das ist ja mal sexistisch ohne Ende. Ja. Aber wahrscheinlich möchte das in der FDP auch gerne so haben. Also anders kann man sich ja fast gar nicht erklären. Die Arbeit in eine kleine Vorfeldorganisation auszulagern, ist nicht sachgerecht. Liebe Parteifreunde, und ja, hier verwende ich den generischen Maskulin absichtlich. Liebe Parteifreunde, ihr seid jetzt am Zug. Ich danke euch. Wunderbar. So ein verwirrter Kram. Und jetzt zu Ehrenrettung der hessischen weiblichen FDP-Mitglieder habe ich ja eine Dame aus Gießen. Warum fällt mir da ein, die Oma hat richtig Verantwortung? Weiß ich auch nicht. Dame aus Gießen. Ja, ist jetzt schon ein bisschen her, aber Sie haben es eben gerade schon mal angesprochen, den Redebeitrag der Vorsitzenden der liberalen Frauen. Ich wollte eigentlich gar nicht in die Aussprache gehen heute, aber das hat mich dann doch dazu veranlasst, ein paar Worte dazu zu treffen. Es wurde bemängelt, dass die liberalen Frauen in eine Vorfeldorganisation geschoben wurden. So, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich bin eine Frau, ich bin in der FDP, das heißt, ich bin eine liberale Frau, würde ich jetzt so sagen. Nicht das Mitglied stimmt. dieser Vorfeldorganisation, weil es einfach ist, in die FDP einzutreten, auch als Frau. Da brauche ich nicht in eine Vorfeldorganisation einzutreten, über die ich mich dann beschwere. Einfach Mitglied werden. So. Zum Thema Frauenpolitik und dass die FDP die Frauenpolitik überdenken muss. Was zur Hölle ist Frauenpolitik? Frauenpolitik ist das, was man draus macht. Und man kann mit jedem politischen Thema Frauen ansprechen. Es gibt Frauen, die sich für Wirtschafts- und Finanzpolitik interessieren, für Verteidigungspolitik. Und jede Frau, egal in welcher Partei, und ich spreche jetzt gerade hier für die liberale Partei, kann sich in jedem politischen Thema wiederfinden, solange sie Interesse mitbringt, Willen und sich dafür engagiert. Deswegen Frauenpolitik, dieses Wort möchte ich eigentlich nicht mehr hören, gerade hier in den liberalen Reihen. Dankeschön. Ja. Ja, schöne Antwort. Mhm. So ist es. Ja. Ja, wenn das unentschieden ist in der Partei, ist schwierig, ne? Ja, genauso wie in Niedersachsen, wo es nach der verlorenen Landtagswahl ja auch erstmal um das Thema Doppelspitze ging und dass man doch am besten eine Doppelspitze machen sollte, damit man die Arbeit teilen kann und so. Ging's nein, hier, nein, Chef. Ist ja eben automatisch nicht auch nicht. Es hier in Hessen auch direkt um die Doppelspitze und dazu habe ich euch diesen Redebeitrag hier nochmal ausgesucht. Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, welch eine Sprache. Sofern der, die Landesvorsitzende, Landesvorsitzenden von seinem, ihrem Recht gemäß Absatz 2 Gebrauch machen, das ist nicht die Sprache von Goethe. Das ist noch nicht mal die Sprache von Hans-Dietrich Genscher. Liebe Parteifreunde, wir sind eine Kulturpartei. Wir sind Bildungsbürger. Bitte tragen wir dazu bei, die schöne deutsche Sprache nicht so zu verunstalten und das auch noch in unsere Satzung hineinzuschreiben. Kulturliberalismus. Das ist aber natürlich nicht mein einziges Bedenken. Verantwortung. Wir sind die Partei der Freiheit und der Verantwortung. Und Verantwortung heißt eine klare Übernahme. Eine klare Bezeichnung, wer trägt Verantwortung. Ich will das mit einem Satz von unserem unvergessenen Bundesvorsitzenden, ehemaligen Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle hier illustrieren. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich, hat er damals gesagt. Und liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich habe schon vor dem Parteitag gesagt zu unserer Landesvorsitzenden, ich bin sehr glücklich mit dir. Ich brauche nicht, dass du noch einen Kerl an der Seite hast. Du hast die Verantwortung, ich stehe hinter dir und ich mache das auch mit. Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, machen wir uns darüber im Klaren. Es kann auch passieren, dass eine Doppelspitze sich nicht miteinander versteht, dass der eine A sagt und die andere B. Ich erinnere an die tolle Zeit von Simone Peter und Cem Özdemir bei den Grünen bis 2018, wo der eine und die andere ständig was anderes gesagt haben und die ganze Republik sich gefragt hat, wo stehen denn eigentlich die Grünen? Das ist nicht der richtige Weg. Bei allem Respekt, ich freue mich über die Landtagsfraktion, die darf tun, was sie will. Das sind zwei Freunde, die ich vollen Herzens unterstütze. Die kriegen das hin. Aber wenn wir das für die gesamte Partei vorsehen, vom Ortsverband bis zum Landesverband, dann werden wir eine Verwischung der Verantwortung haben. Wir haben keine klare Verantwortung. Das ist nicht das, was wir brauchen. Jetzt hat mein Kreisvorsitzender Thorsten gesagt, naja, das ist ja alles nur freiwillig, keiner wird gezwungen. Auch da, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, will ich Guido Westerwelle zitieren. Ich bin liberal, aber nicht doof. Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, diese Tür, wenn wir diese Tür aufmachen, dann werden wir diese Tür nie mehr zumachen können. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Ortsvorsitzender, wo auch immer er ist, oder Kreisvorsitzender, Bezirksvorsitzender, der vielleicht oder Sie, die vielleicht der Überzeugung sind, dass eine einzige Person richtig sind, aber es kommt der Wunsch nach Doppelspitze, können Sie sich dem doch nicht entziehen, wenn Sie nicht modern, aufgeschlossen, woke und ja und auch nicht frauenfeindlich sind. Also da muss man doch die Tür aufmachen. Also, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, bei allem Respekt, ich möchte Ihnen empfehlen, diese Veränderung nicht zu machen. Wir müssen nicht jede woke Mode mitmachen. Wir sind eine selbstbewusste Partei. Ich kenne übrigens auch keine anderen, außerhalb von Grün und Rot, keine anderen Industrieunternehmen, Betriebe, Institutionen und so weiter, die diese Doppelspitze vorsehen. Und damit Sie es ein bisschen leichter haben und das Parteitagspräsidium beim Auszählen, beantrage ich schriftliche Abstimmung. Herzlichen Dank. Ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass die da doch so und das auch direkt verbunden haben mit Wokeness. Fand ich auch sehr schön. Ja, also bei mir in Niedersachsen, da hat man sich das ein bisschen zurückgehalten. Das war, na gut, ist natürlich auch Konstantin Kuhle-Land. Da war das halt eigentlich eher so, ja, ist doch modern und ist doch schön und so. Und ich glaube, jetzt kommt, glaube ich, nochmal die Dame, die wir eben schon mal hatten. Liebe Parteifreunde, Brian und Alex haben mir eigentlich schon aus dem Herzen gesprochen. Ich will das jetzt auch nicht alles wiederholen. Aber weil jetzt die Parität gerade nochmal angesprochen wurde, die explizit nicht drin steht. Ja, sie steht explizit nicht drin. Aber der Aufschrei, wenn zwei Männer gewählt werden, ist doch jetzt schon zu hören. Von der Presse, von generell allen, die gegen... Das stimmt. Ja, gegen Männer sind, soll man es jetzt mal so sagen. Von allen, die gegen Männer sind, ja. Schon die richtige Formulierung. Und auch die Arbeitsteilung, sie existiert doch schon. Wofür haben wir Stellvertreter? Und zu sagen, man arbeitet im Team, ja, was machen die Kreisverbände denn jetzt gerade? Arbeiten die alle gegeneinander, nur weil man keine Doppelspitze hat? Und diese Möglichkeit, die man da schafft, schafft aber auch Möglichkeit zu weiteren Machtkämpfen. Es wurde angesprochen, was ist, wenn diese beiden Vorsitzenden sich untereinander nicht verstehen oder zu Beginn verstehen und dann verkrachen. Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Das tut uns als kleine Partei, die gerade sowieso am Kämpfen ist, wir haben es im Oktober gesehen, nicht gut. Wir müssen als Team zusammenstehen und als Team brauchen wir eine Figur, die vorne steht und sagt, wo es lang geht und im Zweifelsfall auch den Kopf hinhält, wenn es schlecht läuft. Deswegen schon, aber der Lindner tut euch auch nicht mehr gut. Dank. Ein Chef, eine rechte Hand, inoffiziell. Aber das bekannt ist, meine Güte. Ist nicht so kompliziert. Einfach mal schön Übersicht gebastelt hier. Was kommt jetzt noch? Und zum Abschluss noch mal jemanden, der das Woke verteidigt hat, also die Bezeichnung Woke verteidigt hat. Liebe Parteifreunde, liebes Präsidium, ich bin kein Mensch, der da immer oben reden muss und ich spreche auch hier das erste Mal in dem Gremium, weil dieses Thema treibt mich schon um. Ich muss sagen, wie ich das gelesen habe, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dieses Thema, weil ich sehe den Sinn nicht, diesen Antrag. Sorry. Wer diese Arbeit gemacht hat, ich habe es 4 Jahre lang gemacht als Kreisvorsitzender, der weiß, die meiste Arbeit ist, so uns war es bei uns so, Verwaltung und Organisation. Wo bitte soll mir hier jemand der Doppelspitze hier was abnehmen? Dafür gibt es Vertreter, ist auch alles schon gesagt worden. Und ich bin auch der Meinung, es hat schon ein wokes Thema. Das ist wieder der alte Thema, Gleichstellung mit Gleichberechtigung zu verwechseln. Wir haben Gleichberechtigung, aber wir brauchen keine Gleichstellung, dass wir eine Doppelspitze brauchen. Deswegen bitte ich Sie alle, diesen Antrag abzulehnen. Wie bisher funktioniert es gut. Wir haben Vertretung und können das verteilen. Aber ein Team kann nur einer führen und keine zwei. Dankeschön. Tja, und das ist ja eine männliche Sichtweise, ne? Die kann diese andere Frau da nicht einnehmen, weil es ist ja kein Mann. Das Fülligere, die kann das, aber die Erste, die Ältere, die kann das nicht. Ein Team kann nur eine anführen. Ah, genau. Ja, in Niedersachsen ist übrigens auch nicht durchgekommen, damals mit der Doppelspitze, obwohl Herr Kuhle da ja für geworben hat. Aber ja, es wird halt immer wieder jetzt probiert und ich finde das auch so lustig, dass halt gerade dann irgendwie, das ist halt immer irgendwie das Gleiche. Unsere Wahl ist nicht so gut gelaufen und Schuld daran ist dann, wir waren nicht weiblich genug und wir haben innerparteilich zu wenig Macht für irgendwelche progressiven Frauen. Und es ist echt bemerkenswert, ne, was da immer so bei rauskommt. Ja, das ist auf jeden Fall Kritikpunkt. Und auch noch ganz interessant, bei diesem Parteitag hat mich übrigens ein Zuschauer von uns darauf hingewiesen. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die haben natürlich auch viel jetzt über diesen Mitgliederentscheid geredet, der da von Kassel nämlich angestoßen wurde. Und das ist ja auch in Hessen. Und die haben sich ja tierisch drüber aufgeregt, die Leute da vor Ort, weil wohl auch dieser Vorsitzende da von Kassel erstmal nicht anwesend war, erst mittags irgendwie gekommen oder so. Und das war immer alles so, ja, wofür brauchen wir das denn? Und läuft da alles gut? Und was macht ihr denn da? Und warum steht ihr nicht zur Verfügung? Und warum werden da irgendwelche Schriftstücke geschrieben und so weiter und so fort? Ja, aber da merkst du halt wieder, das sind ja die Leute, die da hingewählt wurden, um da jetzt irgendwie die Vertretung zu machen. Die dann meistens auch, wie man hier schon sieht, ne, ich war da Ortsvorsitzender, dies, das, hier, sind ja jetzt nicht irgendwelche Basismitglieder, die sich da jetzt hinstellen. Und da gibt es halt einen Disconnect. Ne? Also du hast halt etliche Leute, so wie mich, die halt nicht von früh bis spät irgendwelche Parteiarbeit da machen. Und die stören sich halt an vielen Dingen, die da gerade passieren. Aber die Leute, die da halt ständig involviert sind, die haben halt ihre Durchhalteparolen im Postfach und so und denken sich dann so, naja, wir können da jetzt hier ein bisschen was mitgestalten und dann machen wir das doch jetzt und warum sollen wir denn da jetzt aussteigen? Was ist das denn für eine komische Idee und brauchen wir noch gar nicht, weil wir bewirken doch was und so. Ne? Das ist da halt so ein bisschen der Disconnect. Aber da haben auch zwei, drei Leute darauf hingewiesen, dass es halt, wenn man jetzt mit Leuten außerhalb der Partei redet und halt auch mit Leuten, die da keine Funktion haben, dass dann da doch die Stimmung ein bisschen eine andere ist und die Leute nicht so begeistert sind von der Fortschrittskoalition. Ja, aber das hat man halt auch wahrgenommen. Aber da wollte ich jetzt nicht auch noch Sachen zu raussuchen, da hätte ich jetzt auch noch zwei Sachen oder so zu raussuchen können, aber jetzt reicht es, glaube ich, auch erstmal mit hessischer FDP. Ja. Okay, sein großes Fuck them ist der Triumph der Freiheit über die Vogue-Kultur, schreibt hier Ulf Borschardt bei der Welt. Und das fand ich ja doch ziemlich interessant hier, diesen Artikel, weil ja Elon Musk war ja bei so einer Veranstaltung von der New York Times, wo es irgendwie um Werbung und sowas ging. Raketen, Mann. Und hat ja dann quasi gesagt, im Endeffekt, dass diese Leute, die da abgesprungen sind, von den großen Anzeigekunden von Twitter, dass die sich alle ins Knie können. Ne, fuck them. Und ja, auch, dass die irgendwie so gut tun halt, obwohl sie es eigentlich selber nicht sind, was auf jeden Fall auch ein Vorwurf ist, den man denen machen kann. Ja. Also was Elon gesagt hat, ist an der Stelle halt schon gut. Es hat mich halt nur gewundert, dass Ulf Borschardt jetzt das lobt. Weil eigentlich ist dieses Fuck them ja genau das, was eigentlich Herr Döpfner vor einem Jahr eigentlich dieser Sticks and Stones Messe und den Wurken Heinrichs in seinem eigenen Konzern und diesem ganzen Kram hätte sagen sollen. Das ist ja genau das, den Arsch, den der nicht in der Hose hatte. Das ist jetzt das, was hier beim Elon Musk abgefeiert wird. Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Finde ich sehr komisch, Herr Poschardt. Ja. Also, dass man das jetzt hier feiert, aber selber und auch noch halt eben feiert, ja, dass er sich halt traut, das zu machen und dass es so gut und richtig ist. Ja, das hätte ich auch mal machen sollen, weil jetzt merkt er ja mal, was dahinter passiert, nämlich gar nichts. Gar nichts ich passiert. Mein, die Welt dreht die sich Woken weiter. Die Woken-Heinis in der Firma, sind die wirklich einfach nur zur Belustigung? So, man kann nutzlose Leute einstellen, die man direkt entlassen kann. Wir stellen die einfach nur ein als sinnlose Aktion. Also, weil die Woken-Heinis, die sollten wir echt mal verfolgen. Also, finde ich gut. Woke, Kulturmarxismus, wie auch immer. Ja, also bei Axel Springer waren das ja wohl noch nicht mal so. Es war eigentlich nur so die Vorstufe von Leuten. Ne? Das hat ja der Ralf Schuler ja auch gemeint. Da gibt es dann halt homosexuelle, schwule Männer, die halt der Meinung sind, ja, wir wurden ja hier auch irgendwie schlecht behandelt in der Vergangenheit und deswegen stehen wir ja quasi fest an der Seite von den Leuten, die heutzutage schlecht behandelt werden. Aber ja, manche sehen halt nicht, dass das halt eben nicht passt, diese Analogie. Dass halt viel von diesem heutzutage Opferzeug halt nicht so eindeutig ist wie damals, nicht so eindeutig ungerecht, was da abläuft. Na? Also mit dem Strafrecht Homosexuelle zu verfolgen, ist nicht dasselbe wie Transleute in die Sauna zu lassen. Das ist nicht das Gleiche. Genau. Und ja, da kann man halt unterschiedliche Meinungen zu sein. Da muss man auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Aber so sehen die das halt. Und das ist eigentlich so der Druck dann an der Stelle, dann, der dann irgendwie halt entsteht. Und diese Sticks and Stones Messe ist ja halt auch so ein LGBTQ Jobmesse nur für In-Popo-Leute. Und da kannst du auch von ausgehen, dass die meisten, die da hinrennen werden und die meisten Leute, die da angestellt werden, auch schwule Männer sind, weil die sind ja nun mal die überwältigend größte Gruppe innerhalb dieser LGBTQI irgendwas Geschichte, die halt alle pausenlos für ihre Sache instrumentalisiert. Weil ja. Die schwulen Männer diejenigen sind, denen halt wirklich Unrecht getan wurde. Und an die wanzt man sich jetzt ran und macht seinen eigenen Aktivismus, den stellt man da dann in die Reihe, obwohl der da halt nicht hingehört. Das ist genauso wie wenn du als schwarzer Marxist jetzt ankommst und dich auf die Bürgerrechtsbewegung beziehst. Also, um dann irgendwie Weiße von irgendwas auszuschließen. Mit irgendwelchen Ideen von, als ob Rasse eine Art von Form von Besitz ist, was die ja haben da in diesem marxistischen Diskurs. Also ich glaube auch, dass er sich das ein bisschen erlauben kann, weil er, weil die Plattform groß genug ist eigentlich, ne? Ja, ist schon. Ja, also Geld macht er ja nicht mit der Geschichte. Ja, noch nicht. Ist aber vorher auch nicht so einfach, soweit ich weiß. Ja, das ist wohl auch wahr, ja. Es hat auch nie jemanden gestört, wo das Geld herkommt, bis er das dann übernommen hat. Da war es dann plötzlich wichtig, ja. Kann man dann plötzlich auch sagen. Dabei ist es wichtig mit dem Geld, also wo es herkommt. Ja, in dem Fall sieht es aus, als wäre es wichtig, ja, genau. Eine ähnliche Quelle ist ja Facebook, aber da ist dann, die sind ja schon ein bisschen höriger. Ja, whatever. Ein bisschen Triumph. Ja, und schon gibt es weniger, wie sich drüber aufregen. Also. Aber natürlich auch noch. Es wird ja trotzdem noch gefordert, dass sie natürlich ja schön auf der progressiven Linie bleiben müssen. Ja, und tun sie auch schon zum Großen. Also, ja, wo sie können, sagen wir. Soll ja auch nicht zu viel Arbeit machen. Ja, ich finde es sehr interessant. Hi, Hypocrite. Den kenne ich auch. Ja, Lego hat eine Studie gemacht, berichtet er hier. Als sie die Lego Friends Family Line for Girls, also die Friends-Line-Linie für die Mädchen entwickelt haben. Und haben dabei entdeckt, dass wenn ein Junge mit einem Spielzeugcharakter spielt, dann versucht er so zu bekommen, so zu werden wie der Charakter eben selber. Und wenn die Mädchen mit Charakteren spielen, versuchen die eben, dass die Charakter so werden wie sie, also umgekehrt. So if you give a boy a Batman toy, he's gonna want to know everything there is to know about Batman. Ja, und dann wird er versuchen, zu denken und zu sprechen wie Batman, wenn er mit dem Spielzeug spielt. Und das Mädchen dagegen wird versuchen, mit dem Batman einkaufen zu gehen, also Shopping, irgendwelche Kekse backen angeblich und ja, into the Prom, was ist das hier, in der Disco oder was sag ich mal, auf Veranstaltung. Zum Abschlussball. Zum Abschlussball gehen, genau. Das interessiert mich. Also die Kinder werden dann wie Batman reden. Also Mama, ich habe Hunger. Und außerdem will ich nicht in die Schule. Klar machen das die Kinder ein bisschen, ne? Wenn sie das gesehen haben. machen sie sich auch ein bisschen. Also ich meine, wir haben ja auch den fürs Leben den Indianerschrei nachgemacht. Wir haben ja auch, kannten wir auch, das macht nur daher so. Und das macht man aber auch nur eine Weile ein bisschen. Den kannten wir alle von Indiana Jones. Also that's not to say there aren't exceptions. Also es gibt natürlich Ausnahmen auf beiden Seiten. But that's the data that allowed Lego to finally get a foothold on the girls' market after decades of failed attempts. Endlich haben sie sozusagen den Stein der Weisen geknackt, wie die Mädchen sozusagen ranzukriegen sind. Ja, hier unten drunter ist noch ein Kommentar. Ja, so nach dem Motto, man wüsste jetzt auch, wieso das nicht so klappt mit den Charakteren in Filmen wie Star Wars und so mit den weiblichen, dass sie nicht so ankommen, dass die Frauen sich da was anderes wünschen würden. Könnte eventuell denselben Ursprung haben. Aber fand ich eine ganz interessante, ja, eigentlich doch Erkenntnis eigentlich, dass Jungs und wahrscheinlich auch Männer eher versuchen, sich in die Charaktere reinzuversetzen. Und die Mädchen eher versuchen, die Charaktere für sich zu adaptieren. Ne? Ja, das siehst du doch auch später im späteren Leben. Wir sind wenig Frauen begegnet, die nicht versucht haben, Männer in irgendeiner Form umzubauen. Meistens mit dem Erfolg, dass sie am Ende gesagt haben, du bist überhaupt nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Das auch, ja. Ja, oder eben gerade das, was wir von der FDP gehört haben. Aber das war ja im Endeffekt auch so, ja, wir müssen Frauenthemen mehr bespielen. Und ja, klar, ich meine, die Gegenmeinung hatten wir ja auch von einer Frau, aber auf so eine Idee, und die hat das ja auch kritisiert, die andere Dame, die aus Gießen, dass man behauptet, irgendwas wären Frauenthemen überhaupt. Aber ja, es scheint ja schon so zu sein, dass sie dann halt meinen, so, ja, jetzt müssen wir hier weiblicher werden halt. Also nicht, ja, schwierig, wenn wir hier irgendwie hingehen, weil wir den Liberalismus annehmen oder um Leute werben, Frauen werben, die liberal eingestellt sind, sondern ja, wir müssen jetzt halt mehr Frauenpartei sein. Ja, du musst als Führungsfrau praktisch den anderen Frauen das Gefühl geben, dass du so bist wie sie. Das ist wahrscheinlich für Influencer oder so wichtig. Ja, könnte dann eine Art Masche sein. Ableismus, da bin ich nicht dran. Ach, ja. Ableismus, schönes Wort. Ableismus kann jede Person treffen, stellt Simone Dede Ayibi, die inoffizielle Nachfolgerin von Hengame Grobi Fahrrad, fest. Und zwar ist noch nicht alles behindertengerecht. Haltet euch fest, das ist wirklich so. Es gibt immer noch Treppen. Und Frau... Da kam ich neulich die Treppe nicht rauf. Frau Ayibi prangert das an und sagt, ja, das ist alles schön und gut. Und sie macht das auf so eine fast klarsichtige Art. Wieder. Sie sagt, ja, beim Rassismus sei es einfach. Da sagt man einfach, man setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Aber wenn dann da die Treppe ist, die kann man halt nicht wegdiskutieren oder aktivistisieren. Und deswegen müssen wir alle an den strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft arbeiten, damit Treppen morgen immer von Rampen begleitet sind. Weil alles andere wäre ja und überhaupt, also so kann ja keiner leben. Wie in allen Bereichen der Öffnung braucht es strukturelle Veränderungen. Der Gedanke, in noch einem Bereich mehr geben zu müssen, kann besonders KünstlerInnen und Einrichtungen mit wenig Ressourcen überfordern. Was hilft, ist voneinander zu lernen, gegenseitige Unterstützung und Wohlwollen. Das Zugeständnis an mich selbst, nicht immer sofort perfekt sein müssen, hat mir den Kulturbetrieb zugänglicher gemacht. Die wollen Recht auf, und wenn ich es heute nicht schaffe, dann fahre ich es morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder, und das ein institutionalisiertes Recht, nichts auf die Reihe bringen zu müssen. Das ist faul, einfach die Treppe hoch, weiß ich nicht, arbeiten, das macht Spaß. Es muss konkret investiert werden in Barrierefreiheit. Hallo, hallo. Ja, nix, aber auch gar nichts darf den jungen Menschen von heute in irgendeiner Form überfordern. Ja, das hatte ich tatsächlich vergessen. Das ist schon eine Woche alt oder zwei. Hier ging es um Gleichstellung beim Militär. Ha, Frauen in die Front. Ja, genau. Und ja, es ist ein großes Gerede darüber, dass das ja früher so ungerecht war, dass keine Frauen Kriegsdienst machen durften. Aber dann hat man sich mutig eingeklagt und dann ging das natürlich. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, weil die Gleichstellungsbeauftragten bei der Bundeswehr, die dürfen alle nur was sagen zu den Sachen, aber es sind nicht genug und es ist nicht verpflichtend, was sie sagen und so. Ja, am besten alle über die Generäle noch stellen, den Gleichstellungsbeauftragten. Das wird's bringen wahrscheinlich, weil das wäre ja schlimm, wenn man sich bei der Bundeswehr jetzt schon nicht mehr ausleben darf, so wie man das möchte. Also dann ist das nicht mehr meine Truppe, würde ich sagen. Also hat sich ja, diese Diskussion echt teilweise angehört. Ich meine, gut, das war natürlich sowieso alles größtenteils irgendwelche Frauen, die da im Leben nicht drauf kommen würden, da wirklich hinzugehen zum Bundeswehr, die sich hier geäußert haben in dieser Debatte, weil irgendwie ist es ja mittlerweile in Deutschland so, dass du dich als Mann überhaupt am besten zu Verteidigungssachen überhaupt nicht mehr äußerst, weil das ist ja vollkommen haram. Ne? Und ist auch kein Selbstverwirklichungsverein. Ja, bald schon. Das wird jetzt alles gleichgestellt da. Das ist ja nur, weil das so frauenfeindlich ist, dass man sich da nicht, dass der Lebensplanung so ein bisschen im Weg steht, eventuell die Bundeswehr. Mag man gar nicht denken, ne, dass das eventuell irgendwelche Sachzwänge gibt, die so Militär irgendwie obliegen, inhärent sind, die dafür sorgen. Ich habe das bisher so gehört, jedenfalls, dass da doch die Frauen da ganz schön vermehrt in den leitenden Positionen sind. Ja, nicht wirklich, weil ja für die leitenden Positionen nur eine gewisse Dauer der Zugehörigkeit auch brauchst. Und das ist ja gerade das, was sie immer anmeckern und wo ja jetzt auch schon mehrere von diesen Damen, die da jetzt auf dem Verteidigungsministerposten gesessen haben, kläglich dran gescheitert sind, weil sie da aufgeschlagen sind und gedacht haben, sie ändern das jetzt und sie schaffen jetzt irgendwelche Generälinnen und dann sofort von den Leuten erstmal vorgerechnet bekommen haben, hier pass mal auf, um diese Laufbahn einzuschlagen, da musst du halt so und so viele Jahre dabei sein. Ja, und das geht überhaupt noch gar nicht. Das geht überhaupt noch gar nicht bei denen, die da jetzt. Weil so lange tun die noch gar nicht Dienst an der Waffe, um da außerhalb vom Sanitätsdienst auf dieser Position überhaupt zu sein. Dann unterbrochene Biografien und so weiter und so fort. Ne? Also, und ja, mit anderen Worten, es gibt irgendwelche Sachzwänge, die dafür sorgen, dass unsere Welt nicht so ist, wie wir sie haben wollen. Oh Wunder, oh Wunder. Aber wir machen jetzt ein Gesetz. Realität. Und dann wird das schon irgendwie was werden. Und auch lustig war, dass ich mir am selben Tag, wo ich mir das durchgehört habe, nach dem YouTube-Algorithmus mir so ein Video über die russische Armee im Ersten Weltkrieg und den Zerfall davon reingespielt hat, wo es hier unter anderem auch um die Frauenzulassung für die russische Armee ging. Da wohl auch so ein bisschen zur Demoralisierung ihren Anteil gehabt hat. Ja. Be a woman, comrade. Dear woman, comrade, well, I didn't know that there were such brave people that will go to fight instead of us. Thank you, comrades. At least we will have the rest. You can feed the lice in the trenches instead of us. Ja, das ist so ein Zitat, ja, genau. Ja, die sprechen auch davon, dass halt die Soldaten halt angefochten, also diese Revolution, die es dann gab gegen den Zaren, die wurde ja auch vom Militär gestützt. Und das Militär war dann halt auch an so einem Sowjet da beteiligt, also so ein Rat. Und die haben ja dann halt den Krieg noch weitergeführt. Und das Militär wurde dann demokratisiert. Und es hat dann dafür, also das sowjetische Prinzip wurde dann da halt eingeführt beim Militär. Das hat natürlich lange bestanden. Demobilisiert man sie. Und da waren die Leute dann alle gleichwertig, ne? Man kann ja nicht mehr. Nein, bitte nicht. Nicht alle Soldaten gleich machen. Das ist blöd für die Rollenverteilung. Gleichstellung, Leute. Ja, das sieht vielleicht einfach lustig aus im Videospiel. Ich hab einfach diesen, also das ist hier so ein Great War, so ein YouTube-Kanal, wohl auch aus Deutschland, aber die machen das hier auf Englisch. Und auch hoher Production Value auf jeden Fall. Kann man sich ganz gut angucken. Diese Dokumentation habe ich mir jetzt schon 2-3 angeschaut und ich habe mal die ganze Zeit nur gegrinst. Aber diese ganzen Themen sind eigentlich überhaupt nicht schön hier, aber ich habe das halt nach diesem Bundeswehr-Ding geguckt und fand es sehr lustig, weil in dem Zusammenhang war es einfach nur geil, weil hier merkst du dann halt so richtig, wie wie solche, ja, genau solche Idealvorstellungen halt von so einem Militär, ja, wie das irgendwie werden kann, so richtig brutal kollabieren mit der Realität. Ja. Also wirklich so richtig, ja, ein unstoppbares Objekt, das also zwei Sachen, die halt ja so aufeinander knallen. Und ja, das war also wirklich fantastisch. Das ist so wunderbar zusammengefasst. Aber das ist Deutschland. Darüber machen wir uns Gedanken. Nicht über die Einsatzfähigkeit unserer Truppe oder so, sondern Diversität und Blödsinn. Ja, Gleichstellung. Und Sinnlosigkeit. Apropos, darüber machen wir uns Gedanken. Lange keinen Gaming-Artikel mehr gehabt, hier ist wieder einer. Und dann auch noch von Mary Sue. Es geht mal wieder um Baldur's Gate 3. Es gibt einen Charakter namens Karlach. Linke Hand zu sehen auf dem Bild, das die Zuschauer gerade sehen. Rechte Hand ist wahrscheinlich der Spielercharakter der Autorin. Ich weiß es nicht. Alyssa Shotwell für Mary Sue. Und diese Dame erklärt uns, dass sie ein ganz großes Problem damit hat, dass ganz viele männliche Spieler Karlach irgendwie sexy finden. Dazu muss man sagen, Karlach ist ein Tiefling, die hat ein abgebrochenes und ein ganzes geschwungenes Horn wie ein Widder. Die hat rote Haut und ist so unsagbar heiß, dass wenn man versuchen würde, was mit ihr anzufangen, man zur Asche verbrennt. Und das Problem, was die Frau Dingens hat, ist, dass die Männer, die Karlach irgendwie gut finden, dass die nicht mit einbeziehen, dass Karlach eine Person of Color ist. Also, die waschen die also weiß, damit sie sie cool finden können, aber eigentlich ist sie doch eine Person of Color. Weil sie dicke Lippen hatte, das. Es gab wohl mal einen Entwurf, ganz früh in der Planungsphase, wo sie noch mehr aussah wie die rechte Figur. Hm? Aber links, das ist das endgültige Design, das sieht für mich eher nach kaukasischem Schnitt des Gesichts aus, als nach afrikanischem. Das sieht für mich ein bisschen danach aus, als wenn sie alles vermeiden wollten. Jede Assoziation irgendwie. Karlach ist ein cooler Charakter. Karlach ist sehr lustig. Und ja. Also ich kenne mindestens einen meiner Mitspieler, der durchaus auch irgendwie sie ziemlich anziehend findet. Aber halt hier hinzugehen und zu sagen, ja, und dann wird halt noch gesagt, ja, aber ihre Synchronsprecherin ist auch eine Person of Color. Du kannst mal runterscrollen, bis so ein Bild von einer Frau kommt. Also die ist ja auch eine Person of Color und deswegen muss man die halt auch ganz dringend als Person of Color framen, die Karlach. Und das Problem ist halt, die Dame, die spricht, ist halt... auch noch non-binär, also die hat den ganzen Kram richtig verinnerlicht. Nee, weiter runter, da ist irgendwann ein Foto, ziemlich großes Porträtfoto von der Person. Ich wollte es nur zeigen, damit wir halt auch sehen, worum es geht zum Thema. Also das ist eine Person of Color, das hätten wir halt auch alle merken müssen, allein daran, da. Also die, das da, genau. Nee, ich glaube, wir haben zu viel Versatz. Nicht die Person of Color, sondern die da drüber. Also das ist die Sprecherin von der Figur. Und die schreit natürlich Person of Color. Ja? Also merkt auch jeder, das ist ein gutes Argument zu sagen, weil die Sprecherin selber eine Person of Color ist, muss auch Color eine Person of Color sein. Aber das Ding ist, die hat irgendwelche Vorfahren aus irgendeinem Land, das nicht weiß ist und deswegen ist sie passen. Ja, sicher so ein Buch. Sie ist auch so ein Dämon mit Hörnern, oder wie? Insgesamt finde ich sie nicht rot genug, genau. Und die Hörner sind mir auch zu klein. Aber da genau, das sind die Themen, die in... Etsy ist racist as hell, ja. Oder wie? Was ist das? Ist right, der selbstbestimmt so farbig erklärt, wie heißen die POCs? So eine POC. Muss schon drin sein auch. Ich finde dieses Meme schön. Das müsst ihr auch alles schön finden. Also müsst ihr nicht, dürft ihr. Fail to solve issues. Ja, klar kennt man das Meme. Kenne ich von früher, als ich noch Tabletop gespielt und Figuren bemalt habe. Neue Farben kaufen, wieder nicht wirklich tolle Figuren hinkriegen. Also muss ich mehr Farben kaufen. Meine Pinsel sind nicht gut genug. Kann man denn den Kreis durchbrechen? Ja, ich habe aufgehört mit dem Scheiß. Man muss anfangen zu succeeden. Are you winning, son? Unten, bei Ignore Contrary Evidence. Ist am succeeden, oder nicht? Contrarian Evidence. Ignore Contrary. Das ist eine Visualisierung von Informationen, die miteinander verknüpft sind. Auf jedem dieser Punkte könnte eine andere Information stehen. Wenn ihr das anguckt, seid ihr eventuell an verschiedene Dinge erinnert, also wie ein Rohrschachttest, weiß ich nicht. Das sieht man verschiedene Ansiedlungen von Wörtern. Also in den, da gibt es einen linken gelben Fleck, der so halber in der Mitte ist, der größer ist, das könnte eine Kolonie sein. Eine Kolonie von was, das weiß man nicht, von Worten, keine Ahnung, was auf den Punkten selber steht. Also man kann da reinzoomen in dem Programm, was hier verwendet wird, aber die Visualisierung an sich ist eigentlich nur eine Vanity-Metric. Also um die Visualisierung geht es nicht. Bei Notizen geht es darum, dass man sich halt Notizen macht, die aufschreiben. Die kann man dann digital in so ein schönes Bild verwandeln. Schöne Bilder sind auch toll. Das ist klasse. Und das da ist einfach ein Ableton-Window, würde ich behaupten. So, da habt ihr es jetzt. I see. Und auch ein schönes Meme. Das gefällt mir auch. Das ist der politische Kompass. Der ist für manche vielleicht verwirrend, dass man da in der Sache Politik gleich vier verschiedene Vereine machen muss und dann nochmal was Spezielles in der Mitte. Das sind dann fünf verschiedene Einheiten. Also das ist dann schwer, das zu durchdringen, geistig, die verschiedenen Lager. Ganz so schwer ist es auch nicht, weil Menschen an sich sind alle politische Wesen irgendwie, weil Politik gibt es überall, in allen Beziehungen. Wenn man eine Meinung hat, ne, dann schlägt man auch in irgendeine Richtung aus, denke ich mal. Ja, genau. Und die verschiedenen Richtungen, über die kann man viel nachlesen oder nachdenken. Ja. Hier ist die radikale Mitte, ne? Ja, die radikale Mitte. Die Göttermitte. Genau. Bei Gott, bei Gott, wie Gott, bei Gott. Das erinnert mich ein bisschen an Bayreuth, ne? Hieß es auch als den guten Wächter. Bayreuth ist gut. Ne? Sein gekauften Titel her gezeigt hat. Bayreuth. Treffer in der Mitte, da ist ein Gott. G. Das ist gut. Gott. Versenkt. Piu, piu. Ja, nett. Das war schön. Sonst noch Shop-Nachrichten die Woche? Das ist wahrscheinlich safebase.net. Das Safebase. Redsafebase.net. Not safe vase, oder wie die sichere Vase. Nein, die sicheren Tage. Those Dancing Days, war meine Band aus Schweden. Die sicheren Tage Dancing sind für Bases? Solche Webseiten noch gezählt. Hm. Oder? Die sicheren Tage sind gezählt. Ja, die sind für solche Webseiten gezählt. Ja, in eine vage Drohung. Sehr gut. Lest nämlich von Mieter pro Kopf oder eure Tage sind gezählt. Genau, dann müsst ihr in den Wald. Ein Tag, zwei Tage. Wie auch Liter. Lasst euch nicht gendern. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Abonniert Mammon Magazin. Auf ja, YouTube. Sehr gutes Magazin. Das ist sehr gut. Rechnung gekriegt. Oh. Von YouTube. Meine überflüssigen Webseiten abmelden. Oh. Ja. Ja, ja. Vergesst den Small Price nicht. Der ist bald wieder da. Gibt es Weihnachten zur Überraschung zurück? Als Weihnachtsüberraschung. Vielleicht. Nein, ich mach das. Habt eine schöne Woche, lasst euch nicht ärgern und friert nirgendwo fest. Kulturmarxismus. Zerstören. Kulturmarxismus. Zerstören. Kulturmarxismus. Ja, weg damit. McCarthyism. Findest du.